Omega Tau, Wissenschaft und Technik im Kopfhörer. Ausführliche Gespräche mit Menschen, die was wissen. Bisherige Episoden, Kontakt zum Team und alles weitere auf omegataupodcast.net. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Omega Tau. Dieses Mal gibt's wieder was, was vor allem die Segelflieger unter euch und die Segelfluginteressierten interessieren dürfte. Ich war im August nämlich in Elchingen bei Aalen auf der Schwäbischen Alb beim diesjährigen IDA-Flieg-Sommertreffen. Die IDA-Flieg ist die Interessengemeinschaft deutscher AK-Flieger, also quasi der Dachverband der akademischen Fliegergruppen in Deutschland, schwerpunktmäßig in Deutschland. Und die treffen sich jeden Sommer 3 Wochen in Elchingen, um ja ihr jährliches Fluglager durchzuführen. Allerdings ist es eben kein normales Fluglager, sondern es geht eben dort auch um wissenschaftliche Aufgaben, Messflüge, Leistungsvermessungen, Flugeigenschaftsvermessungen und andere Dinge. Und in dieser Episode reden wir da mit verschiedensten Leuten im Detail drüber. Bevor es losgeht, habe ich noch 2 Hinweise. Zum einen möchte ich euch bitten, auf der Webseite omegataupodcast.net vorbeizugehen. Dort haben wir nämlich mal wieder eine kleine Hörerumfrage verlinkt. Ziel ist es, euch als Hörer, also im Aggregat, besser kennenzulernen. Wir fragen euch da natürlich anonym nach Dingen wie, was ist euer, wo kommt ihr her, welche Sprachen hört ihr, Deutsch, Englisch, was ist euer Bildungsabschluss, was ist euer Berufsfeld und so weiter. Und wir fragen euch auch nach euren Hörgewohnheiten, also ob ihr alle Episoden hört und so weiter und so fort. Wir verwenden das zum einen, um unsere Themen besser auf eure Wünsche abzustimmen. Natürlich machen wir weiter Dinge, die auch uns gefallen hier. Idealerweise ist das ja sowieso das Gleiche. Ja, und außerdem brauchen wir diese Information, um unseren Gästen zu sagen, für wen sie hier reden. Und je mehr wir über euch wissen, desto leichter fällt es uns, neue Gäste zu finden. Zum anderen möchte ich euch auf die Jahresendepisode hinweisen. Wir machen am Ende des Jahres so einen kleinen Rückblick, Jahresrückblick. Und wollte ich euch darum bitten, falls ihr irgendwelche Fragen habt an uns, dann schickt sie uns doch, die beantworten wir da in der Episode dann. Und schickt sie uns doch idealerweise als Audiodatei und dann können wir eure Frage direkt in der Episode dann abspielen. Gut, genug der Vorbereitung. Ich habe hier natürlich auch teilweise wieder draußen aufgenommen, teilweise auch neben laufenden Motorflugzeugen. Die Audioqualität ist dementsprechend, aber wie immer kann man es eigentlich ganz gut verstehen. Gut, viel Spaß und es geht los mit der Vorstellung unserer beiden Hauptgäste. Ja, ich bin der Rasmus Schimmelpfeng, AK-Flieger aus Aachen bei der Flugwissenschaftlichen Vereinigung Aachen. Ich habe gemeinsam mit 2 anderen Aachener AK-Fliegern die Vorstandschaft der IDA-Flieg übernommen und organisiere hier mit das Sommertreffen hier in Aalen-Elching. Mhm. Das heißt, von der IDA-Flieg sind alle Vorstände aus Aachen? Genau. Ist das politisch korrekt? Momentan, das rotiert. Okay. Letztes Mal war das in Braunschweig, davor war das in München. Ah, so rum, okay. Genau. Alles klar. Mhm. Ja, mein Name ist Kai Roth-Brandenburger. Ich bin auch AK-Flieger aus Braunschweig, habe da studiert, war in der AK-Flieg und bin jetzt mit dem Studium fertig seit ein paar Jahren, bin danach zum Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt gegangen. In Braunschweig? In Braunschweig und bin da am Institut für Aerodynamik und Strömungstechnik und darf ja die IDA-Flieg-Aktivitäten, studentischen Sachen und so weiter unterstützen, betreuen und darf dann auch hier dienstlich 3 Wochen auf Sommertreffen. Urlaub machen. Oh ja, Urlaub wäre schön. Es hat schon was von Fluglager, oder? Es hat was von Fluglager, aber mal genau betrachtet, wir sind jetzt eine Woche hier. Ich glaube, ich habe 2 Flüge in der Zeit und wir haben relativ viel gearbeitet an den Messanlagen. Also es ist eigentlich mehr Fluglager mit Projekten, wo man doch sehr viel Zeit reinstecken kann. Ja, okay. Gut, da reden wir nachher natürlich im Detail noch eine ganze Ecke drüber. Fangen wir vielleicht mal an mit ein bisschen sprechen über AK-Fliegs generell. AK-Flieg steht für Akademische Fliegergruppe. Genau. Das sind Studentenvereine, die Segelfliegen. Genau. Und mehr. Ja, genau. Also Es gibt natürlich eine Ansammlung von AKFLEAKs. Es gibt unter der IDA-FLEAK, ich erkläre kurz die Bedeutung, das ist die Interessengemeinschaft deutscher akademischer Fliegergruppen. Unter der IDA-FLEAK gibt es 10 forschende AKFLEAKs. Mhm. Die da sind Aachen, Berlin, Braunschweig, Darmstadt, Dresden, Esslingen, Hannover, Stuttgart. München auch noch. Ja. Und die AKFLEAK Wilhelmshaven. Mhm. Die ist korrespondierendes Mitglied. Mhm. Und es sind nicht nur Unis, sondern auch FHs, weil Esslingen hat ja keine Uni. Also genau. Demnach muss es. Genau, also das sind jetzt nicht alle AKFLEAKs, es gibt noch viel mehr. Im deutschen Raum verteilt, der Begriff AKFLEAK ist nicht geschützt. Ah, okay. Und das soll halt auch so bleiben. Wenn sich jemand im Grunde forschend betätigen möchte, dann kann er ruhig zu uns kommen. Es gibt schon eine Menge Geschichte in den AKFLEAKs. Schon so um die 90, 100 Jahre konnten da schon einige Jubiläum feiern. Aachen hatte zum Beispiel dieses Jahr ihr 95-jähriges Jubiläum. Mhm. Der Start dieser gesamten AKFLEAK war im Rahmen des Ende des Ersten Weltkriegs. Mhm. Nach dem Versailler Vertrag war ja im Grunde der Motorflug verboten. Ja. Und die Piloten, die da im Krieg waren und immer noch fliegen wollten, sind ja auch größtenteils in den Unis gewesen. Und haben sich dann halt zusammengetan, um motorlose Flugzeuge zu bauen. Das heißt, AKFLEAKs fliegen nicht nur, sondern bauen auch. Genau. Liegt der Schwerpunkt beim einen oder beim anderen? Also kann man das irgendwie... Der Leitspruch von den AKFLEAKs ist Forschen, Bauen, Fliegen. Okay, in der Reihenfolge? Hoffen wir doch. Bei einigen ist es stärker fliegerisch verteilt. Andere... bauen gerade aktiver als sie fliegen. Mhm. Das ist relativ ausgeglichen. Du hast gerade spezifisch auf die deutschen Unis und AKFLEAKs abgehoben. Gibt es sowas in dem Stil auch im Ausland oder ist das In der Größe nicht. Mhm. Es gibt zum Beispiel eine AKFLEAK Wien, AKFLEAK Graz in Dänemark bei der DTU gibt es da auch eine Gruppe, die sich halt auch forschend aktiv macht. Genauso auch bei Madrid. Da ist auch ein alter Student aus Aachen, der sich da abgesetzt hat und eine eigene Gruppe gegründet hat. Ja. Okay. Willst du ein paar Beispiele nennen, historisch? Also jetzt nicht von vor dem Krieg, aber halt so in der Vergangenheit von Projekten, die AKFLEAKs gemacht haben und die auch irgendwie... also interessant waren. Also es gibt ja auch AKFLEAK-Projekte, wo irgendjemand eine Halle baut, ne? Ja, klar. Das ist dann vielleicht nicht so ganz spannend. Ja. Ein paar Beispiele. Also flugzeugtechnisch gibt es da natürlich schon eine Menge. Da könnte man gleich verweisen auf die Münchner. Mhm. Zum Beispiel haben die ja verstärkt Kunstflug gemacht, so glaube ich in den 80er Jahren. Mhm. Das war dann im Grunde das Projekt MU28. Mhm. Das immer noch fliegt und dabei auch gar nicht so schlecht abschneidet. Mhm. Ich meine, 2011 hätten die auch einen Contest gewonnen. Mhm. Ja, da kann man auch gleich zur MU30, dem Schlackro, noch ein Wort sagen. Das ist ja halt auch eine Konstruktion der Münchner. Das ist halt ein Motorflugzeug. Ein doppelsitziger, ein Motor Kunstflieger. Der halt auch gleichzeitig zu Schleppzwecken genutzt wird. Mhm. Deswegen halt auch Schlackro. Schlepp-Akro. Schlepp-Akro, genau. Ja, ja, ja. Der ist auch hier, über den können wir nachher noch im Detail ein bisschen reden. Das ist schon ein schönes Flugzeug. Ja. Wenn ich da kurz einhake, klar. Dann es gibt natürlich auch noch weit zurückgehende, wie gesagt, 100 Jahre sind teilweise schon dabei. Ja. Und auch in Braunschweig oder generell haben die AKFLEAKs eigentlich den gesamten Segelflug ziemlich von Anfang an geprägt. Teilweise sind dabei auch also nicht nur Segelflugzeuge oder Segelflugzeugsachen rausgekommen, es sind halt zum Beispiel mit dem Bau der Flugzeuge, die ersten Kunststoffflugzeuge wirklich gebaut worden und erprobt worden, ob das auch hält. Mhm. Die ersten Vollkunststoffflugzeuge sind in AKFLEAKs entstanden. Daraus kamen dann halt auch durch die schöne Oberflächengüte die ersten Laminarprofile, die dann auch zum Beispiel aus Stuttgart und so weiter verbaut wurden. Die haben dann Einzug gehalten in den gesamten Serienbau. Dann zwischendurch gab es dann halt auch den Umschwung auf Kohlefaser, der auch maßgeblich eigentlich von den Ackerfliegs geprägt wurde. In Braunschweig zum Beispiel mit der SB10. Die wurde gebaut, das ist ein Doppelsitzer und hat halt 29 Meter Spannweite gekriegt. Da gab es ein Forschungsprojekt vom Verteidigungsministerium, richtig. Und da wurde das erste Mal Kohlefaser auch im tragenden Teilen eingesetzt. Man wusste vorher nicht so ganz, ob das dauerfest ist. Und es wurde eigentlich eher in Verkleidungsteilen eingebaut. Dann haben die Braunschweiger einen Forschungsauftrag gekriegt, haben die erste Kohlefaser, die man so kriegen konnte, es waren noch alles sehr komische, ungewobene Fäden, halt verbaut. Und damit hat man dann halt ein Flugzeug gebaut, ein Flugzeugmittelstück genauer gesagt, und hat da das erste Mal... Also quasi das Mittelteil der Flügel. Das Mittelteil, genau, von den Flügeln genommen und hat darüber halt wissenschaftlich abgefasst einen Bericht ans Verteidigungsministerium und somit ist das quasi der Vorläufer auch von den ersten Kohlefaserteilen, Tornado etc. Aber der Bus, mit den man braucht, um die Leute zum Auf- und Abbauen von der SB10 zu fahren, der ist nicht aus Kohlefaser. Der ist nicht aus Kohlefaser, okay. Ich muss das loswerden. Ja, das ist ein Monsterflugzeug. Ja, aber wenn man das mal durchrechnet, also das war natürlich auch nicht die aktuellste Kohlefaser. Das klingt jetzt sehr, sehr schwer, aber die Fasern damals waren sehr, sehr faserig. Also wir haben mal ein paar Musterstücke gekriegt. Das war schon sehr interessant, wie das damals so die ersten Sachen aussahen. Und sie haben damals durchgerechnet, wenn man 29 Meter Spannweite bauen will, geht das mit Glas nicht mehr. Man müsste das Mittelstück, was jetzt knapp über 180 Kilo wiegt, hätte man damals mit 400 Kilo Glas bauen müssen. Boah. Okay. Und auch das Glas war damals noch nicht so gut wie heute. Ja. Also man hat dann doch relativ viel Kohle reingelegt, weil man auch keine Erfahrung hatte. Ja. Vielleicht hätte man es ein bisschen leichter hingekriegt, aber die Rechnung damals meinte halt 180 Kilo zu 400. Ja. Damit war das schon, eigentlich muss man jedes Mal dankbar sein, wenn man so aufrüstet, dass es nur 180 Kilo dann sind. Ja. Genau. Ja. Ja. Generell, wenn wir auch ganz an den Anfang, zurückgehen. 1920 war der erste Rhön-Wettbewerb an der Wasserkuppe, da wo jetzt das Museum steht. Ja. Haben die Arca-Fleaks, was Flugstrecken und Flugzeiten anging, dominiert. Die Charlotte, die Berliner B1, war auch sehr erfolgreich da. Charlotte ist in dem Fall kein Mensch, sondern ein Name von Flugzeug. Genau, okay, genau. Gut. Ja, genauso auch wie die FVA-1. Die haben sehr wirklich erste Rekorde wirklich aufgestellt und die auch lange gehalten. Also, damals waren natürlich alle noch bespannt. Ja, klar. Ja. Und damals hat es auch nur einen Monat gedauert. Ja, ich glaube. Was hat einen Monat gedauert? Ein Flugzeug zu bauen, ja. Ach so, okay. Ja. Mittlerweile geht das leider nicht so schnell. Ja, klar. Ja. Ja. Und unter anderem gab es dann halt viele Detailverbesserungen bei den ganzen Flugzeugen. Es wurden Fauler ausprobiert im Segelflugzeugbau. Da gibt es sowohl bei den Münchnern als Fauler auch ausfahrbare, spaltlose Faulerklappen. Also, wir haben zum Beispiel die. Jetzt hier aktuell die D40 von den Darmstädtern, wo man im Flug die Flügelfläche um 2 Quadratmeter vergrößern kann. Man schiebt die Flügelfläche hinten raus. Genau, ja. Das kann man im Flug machen. Plötzlich hat man ein Flugzeug, was sehr, sehr langsam fliegen kann und im Geradeausflug halt sehr viel weniger Flügelfläche hat, wie es die nicht braucht. Da gab es ja auch mal den anderen Ansatz, um die Spannweite zu vergrößern mit der Teleskopflügel. Genau, die Stuttgarter haben das gebaut. Das war dann der Teleskopflügel, wo man da halt die Probleme hat. Das hat auch für den ersten Ansatz recht gut geklappt. Das Problem ist halt die unterschiedliche Spannweite, die man dann hat. Also man muss halt in einer Klasse fliegen, wo man im Wettbewerb fliegt. Und da funktioniert das nicht ganz so gut. Also man fällt halt aus der Klasse raus. Also weil das charakterisierende Merkmal bei den Klassen in der Regel die Spannweite ist. Genau, ja. Und das war eigentlich so das einzige Manko da dran. Natürlich sind das alles Prototypen, die sind nicht komplett ausgearbeitet. So war es zum Beispiel, dass wenn man die Fläche eingefahren hat, man dann keine Bremsklappen mehr benutzen kann, weil die dann unter dem Überhandschuhflügel außen steckten. Und war schon interessant zu fliegen, aber das macht das Ganze eigentlich auch so spannend. Also es sind halt keine fertigen Flugzeuge, die sind nicht fertig erprobt. Ja. Also man muss alles selber machen. Jeder Student, der da ein Flugzeug gebaut hat, ist halt dann mit bei der Flugabprobung quasi entweder körperlich anwesend oder wirklich praktisch dabei. Ja. Und generell werden eigentlich auch die ganzen normalen Flugerprobungspunkte dann auch von den Studenten abgehandelt. Ja. Es gibt halt viel Unterstützung dann. Also man lernt eben auch Flugerprobung. Ja, ja, genau. Ja. Und wie gesagt, forschen, bauen, fliegen. Und zuallererst stehen halt relativ viele Studienarbeiten bei so einem Projekt an, wo man die ganzen theoretischen Sachen, Auslegungen und so weiter macht. Danach muss es natürlich praktisch gebaut werden. Und danach kommt halt dann das Fliegen erproben. Und um das gut zu können, steht natürlich auch dabei, man muss halt gut fliegen können. Und das schafft man halt nur durch viel Fliegen. Ja, ja. Und deswegen darf das immer nicht so vernachlässigt werden. Man soll halt auch viel fliegerische Praxis haben. Erst wenn man das normal beherrscht, kann man hier zum Beispiel auch dann das wissenschaftliche Fliegen anfangen. Ja, ja. Ja, über das reden wir nachher auch noch ein bisschen im Detail. Mhm. Ein Trend, den ich in der, by the way, ein Flugzeug, was vielleicht noch erwähnenswert ist, ist die SB-13, also der Nurflügler. Ja. Gibt es ja immer wieder mal Versuche, Nurflügler zu bauen, jetzt auch die AKX wieder. Mhm. Ja. Also wir haben damals halt, also in Braunschweig wurde die SB-13 gebaut. Man wollte halt dadurch erreichen, dass man weniger Rumpf hat, dadurch kein Leitwerk mitschleppen muss, kein Seitenleitwerk, kein Höhenleitwerk, dadurch relativ viel in der Rechnung erspart hat an Widerstand. Ja. Das Problem danach ergab sich dann halt, dass es haben halt sehr wenig Leute nur Flügelsegelflugzeuge gebaut. Früher die Horten und so weiter, was man dann immer hört als Vergleich, die sind ja gut geflogen. Die hatten halt andere Profile drauf, die waren hatten hohe Widerstände und ein hoher Widerstand fliegt sich halt immer relativ gut. Also nur vielleicht, um das zu illustrieren für die Hörer, die Horten war im Prinzip fast schon ein Delta-Flügler, so B2-mäßig, so ganz grob. Genau. Wohingegen die SB-13 eigentlich in Anführungszeichen einen normalen Segelflugzeugflügel hat, schön schlank, aber der ist eben entsprechend gepfeilt, damit der Schwerpunkt wieder passt. Also es ist eine ganz andere Auslegung. Es ist eine ganz andere Auslegung. Also die Idee kam dann halt auf, als die, normalerweise haben Profile halt ein bestimmtes Verhalten, wenn sie ihren Anstellwinkel ändern, dass sie halt ihre Momente auch ändern. Ja. Gerade bei Laminarprofilen. Und die dann durchs Leitwerk kompensiert werden. Die durchs Leitwerk kompensiert werden müssen und gerade bei Laminarprofilen ist das teilweise nicht sehr linear. Also da kann verschiedene Momente auftauchen, die man dann koppeln muss. Und bei SB-13 kamen die ersten Laminarprofile auf, die durch einen S-Schlag bedingt und so sehr momentenarm waren. Mhm. So dass man gesagt hat, wir brauchen vielleicht gar nicht das den Leitwerksträger hinten, wir probieren das einfach ohne und machen das durch leichte Feilung des Hauptflügels. Und das Ganze wurde erprobt. Es gab es vorher noch nicht. Es sind sehr, sehr viele Arbeiten reingeflossen. Ja. Irgendwann hat man es geschafft, dass das Flugzeug tatsächlich auch recht gut geflogen ist. Aber man hat sich das erkauft durch sehr viel andere Probleme. Zum Beispiel halt die Eigenstabilität ist halt sehr gering dadurch. Und beim Durchfliegen von thermischen Böen bei hohen Geschwindigkeiten kamen die Piloten halt teilweise mit blauen Streifen auf den Schultern wieder. Vorm Endanflug wurde sowieso gesagt, alle schweren Gegenstände im Cockpit mussten halt gut verstaut werden, weil es hat dann doch sehr geruckelt. Also es ist nicht unfliegbar gewesen, aber es hatte sehr unschöne Eigenschaften, teilweise auch beim Trudeln, wo das Leitwerk sehr dazu beiträgt, dass man halt wieder rauskommt. Ja. War es ein sehr spannendes Verhalten. Ja. Und es hatte zwar das war auch das erste Flugzeug wirklich mit richtigem Gesamtrettungssystem drin. Mhm. Und, also ein Fallschirm, der das gesamte Flugzeug und nicht den Piloten. Ja, also war eine sehr schöne Konstruktion, wurde ausgiebig erprobt, aber es wurde in der Praxis kam es Gott sei Dank nie zum Einsatz. Und irgendwann, als die SB-13 dann in die Jahre kam, wurde dann auch gesagt, wir geben sie jetzt ins Museum, weil tatsächlich die Studenten teilweise immer weniger Jahre in der AKFlieg zubringen und weniger Flugerfahrung haben als vorher. Mhm. Und die Erfahrung, die man brauchte, um die SB-13 sicher und vernünftig zu bewegen, ist halt teilweise nicht mehr gegeben gewesen. Ja, ich meine, das ganze Thema Nurflügler scheint mir einer dieser Never-Ending-Träume, weil die theoretischen Vorteile eben da sind, aber so richtig durchzusetzen scheint sich's nicht. B2 ist im Prinzip ein bisschen anders, weil ja der Computer fliegt, da sind die Eigenschaften scheißegal, das kriegt man dann schon irgendwie hingerechnet. Ja. Aber so handgeflogen. Genau, also mit wirklich aktiver Steuerung eingebaut wäre das Ganze gar kein Problem. Ja, also das könnte man mittlerweile sogar mit Modellflugreglern hinkriegen. Mhm. Nur die Zulassungsrichtlinien lassen das eigentlich nicht zu. Ja. Man müsste da redundante Systeme einbauen und rutscht gleich in andere Klassen, sodass man da eigentlich keine Chance hat im Moment. Ja. Ein anderer Trend, der mir in der letzten Zeit noch aufgefallen ist, dass die AK-Fleaks oft auch Komponenten von existierenden Segelflugzeugen nehmen, also zum Beispiel einen existierenden Flügel und dann einen neuen Rumpf hinbauen oder andersrum oder einen Rumpf an einer anderen Stelle anbringen, einfach um Aufwand zu sparen vermutlich. Das ist auch ein wichtiger Punkt, weil es gibt immer so Kurven, die sich dem derzeitigen Maximum annähern. So war es damals halt, als noch mit Turbulenzprofilen geflogen wurde. Da war eigentlich auch alles ausgereizt auf den Flugzeugen und dann plötzlich gab es die Laminarprofile, dann ging es wieder weiter. So sind wir jetzt auch an so einem Punkt angelangt, wo man nicht mehr so viel machen kann. Also die Leitwerke sind alle sehr, sehr gut gebaut, auch von den Serienflugzeugen. Und um da was rauszuholen, muss man sich halt vorher überlegen, was will ich mit dem Projekt erreichen? Mhm. Ist der Aufwand, den wir da reinstecken, gerechtfertigt? Oder bauen wir jetzt zum Beispiel einen neuen Tragflügel, stecken da unsere Zeit und unser Geld rein und nehmen dafür für das Leitwerk, was vorhanden ist. Mhm. Einfach um Zeit zu sparen, man sagt sich einfach, wir können da nicht mehr so viel dran verbessern. Wir bauen das nicht einfach neu, sondern nehmen, was vorhanden ist. Ja. Und das kommt immer mehr. Also je nachdem, was man für ein Projekt haben will, wenn man zum Beispiel jetzt so einen Side-by-Side-Doppelsitzer rumbaut und da Wert auf Ergonomie legt, dann braucht man sich natürlich nicht um den Flügel zu kümmern. Dann sucht man sich einen vernünftigen Flügel aus dem Zubehör quasi. Die Hersteller sind da auch sehr, sehr, auch für leichte Modifikationen dann zu haben. Ja. Zum Beispiel ein neues Leitwerk, wo dann noch andere Ballasttanks eingebaut werden oder sowas, machen die auch alles mit. Mhm. Aber ansonsten gibt es eigentlich bei jedem Arcaflieg-Prototypen ein Konzept dahinter. Ein Ziel, das man quasi erforschen will. Genau. Wir haben zum Beispiel SB14 gehabt, da war eigentlich das Ziel, der Minimalrumpf und die Oberfläche zu minimieren. Die steht hier, glaube ich, irgendwo. Genau, SB14 ist ja auch am Platz. Die hat halt einen sehr, sehr engen, schmalen Rumpf gekriegt. Man wollte gucken, wie schmal kann man so einen Rumpf bauen, wie viel bringt das. Ja. Dazu kam halt noch ein neues Profil auf dem Tragflügel drauf. Und da war eigentlich mehr so dieser aerodynamische Ansatz. Der Flieger ist nicht besonders leicht geworden. Mhm. Das war gar nicht so das Problem. Und man hat halt auch hinten ein normales Standardleitwerk angebaut von der ASH26. Mhm. Anders dann halt zum Beispiel bei D40 oder SB11 mit diesem Fowler drin. Da hat man dann halt gesagt, wir wollen diesen Fowler bauen und aber auch das Flugzeug in komplett Kohlefaser, also bei SB11 zumindest. Und dafür musste man dann halt auch die anderen Teile bauen. Wurde aber eine Form genommen von einem bestehenden Flugzeug. Okay. Also man hat schon immer versucht, das irgendwie zu vereinfachen. Ja. Generell läuft man auch Gefahr, wenn man ja im Grunde ein Flugzeug von Grund auf neu baut, dass im Grunde durch die Komplexität und die geforderte Zeit, die Studenten studieren ja halt auch noch währenddessen. Ach so. Ja, ja. wenn die dann im Grunde abspringen und dann halt ihren eigenen Job haben und so weiter und dann das Wissen im Grunde mit sich nehmen, dass du halt irgendwann mal auf Probleme stößt, rauszufinden, was überhaupt geplant war mit dem Flugzeug oder ähnliches. Und dann setzt sich das nicht mehr durch. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es da, ein Motivationsproblem ist. Wenn du einen Student hast, der vielleicht im zweiten Semester bei der AK-Fliege einsteigt, dann will der ja vielleicht sein Projekt auch irgendwie zu Ende bringen. Und wenn dann das Flugzeug 10 Jahre dauert und erst nach 5 Jahren hoffentlich an der Uni fertig, dann ist das sicherlich auch nicht hilfreich. Ja, es bringt einen halt auch nicht weiter, weil derjenige, der sich die Gedanken darüber gemacht hat, das auszulegen und zu bauen, dann plötzlich weg ist, steigt man da eigentlich wieder komplett bei Null an. Naja, genau, das war Wir hatten das früher halt, da wurden Flugzeuge teilweise in einem Jahr, anderthalb, zwei gebaut, mal vieren und dann ging es immer weiter hoch, weil die Sachen so weit ausgereizt sind, dass man sehr viel Zeit reinstecken muss, um besser zu werden als das, was man kauft. Ja. Und SB14 zum Beispiel hat dann schon 14 Jahre gedauert, von der ersten Idee bis zur wirklichen Umsetzung. Wow. Und deswegen kommt wahrscheinlich der Trend, dass man sich dann doch wirklich auf diese Einzelkomponenten bezieht und sagt, hier, wir nehmen den Hauptflügel davon, aber wir bauen jetzt einen tollen neuen Rumpf und machen die Projekte so klein wie möglich. Mhm. Weil mittlerweile fließt in so einen Einzelkomponenten so viel Zeit rein, wie damals in ganze Flugzeuge. Wie ist denn überhaupt so das Zusammenspiel mit den Flugzeugherstellern beziehungsweise der Hersteller-Community allgemein? Kann man sagen, dass die AK-Fleaks die Rolle der Prototypen-Shops für die Segelflugzeughersteller spielen, auch personalmäßig? Gibt's da? Also das Verhältnis zwischen den Herstellern ist schon ziemlich gut. Im Grunde können die AK-Fleaks ja einfach dadurch, dass sie ja keinen kommerziellen Erfolg machen dürfen, da kann es ihnen im Grunde auch egal sein, ob das Ding verkauft wird oder nicht. Und die AK-Flieger können sich halt an Forschungsprojekte rantrauen, die Hersteller finanziell einfach, das einfach finanziell zu riskant ist für die. Und da haben wir halt eventuell einfach mal Durchschläge, also neue Erkenntnisse, die dann halt im Grunde übernommen werden können von den Flugzeugherstellern. Ja, zum Beispiel haben wir das bei SB14. Das ist halt ein Flugzeug mit einem so kleinen Rumpf, dass da wirklich sehr wenige Leute reinpassen. Das kann sich ein Hersteller einfach ja nicht erlauben, ein Flugzeug zu bauen, wo er seine sowieso schon geringe Kundschaft um 60% minimiert. Ja. Und aber um mal zu gucken, was es wirklich bringt, dafür sind dann halt auch die AK-Fleaks da. Mhm. Und wenn das wirklich zielführend ist, wird das auch übernommen. Aber zum Beispiel bei diesen ganzen Fowler-Geschichten, wir haben es bei SB11 gehabt, das ist ein sehr, sehr gut funktionierendes System. allerdings so wartungsintensiv und ja, man muss schon ein bisschen Ahnung davon haben, dass man das eigentlich nicht in einen normalen Verein stellen möchte. Ich habe mich ja mal mit Dick Butler über die Concordia unterhalten und da war es eben auch so die Erkenntnis, dass das Flugzeug also natürlich funktioniert, wobei jetzt mit der modernen JS1 und so kann man die Frage nochmal neu stellen, aber er sagt eben auch, das Ding ist vom Handling, er kann zum Beispiel keinen Windenstart damit machen, weil das Höhenruder nicht genug Wirkung hat, um beim Seilrest genug Wirkung haben, um nachzudrücken, und das ist natürlich komplett praxisuntauglich und die Herstellung ist so aufwendig, dass das Ding, also nicht die Konstruktion, sondern die Herstellung ist so aufwendig, dass das Ding im Verkauf so toll wäre, das wird kein Hersteller jemals ins Programm nehmen. Ja. Das sind eben genauso diese Dinge. Genau. Also da muss man halt immer ein bisschen aufpassen. Aber man als Student kann man sich da voll austoben. Ja. Und das macht eigentlich dann auch die Arcaflix aus. Man hat halt keinen finanziellen Druck großartig dahinter. Man forscht, man baut und wenn man Glück hat, kommt da auch was Gutes bei raus. Und es sind halt viele gute Sachen bei rausgekommen. Ja. Aber es gab natürlich auch Rückschläge, also wo man gesagt hat, ja gut, das verwerfen wir jetzt einfach mal, das Projekt. Ja. Gerade auch aus zeitlichen Gründen oder personell, was du auch angesprochen hattest, da sind die auch schon sehr scharf darauf, im Grunde Ackerflieger gleich zu rekrutieren und genau in die Hersteller einzubinden. Wenn man jetzt nicht beim Hersteller ist, da gibt es halt aber auch schon genug Möglichkeiten. Also vom LBA, da zum Beispiel sind so viele Ackerflieger. Mhm. Wir haben jetzt ist ja gerade der Helikopter, der mich dann... Gleich wieder weg. Ja. Das ist halt das Problem, wir sind auf dem Flugplatz. Wobei man das einige als Problem bezeichnet darf. Wenn man wir haben jetzt gerade einen ehemaligen AK-Flieger, einen alten Herrn aus der EASA, der hier einfach mal vorbeischaut und ein kleines bisschen neue Prototypen fliegt. Mhm. Da gibt es im Grunde alles, was Luftfahrt ist. Kannst du schon sagen, da haben die AK-Flieger auch ihr Werk getan. Michael Greiner beim Schleicher, ASG-Schöpfer, der ehemaliger AK-Flieger. Andreas Lutz bei Schempfürth, ehemaliger AK-Flieger. Helmut Treiber, der davor der Chefingenieur bei Schempfürth war, war auch AK-Flieger aus Braunschweig. Okay. Also man sieht überall die Leute auch bei Stämme in Berlin sitzen sie. Und dann haben wir eigentlich alle noch existierenden Segelflughersteller in Deutschland durch. DG alles ist das so ein bisschen... DG ist ein DG hatte gar nichts zu tun. Ich habe keine Ahnung. Ja. Also es gibt überall in allen Bereichen immer so die AK-Flieger. Liegt aber auch daran, es sind halt auch sehr, sehr viele AK-Flieger und wenn man sich da auf ein Thema wirklich spezialisiert, dann hat man da sehr, sehr gute Chancen. Allein dadurch, dass man in diesem Umfeld auch viele Leute kennenlernt. Ja, klar. Netzwerke. Ja. Es ist ja auch nicht nur Segelflug. Es gibt ja natürlich auch bei den Motorflugzeugherstellern da auch schon genug AK-Flieger. Aber die Aktivitäten der AK-Fliegs an sich sind schon zu ganz großen Teilen im Segelflug. Ja. Also die Schlackrohr ist da vielleicht eine Ausnahme. Es gibt immer so ein paar Ausbrecher, zum Beispiel der Schlackrohr ja jetzt als Motorflugzeug und Die Stuttgarter sind jetzt gerade an der FS-35. Aber da sind auch solche Sachen, man möchte halt, man baut ein Motorflugzeug, um damit zum Beispiel wie beim Schlackrohr Segelflugzeuge schleppen zu können, natürlich auch Kunstflug mit Motor zu machen, aber es sind immer irgendwie Segelflugzeuge mit drin. Schon, ne? Ja. Also was die Aerodynamik angeht, ist das dann doch schon ein sehr schönes Spielfeld, diese Segelflugzeuge. Das ist natürlich sehr auch billiger. Genau, klar. Wir haben leider auch nur begrenztes Geld. Ja. Also ich glaube, wenn es nach den meisten AK-Fliegern gehen würde, hätten die auch nichts dagegen, die ganze Zeit nur Motor zu fliegen, aber... Und wenn die Münchner nicht wirklich Industriesponsoren hätten, die da ein bisschen den Aktiven ermöglichen, das zu bezahlen, die Flugstunde bei 350 Euro, das ist halt sonst nicht möglich. Schon also muss man sich dann schon überlegen, wenn welche Flugstunde baut. Kostet 350 Euro? Für die vom Schlagro. Wie ist das gerechnet? Also das können ja nicht die wirklichen Betriebskosten sein. So viel Sprit kann das Ding nicht brauchen. Das ist halt schon ein großer Motor und wird halt mit Abschreibung. Also es sind natürlich mit Abschreibung. Okay. Ja. Also es ist so, dass man das auch halt, da muss man ja eigentlich damit reinrechnen. Da kommt man ja als AK-Flieger dann doch irgendwann dazu, dass man sieht, dass irgendwann plötzlich ein neuer Motor fällig ist. Ja, klar. Okay. Und dann sind das schon hohe Kosten. Ja. Und das ist bei Segelflugzeugen natürlich ein bisschen deutlich geringer. Ja. Ja. Also ich glaube, das günstigste Segelfliegen überhaupt, das kann man eigentlich in den AK-Fliegs machen. Ist das Einzige, was halt gefordert ist, sind relativ viele Baustunden. Genau. Und dadurch wird es eigentlich auch günstig, weil halt sehr viele Arbeiten selber gemacht werden. Was sind da so die Größenordnungen, was Kosten, beziehungsweise vor allem Arbeitsstunden angeht, für so einen normalen AK-Flieg? Das ist von AK-Flieg zu AK-Flieg unterschiedlich. Also ich kenne mich dann natürlich am besten über das Aachener Prinzip aus. Ja. Da ist es so, dass du 25 Stunden Minimum im Monat leisten musst, um Flugrecht zu erhalten. Mhm. Das macht dann im Jahr 300 Stunden. Mhm. In Stuttgart ist es da, die haben, glaube ich, das meiste Stundenpensum. Die hatten 8 Stunden pro Woche, wenn ich mich da richtig erinnere. Ein Tag, ne? Das ist schon viel. Es ist schon stark, klar, aber ich meine, es gibt da halt schon eine Menge Arbeit, vor allem was die Winterwartung angeht. Da gibt es dann halt auch manche, die dann vom Tag in die Nacht einfach durcharbeiten. Ja. Also da kriegt man seine Stunden schon wett. Ja. Kostentechnisch ist es ist es schon extrem billig. Da gibt es dann einige AKFliegs, die haben im Grunde nur eine Startpauschale. Mhm. In Aachen fliegst du halt gratis. Okay. Ja, wir haben halt leider in Aachen keine sehr lange Startstrecke. Mhm. Und da muss dann halt leider nur mit dem Flugzeug geschleppt werden. Okay, ah, gut, okay, das ist, wird, und das ist auch umsonst. Ja, okay. Das ist natürlich ganz schön. Was habt ihr von der Schleppmaschine? Das ist auch eine ganz normale Remo, DR400. Okay. Die IDA Fliegs oder die IDA Flieg an sich ist jetzt erstmal nur ein Verwaltungsorgan oder tut die auch irgendwas forschenderweise selber? Also die IDA Flieg ist der Dachverband. Ja, der wurde 1922 gegründet. Okay. Ja, weil man sich da im Grunde halt wirklich bei dem Rhön-Wettbewerb zusammengesetzt hat und sich gesagt hat, ja, wir müssen das mal ein kleines bisschen stärker machen mit dem Zusammenbund. Ja. Im Grunde unsere Aufgabe ist es, die Kommunikation zwischen den einzelnen AKFliegs immer zu verstärken, dass im Grunde halt auch die gleichen Probleme, die tauchen bei allen AKFliegs auf, ne? Die müssen halt einfach mal ein bisschen mehr kommunizieren, dann findet man auch schneller Problemlösungen oder klar, ähnliches. Wir sind halt schon eigentlich ein Verwaltungsorgan, wenn man das so bezeichnen möchte. Wir organisieren zum Beispiel Messeauftritte jedes zweite Jahr auf der Aero in Friedrichshafen und natürlich jedes zweite Jahr auf der IDA in Berlin. Genauso wie halt dieses Sommertreffen, wo wir gerade sitzen. Hier wird dann im Grunde genau wissenschaftlich geflogen und da werden die Sondermessprojekte realisiert und die Ergebnisse, die werden traditionsgemäß im Wintertreffen, das ist so ungefähr im Januar, werden dann vorgestellt. Da ist dann eine Vortragsreihe, da gibt es dann halt auch ganz interessante Beiträge von anderen. Wir hatten zum Beispiel dieses Jahr Berichte von den Leuten von Solar Impulse, die da einen Vortrag gehalten haben. Dann gibt es natürlich auch so kleinere Events, die wir da im Grunde veranstalten, so zur Förderung von halt den einzelnen AK-Fliegern, zum Beispiel das sogenannte Scheffeltreffen. Ist dann beim Geratshof, nennt sich das. Südlich von München, genau, ganz grob, ne? Ungefähr. Westlich, ne? Oder? Südwestlich. Keine Ahnung. Egal. In der Nähe. Braunschweig ausgesehen im Süden. Genau. Und da wird dann halt, werden die Leute individuell gefördert, die dann im Grunde einfach mal Projekte ein bisschen führen möchten. Ja. Ist aber auch ein ganz wichtiger Punkt, weil auch die IDA fliegt halt so ein bisschen, man muss ja immer beachten, dass das alles Studenten sind, die sind dann nicht wie einer Firma 40 Jahre in dem Laden, sondern die wechseln, die Vorstände sind plötzlich seit 2 Jahren erst dabei, man kennt sich einfach gar nicht, also unter den ganzen AKFliegs. Also Wissensmanagement ist ein Thema. Ja. Ja. Und die IDA fliegt ist halt dann auch dafür da, gerade auch mit diesem Chefetreffen, dass mal die Projektverantwortlichen zusammenkommen, vielleicht mal jemand finden, der gerade ein ähnliches Projekt macht, die gleichen Probleme hat, vielleicht auch schon ein paar Lösungen hat oder sagt, ja, da gab es schon eine Arbeit drüber, kann ich dir per E-Mail zuschicken. Und dass man so ein bisschen die Kontakte knüpft, weil spätestens nach 10 Jahren sind plötzlich alle wieder neu in diesen Vereinen und da muss man so ein bisschen dieses Netzwerken und oben halten. Die ehemaligen, also die alten Herren, spielen die außer, weiß ich nicht, dürfen Flugzeuge fliegen, spenden hoffentlich großzügig und stellen dann irgendwann mal die neuen Leute ein, weil sie inzwischen Chefs sind. Also spielen die da inhaltlich noch eine Rolle oder sind die da dann raus? Weil du gerade vom Wissen redest, das dann irgendwann verdunstet. Also es ist mal ein bisschen unterschiedlich auch wieder. Jeder AK-Flieg hat da so ihre eigenen Vorgehensweise, wie sie mit alten ehemaligen Mitgliedern umgeht. Also in Braunschweig zum Beispiel ist es so, man ist eigentlich nach dem Studium eigentlich raus. Mhm. Man kann dann auf Antrag, sehr informell halt auch dann alter Herr werden. Es ist nicht wie in der Burschenschaft, wie man das sonst so kennt, dass da wirklich große Beträge fließen. Also bei uns ist der Jahresbeitrag für einen alten Herrn jetzt 75 Euro. Naja, okay. Man kann jederzeit wieder austreten, aber eigentlich bleiben die Leute drin, um halt untereinander auch Kontakt zu halten. Ja. Und natürlich hat man dann auch dieses Netzwerk, wenn man sich dann trifft, wo man sagt, ich kenne den, das ist ein alter Herr von uns, der ist beim Luftfahrtbundesamt, den rufe ich jetzt mal an und frage den, was der haben möchte, wenn ich da neu aus... IHP endlich genehmigt. Genau, ja, das geht ja jetzt mittlerweile auch so per Selbstentscheid. Nee, aber man kann halt mal nachfragen, was müsste ich denn da tun, oder man sagt, okay, ich habe noch jetzt einen alten Herrn, oder die Darmstädter haben einen alten Herrn, der sitzt bei Siemens und macht Motoren, und den frage ich mal, und man ruft da rum, und eigentlich in der Akaflieger hat ja jeder seinen Spitznamen, sobald man da einen anderen AKA-Flieger an der Leitung hat, spricht sich das sehr, sehr unbürokratisch. Ja. Was allerdings halt nicht heißt, dass man jetzt automatisch eingestellt wird. Also es, ja, ist immer, klar. Es gibt, die Zeiten sind vorbei. Die Zeiten sind, ja, ich glaube, das gab es in den AKA-Fliegs auch nicht, weil AKA-Flieger dann doch immer sehr, sehr darauf achten, dass es auch keinen Pfusch gibt. Also man lernt das halt schon in der gesamten Zeit, und man weiß aber dann halt, welche Leute halt die Leute sind, die man auch in seiner Firma hat. Die damals halt ein Projekt zum Beispiel eben auch maßgeblich getrieben haben. Ja. Also wer einmal zum Beispiel einen kompletten Flugzeugbau, wie jetzt da in München, mitbetreut hat und fast bis zum Erstflug gebracht hat, die kann man ansonsten auch für Projekte einsetzen. Ja. Die alten Herren werden natürlich gern gesehen in den AKA-Fliegs. Es ist ja auch so, wenn du im Grunde umziehst, dann hast du halt immer ein paar Schwierigkeiten, deine alte AKA-Flieg wöchentlich zu sehen oder ähnliches. Da gibt es dann halt aber auch schon alte Herren aus Stuttgart, die dann nach Braunschweig kommen und da im Grunde schon integriert werden da bei der AKA-Flieg. Ja. Das geht relativ fließend. Wir haben da im Grunde auch schon einen großen Austausch von alten Sängen. Sagtest du gerade Sack? Ja. Okay, weil das ich wollte vorhin den Begriff auch mal verwenden. Also Altsack und Altherr und was aber es gibt nur Altdamen. Ich wollte gerade fragen, wie heißen weibliche alte Herren? Alte Damen. Okay. Gibt es natürlich wenige, Luftfahrt wie immer. Ja. Genau. Aber auch alte Damen, die gerade 26, 27 sind, heißen halt alte Damen. Das ist eine junge alte Dame. Ist so akzeptiert, genau. Ja. Es wird halt aber auch ein bisschen darauf geachtet, dass der Einfluss der alten Herren eigentlich nicht zu groß wird, weil solche neuen Projekte wie damals, wir bauen jetzt mal aus Kunststoff, da sagte halt der alte Herr, der seit 40 Jahren Holz gebaut hat, sagt dann vielleicht, das ist doch alles, das taugt doch nichts. Ja, klar. Man muss halt auch mal ein bisschen selber ausprobieren. Klar. Und deswegen ist eigentlich immer gern gesehen, mit Vorschlägen aus der Altherrenschaft rüberzukommen, aber entscheidungsmäßig sind die AKA-Fliegs eigentlich in ihrer jungen Gruppe. Ja. Unterwegs. Ja. Du bist jetzt aber vom DLA. Ich bin vom DLA. Erzähl nochmal den Bezug zwischen DLA und IDA AKA-Flieg. Ja, also DLR ist Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt. Genau. Ist damals aus der Forschungsanstalt für Luftfahrt und so weiter zusammengekommen nach dem Krieg. Der Bezug zum Segelflug war damals halt auch aktuell. Und viele aus den AKA-Fliegs sind halt auch zum DLR gekommen. Mittlerweile ist das DLR auch wieder so weit, dass es das aktuell unterstützen möchte. Also bis zum Jahr 2000 gab es halt auch zwei Stellen, die aktiv diesen Segelflug unterstützt haben. Und dazwischen ist es kurz eingeschlafen. Und es wurde dann von der TU in Braunschweig bestens übernommen. Und mittlerweile macht das DLR halt auch wieder die Unterstützung von den studentischen Gruppen, einfach als Nachwuchsgewinnung. Und es gibt auch so sehr viel wissenschaftliche Themen, die man darauf machen kann. Mhm. Okay, das heißt also, ihr habt quasi vielleicht auch Forschungsprojekte, wo man dann Teile wieder auslagert an eine AKA-Pflege oder so? Oder? Wir haben ja auch unsere zwei Segelflugzeuge im Moment in Braunschweig stehen. Die Heiligen. Die dem DLR gehören, genau. Ja. Auf dem neueren, auf dem Discus 2C DLR, ist ein bisschen modifiziert, dass man da gut Messtechnik reinkriegt. Der wird eigentlich auch eingesetzt jetzt oder soll die alte DG317 ablösen, aber wird auch für andere Messprojekte eingesetzt beim DLR, weil es ist halt ein schöner Versuchsträger, man kann sehr, sehr leicht Messtechnik ein- und ausrüsten. Ja. Bei allen größeren Flugzeugen dauert das halt länger, kostet mehr und die Flugstunden sind dann halt auch deutlich billiger. Ja. Also wir machen auch Forschung an Segelflugzeugen außerhalb des Rahmens IDA-Flieg und AKA-Flieg. Ja. Um unseren Allgemeinteil zum Ende zu bringen. Ich habe mal vielleicht noch ein provokantes Ding. Mir ist in letzter Zeit so ein bisschen aufgefallen, oder mein Eindruck ist entstanden, dass von den Dingen, die dann tatsächlich den Weg in den Segelflug finden, meinem Gefühl nach immer weniger von AKA-Fliegs kommt. Also zum Beispiel FES-Antrieb kommt von irgendeinem Tüftler aus, weiß ich nicht, Slowenien, Tschechien, habe ich vergessen. Nur Flügler haben wir ja schon besprochen, können wir im Prinzip knicken, ja, funktioniert nicht. Ja. Täuscht mein Eindruck oder liegt es daran, dass einfach alles immer teurer und ausgereizter wird, oder wie Ja, es sind halt mehrere Faktoren. Einerseits natürlich, Studium wird immer kürzer. Also die Anzahl an Innovationen aus den Ackerfliegs nimmt natürlich auch ab. Mhm. Zum anderen sind das halt auch Punkte, die, also ein FES-System, natürlich hätte man in der Ackerflieg auch bauen können, aber es ist immer schwierig. Also was halt relativ viel bei rauskommt, die Ackerfliegs machen halt noch ziemlich viel aerodynamische Auslegung. Okay, das sind meistens nicht so diese großen Punkte, wo man sagt, das hat jetzt die Ackerflieg gebaut, das war es aber eigentlich noch nie. Also irgendwer hat mal Winglets gebaut in den USA für irgendeinen Wettbewerb, da wurde noch gesagt, das bringt sowieso nichts. Ja. Irgendwann hat dann mal ein Ackerflieger gesagt, das will ich jetzt wissen. Dann hat es gemessen dann. Dann wurde eine Ackerflieg ASW-19 gebaut mit 1 Meter oder 1,5 Meter hohen Winglets. Das war sehr eindrucksvoll. Fliegt auch heutzutage noch der Flieger. Und daran wurde das erste Mal richtig gerechnet und dann auch gemessen. Okay. Und man konnte sagen, okay, so und so funktioniert das. Natürlich sind dadurch nicht die Winglets in den Segelflug gekommen, aber man hat dann gelernt, wie rechnet man das. Also mal fundiert man gemacht und nicht nur hingebastelt. Genau, also das sind dann so Sachen, wo es dann halt schon aus den Ackerfliegs eigentlich kam, aber sowas lernt halt dann oder weiß dann halt keiner. Ja, okay. Das ist so wie die Kohlefaser, da weiß auch keiner, dass das eigentlich aus den Ackerfliegs herausgekommen ist. Wer hat eigentlich die Ausblasungen, die es an den Schleicherfliegern gibt? Die kommt eigentlich auch aus der Ackerflieg, zum Beispiel aus Braunschweig, da wurde die SB-12, das war das erste Flugzeug, wo man hat eigentlich nur eine Hornet genommen und hat gesagt, wir rechnen jetzt mal ein Profil. Also es war vorher nicht bekannt, dass es diese Ablöseblasen gibt. Ah, okay. Mhm. Und irgendwann hat man den Ackerflieg mal im Flug mit einem Mikrofon nachgeguckt und hat gesagt, doch, da ist ein Punkt, da ist keine Strömung, da muss irgendwas sein. Ja. Und hat dann rausgefunden, da gibt es tatsächlich auf diesen Laminarprofilen Ablöseblasen und die machen Widerstand. Und dann wurde gesagt, okay, wir können aber auch Profile jetzt nicht so auslegen, dass keine Ablöseblase kommt, sondern wir machen mal ganz bewusst eine auf die Unterseite. Das bringt uns Leistung, wenn wir sie kaputt kriegen. Und dann hat man halt eine Hornet genommen, hat den Flügel so modifiziert mit einem aufgespachtelten Profil, hat einen Ausblaskanal reingelegt und hat dadurch eigentlich recht gut gezeigt, dass das mit dieser Ausblasung funktioniert. Mhm. Und fliegt ja mittlerweile an vielen, vielen Schleicherfliegern. Mhm. Ja, okay. Also das, was die Innovation angeht, bin ich selber relativ zuversichtlich. Also es ist natürlich auch ein bisschen Hit und Miss. Wir haben das wir haben es natürlich schon angesprochen, dass wir im Grunde halt manchmal einfach nicht tragende Lösungen mal bauen. Es gibt natürlich aber auch schon immer Innovationen im Komponentenbau. Zum Beispiel die FVA24, die Vimy. Ist dir bekannt? Nee, das Prinzip. Sagt mir nichts. Da hast du ja ein Schleppseil im F-Schlepp, das dann halt von dem Motorflugzeug getragen wird. Und, das ist eine Seileinzugsvorrichtung. Genau, ja, das ist aber nichts Neues. Ja, genau. Ja, und diese Seileinzugsvorrichtung. Die hatten das zum ersten Mal. Die wurde nicht zum ersten Mal gemacht, aber wurde immer stetig verbessert. Da gibt es dann halt schon Innovationen. Ja. Also zum Beispiel? Zum Beispiel wurde jetzt die neue Version eingeführt, die noch ungefähr, wie viele Kilo wiegt die? 4, 5? Also einfach Gewichtsreduktion. Zum Beispiel, oder einfach... Neue Motortechnik rein, wieder 1 Kilo weniger. Genau, halt einfach bessere Montage. Okay. Ja, und das... Also man kann die da kaufen, ne? Also man für die normalen Flugzeuge. Viele Flugzeuge fliegen halt mit diesen Anlagen drin. Mhm. Und man kann halt die, Vimy halt bestellen und einsetzen und auch die wird halt stetig verbessert, aber taucht halt nicht auf, ist eingebaut im Flugzeug und jeder sagt, das hat eine sehr Einzugsvorrichtung, wo es herkommt. Genau. Man weiß halt nicht, dass es nach... Nee, muss ich auch nicht. Ja, aber so ist es halt. Ja. Natürlich gibt es da auch kommerzielle, schneller zu kriegende Seileinzugsvorrichtung von Toast. Ja. Ist nur ein bisschen dicker. Und teurer wie alles bei Toast. Genau. Ich sehe auch schon mit Vorfreude auf den Münchner Reichsmeister, den die da im Grunde gleich als konkurrierenden Typen zum Swift und zum Fox konstruieren möchten. Reichsmeister im Sinne von gerissene Figuren. Genau, gerissene Rolle. Mhm. Also der neue Prototyp, den jetzt die Münchner, der aktuelle wird quasi gerade fertiggestellt. Mhm. Und die haben natürlich auch dann schon wieder ein Nachfolgeprojekt. Ja, klar. Mache. Also es wird jetzt auch nicht genau nächstes Jahr oder sowas rauskommen. Ja. Es ist halt gerade in der Konstruktion, aber wenn das so funktioniert, wie man sich das verspricht, dann ist es dann schon eine echt starke Neuerung auf dem Markt. Und was soll da dann toller werden als beim Swift oder Fox? Der Sinn der ganzen Sache war, dass man sich im Grunde angeguckt hat, welche Flugzeugtypen dominieren, was ja Kunstflug ja. Angeht. Da hat man halt gesehen, dass da der Swift eigentlich in den Top 10 war. Ja. Und hat sich dann im Grunde die Schwächen davon angesehen und sich daran getan, diese Schwächen im Grunde auszumerzen, dass man halt wirklich ein Konkurrenzflugzeug hat, damit es halt auch nicht so langweilig ist, ne? Wenn du halt die ganze Zeit das gleiche Flugzeug hast. Ja. Ja, wobei auch die Innovation im Segelkunstflug relativ gestockt hat in den letzten 20 ja, Jahren. Ja, absolut. Also der Markt ist sehr, sehr klein. Ja. Alle Flugzeuge, die es da gibt, sind eigentlich ja, Gebrauchtflugzeuge, Swift. Fox wird aber auch nicht mehr gebaut. Ne? Wird auch nicht mehr so richtig gebaut. Und lohnt sich für die Hersteller einfach nicht. Ja, das ist wieder der Punkt, ne, wenn der AKA-Flieg da so eine Mühe 28 baut, die schon seit 20 Jahren quasi fast fliegt, fast 30 und immer Jahre. Noch gut mithalten kann, ja. ist das eigentlich ein Zeichen dafür, man sollte mal wieder sich um den Segelkunstflug kümmern. Ja, ja. Aber der Markt ist halt so klein, es lohnt sich für den Hersteller nicht, da so viel Zeit reinzustecken. Ja, keiner von den Mainstream-Herstellern kümmert sich um das Thema. Ne? Ja. Gut, sind wir, glaube ich, mit dem Allgemeinteil durch und dann drücke ich jetzt hier mal auf Pause. Ich bedanke mich bei euch beiden auf jeden Fall schon mal und wir hören uns wahrscheinlich nochmal, wenn wir um irgendwelche Flugzeuge rumlaufen und uns über konkrete Themen unterhalten. Genau, dann bis gleich. Okay, bis gleich. Okay, jetzt stehen wir hier in der Halle 1 vom Luftsportring, die euch da freundlicherweise zur Verfügung gestellt wird. Genau, die räumen die jedes Mal komplett leer für uns. Das ist sehr, sehr nett, weil wir brauchen das dringend. Wir haben ja viele schöne Flugzeuge und mit anderem Vereinsbetrieb zusammen ist die Gefahr zu groß, dass hier was kaputt geht. Ja. Und da wird uns vom Luftsportring ganz freundlicherweise die komplette Halle leergeräumt. Die ist komplett unsere für die Zeit. Und wir stellen dann halt Flugzeuge hier rein, die man entweder nicht auf- und abrüsten möchte jeden Tag oder die halt wie unsere heiligen Flugzeuge zusammengebaut bleiben wegen der Messtechnik. Mhm. Und generell, ihr seid, wir haben noch gar nicht erwähnt, wir sind hier in Elchingen, also Flugplatz. Genau, in Elchingen, jetzt seit über 40 Jahren findet hier das IDAFLIG Sommertreffen statt. Das heißt, jedes Jahr in den vergangenen über 40 Jahren fallen hier die IDAFLIGer ein für 3 Wochen. Ja. Und machen ihre Projekte, machen Flugleistungsvermessung und wissenschaftliches Fliegen. Und das Gebiet ist sehr, sehr schön hier. Der Verein, die Infrastruktur ist sehr, sehr gut hier. Ihr habt da auch das alte Vereinsheim da? Oder genau, wir haben hier komplett Büros, die uns zur Verfügung gestellt werden. Aufenthaltsraum, falls das Wetter mal schlecht ist. Wir haben schöne Campingwiese hinten, die wir nutzen dürfen. Wir haben hier eine Gaststätte, das heißt, wir müssen abends nicht kochen. Es gibt sehr, sehr gutes Essen hier und man geht abends einfach nur um 8 Uhr, wenn man alles zusammengeräumt hat, rüber, kriegt für gut verhandeltes Essen, also vom Preis her, alle das Gleiche. Okay, ist halt Fliegerlager, nur dass keiner kochen muss. Ja, optimal, ist gut. Ja, cool. Wir stehen jetzt hier vor der D43. Kaulquappe darf man nicht sagen, oder? Ja, es gibt Gerüchte, dass das so gesagt wird. Ich darf es nicht sagen. Okay, also ich darf sagen. Es sieht so ein bisschen... Na gut, lassen wir das. Ja. Also ist schon ein Doppelsitzer mit nebeneinander. Genau, Side-by-Side-Anordnung. Die Grundidee, also ich bin jetzt, ich sage jetzt nur das, was ich weiß, die Darmstädter mögen mir das verzeihen. Ja. Ist halt einfach die Idee gewesen, Nachfolger von der D41, die leider abgestürzt ist, war auch schon Side-by-Side-Doppelsitzer. Mhm. Grund dahinter war halt, man hat gesagt, man möchte ein schönes Flugzeug haben für die Schulung. Natürlich, was auch ein bisschen Flugleistung hat, aber Grundidee dahinter war halt, ein einfach zu fliegendes Flugzeug für die Schulung zu haben, wo man Side-by-Side drin sitzt. Weil das aus didaktischen Gründen. Genau, man wollte das mal ausprobieren. Der Lehrer direkt neben einem sitzt, der kann halt rüber gucken, kann sagen, hier, mach mal das, mach mal das. Ja. Wenn man direkt, wenn man hintereinander sitzt, sieht man den Flugschüler fast gar nicht. Ja. Und das... war halt die Grundidee dahinter. Bei dem Flugzeug jetzt ganz besonders ist, dass die bedingt durch den Absturz des Vorgängermodells hat die ein sehr, sehr gut ausgelegtes Crashcockpit bekommen. Mhm. Es wurde immens darauf geachtet, dass das nicht wieder passiert. Was ist denn da passiert? Das Flugzeug ist, soweit ich das mitgekriegt habe, abgekippt und aufgeschlagen und der Vorderrumpf ist eigentlich zusammengeklappt. Mhm. Also dadurch, dass dieser Side-by-Side-Rumpf halt sehr, sehr ausgebeult ist. Ach so, der hat klappt keine geraden Linien. Genau, also das Problem beim Crash ist, dass das einfach zusammenklappt. Ja. Hier wurde das sehr, sehr ausgiebig dann auch getestet. Es gab einen Crash-Versuch, aber auch nur statisch. Also man hat ihn gegen eine Wand geschoben langsam, hat geguckt, wo versagt ist. Es wurde hochklassig ausgelegt mit FEM-Analyse. Mhm. Und ein weiterer Punkt bei dem Flugzeug war, abgesehen von diesem Crash-Cockpit, was recht gut gelungen ist, dass halt auch noch so ein Rettungssystem mit reingebaut werden sollte, das Sotaira-System, was die Piloten ja, aus dem Flugzeug rauszieht und an den Fallschirm hängt. Also eigentlich ein Schleudersitz. Ach so, kein Gesamtrettungssystem, sondern okay. Genau, also es ist wie ein Gesamtrettungssystem, es kommt aus dem Flugzeug, aber es nimmt die Piloten mit und lässt das Flugzeug fallen. Wirft dann auch die Haube automatisch ab? Genau, also das sind so mehrere Durchgänge, man zieht an einem Hebel und es klappt weg. Also es wurden viele Versuche damit gemacht, vorbereitet ist es schon, wir sehen hier schon die Ausschnitte im Rumpf, wo das dann rein soll, aber eingebaut ist es noch nicht. Ah ja, also es wird noch dran gearbeitet. Ist das dann auch Teil der Forschung hier jetzt in Elchingen dieses Jahr? Oder? Nee, dieses Jahr so teurer nicht. Wir gucken erstmal, dass dieses Flugzeug, was jetzt erst seit Ende letzten Jahres fliegt, ein bisschen die Flugabprobung durchkriegt. Dazu gehören halt solche Sachen wie Langsamflug und erstmal, wir haben kurz vorm Sommertreffen haben wir noch die Fahrtmesseranlage an dem Flugzeug kalibriert in Braunschweig dann, damit man auch die Punkte, die man in der Flugabprobung fliegt, zuordnen kann. Also ihr macht das dann präziser als ein normaler Fahrtmesser oder geht es einfach darum, überhaupt mal den Fahrtmesser? Nee, das Problem, man kann sehr, sehr gut den Staudruck messen an so einem Flugzeug, aber den statischen Umgebungsdruck halt nicht. Ja. Und dafür gibt es an einem Flugzeug immer so verschiedene kleine Bohrungen, die 90 Grad zur Oberfläche angebracht sind und da die richtigen Punkte zu finden, dass das stimmt, ist schwierig. Also es gibt immer einen Fahrtmesserfehler, die Frage ist nur, wie groß ist er? Und da gibt es auch in der Zulassungsvorschrift die Werte, wie es abweichen darf. Und das muss man einmal überprüfen. Das heißt, wir haben dann in Braunschweig, also wir vom DLR und die Darmstädter kamen vorbei, haben dann halt eine Vorrichtung angebaut, wo man eine Schleppsonde dran hat. Die lässt man weit, weit weg vom Flugzeug, dass man nicht mehr in diesem Druckfeld vom Flugzeug ist und macht da ein extra Fahrtmesser dran oder eine Messanlage, wie wir auch dabei hatten und kann dann sehen, ob die Statik von dem Flugzeug zu dem passt, was man in der ungestörten Anströmung misst. Und das hat sehr, sehr gut funktioniert. Dafür, dass es ja nur aus Erfahrungswerten diese Bohrungen gesetzt wurden, hat das sehr, sehr also gut. Also auf Anhieb quasi jetzt gut. Also eigentlich haben wir da fast keine Abweichung. Ja, okay, cool. Und das muss halt vor der Flugabprobung gemacht werden, wenn man jetzt zum Beispiel in den Langsamflug geht, um zu gucken, wie verhält sich das Flugzeug jetzt wirklich bei extrem Langsamflug, kippt es ab, wo liegen die Geschwindigkeiten, muss man halt eine gute Fahrtmesseranzeige haben. Ja, ja. Das Flugzeug generell ist komplett neu oder was ist? Wir haben vorhin darüber geredet, dass Komponenten von Serienflugzeugen übernommen werden. Ja. Wie sieht denn das aus bei dem Flieger? Aber jetzt muss ich ein bisschen lügen. Ich meine, das Leitwerk hinten wurde auch 1:1 von einem Hersteller übernommen. Der Rest ist komplett selbst gebaut. Also der Rumpf wurde, dadurch, dass es keinen Side-by-Side-Doppelsitzer so richtig gibt im Segelflug, außer vielleicht Stämme und die B-13 aus Berlin gibt es halt noch als Side-by-Side. Auch eine AK-Flieg. Auch eine AK-Flieg, genau. Und der Flügel wurde selbst gebaut in einer neuen Bauweise. Mhm. Die Formen wurden dafür gemacht und eigentlich ist nur das Leitwerk hinten das, was übernommen wurde. Okay, sieht nach Schempert aus. Könnte Schempert sein. Eindeutig. Und das Ding hat auch zwei... Achso, es ist auch, wo wir gerade dabei sind, das Fahrwerk davon ist 22. Genau, dachte ich mir nämlich, weil es das einzige andere Flugzeug ist mit zwei Reifen nebeneinander. Ja, bringt hier ein bisschen Probleme mit den Kullern, mit den Hallenkullern, die hin und her zu schieben, aber ansonsten ja, gut, wenn man das ganze Flugzeug baut, kann man auch unseren Cooler bauen. Das kriegt man dann auch von uns hin. Ja, okay. Müssen sie wohl nochmal machen. Ja. Ansonsten hat man halt hier drin die schöne Anordnung, wenn man mal ins Cockpit guckt. Ja. Man sitzt sehr eng nebeneinander. Man will ja auch nicht zu viel Raum verschenken. Also das Cockpit wurde schon ergonomisch so ausgelegt, dass man möglichst wenig Cockpit braucht, um gut zu sitzen. Mhm. Von den ersten Eindrücken, als wir auch mal fliegen durften, sie fliegt sich wunderschön. Es ist ein sehr gutmütiges Flugzeug, folgt sehr, sehr direkt. Also es fliegt sich wunderschön, man kann da sehr viel Spaß mit haben. Man muss sich einmal kurz dran gewöhnen, dass man halt nicht in der Mitte sitzt. Wenn man so als reiner Segelflieger da einsteigt, sitzt man halt plötzlich außermittig und fliegt erstmal mit schiebendem Faden, bis man sich nach fünf Minuten dran gewöhnt hat. Ja. Ja, ja, ja. Aber danach ist es sehr, sehr schön. Und nur von der Vollständigkeit halber keine Webklappen. Keine Webklappen, sollte zur Schulung. Genau, sollte als reines Schulungsflugzeug ausgelegt sein. Ja. Und es wird hier sowieso schon eng genug. Man muss hier zwei Bremsklappenhebel nebeneinander, sieht hier eine in der Mittelkonsole und so weiter einbauen, die Fahrwerksbetätigung. Vielleicht kommt das danach irgendwann, aber ich denke mal, dass man wirklich, wenn man hochklassig Hochleistungsflugzeug bauen will, dann wird man doch wieder auf die Tandem-Anordnung hintereinander kommen. Und deswegen tut hier eine Webklappe eigentlich auch nicht Not, wenn man das als Schulungsbesitzer sieht. Andere Vorteile jenseits des didaktischen, dass man halt nebeneinander sitzt, hat das Nebeneinandersitzen eigentlich nicht. Ne? Also jetzt aerodynamisch, flugzeugbautechnisch. Aerodynamisch eigentlich nicht, obwohl man nicht so viel verliert, wie man sich das vorstellt, wenn der Rumpf breiter wird, weil wir halt vorne eine relativ lange laminare Strecke haben. Wir werden sie nochmal vermessen jetzt hier auf dem Sommertreffen und mal gucken, wie gut die Flugleistungen sind von den Gerechneten zu denen, was sie wirklich hat. Was ist denn gerechnet? Muss ich mal, wir gehen das Thema jetzt demnächst an. Ich kann jetzt keine Zahl sagen, die ich nicht genau weiß. Okay. Aber wir gucken uns das mal an, was sie wirklich hat. Ja. Und meistens ist es mal weniger als gerechnet, ja, aber ja, das klar. ist bei allen Herstellern so. Ja, ja. Und dann gucken wir mal, wie viel das bringt. Aber ansonsten ist ja, glaube ich, der Hauptpunkt davon eigentlich der didaktische. Ja, okay. Laufen wir mal weiter? Ja, gehen wir mal um die Ecke. Ja, genau. Wir haben vorhin mehrmals den Begriff heilige Flugzeuge erwähnt. Da wäre jetzt vielleicht der Moment, wo wir das. Ja, für den Außenstehenden ist das, klingt das vielleicht ein bisschen abgehoben. Ja. Hat eigentlich auch nur den Hintergrund, dass diese Flugzeuge behandelt werden, als wären sie Heilige. Dadurch, dass wir die Flugzeuge sehr, sehr gut vermessen haben, beziehungsweise im Moment nur die heilige DG-300. Also die gibt es schon länger. Die gibt es schon jetzt seit über 20 Jahren. Ja. Sie wurde damals, also sie hat damals den heiligen Cirrus abgelöst, der davor geflogen ist. Und das waren alles Messflugzeuge, die man genommen hat, um ja sehr schnell bei anderen Flugzeugen die Flugleistung zu bestimmen. Das Problem ist... Sollten wir vielleicht mal kurz drüber reden? Genau, ich kann es einmal kurz erklären. Ja. Also wenn man die Flugleistung von so einem Segelflugzeug haben möchte, stellt man sich das eigentlich so vor, man fliegt in ruhiger Luft einfach geradeaus und guckt, wie schnell man bei 100 km/h über einen gewissen Zeitraum gefallen ist. Ja. Das Problem daran ist, man hat immer eine Luftmasse, die mitfällt. Das heißt, das Ergebnis ist immer falsch. Ja. Also man braucht sehr, sehr, sehr viele bei verschiedenen Wetterlagen von diesen Höhenstufen, um dann statistisches Mittel zu kriegen, um dann annähernd genau zu wissen, wie gut das Gleiten ist. Wenn man das für jede Geschwindigkeit oder für jeden Geschwindigkeitspunkt in der Polare machen muss, ist das ein sehr, sehr, sehr großer Aufwand. Mhm. Da steckt sehr viel Geld drin mit sehr vielen Flugzeugschlepps auf hohe Höhe. In ungestörte Luft. In ungestörter Luft, viel früh, also früh morgens und viel Auswerterei. Ja. Damit man das jetzt nicht mit jedem Flugzeug machen möchte, muss, wie man das, von dem man die Flugleistung haben möchte, sagt man einfach, das Luftmassen sinken ist uns dann egal, wenn wir ein Flugzeug haben, von dem wir wissen, wie stark es fällt. Weil dann fallen wir natürlich. Und dann machen wir einen Vergleichsflug. Genau, wir fliegen dann mit zwei Flugzeugen nebeneinander und beide Flugzeuge fallen ja in der gleichen Geschwindigkeit wie die Luftmasse zusätzlich. Ja. Und dann sagen wir einfach, bei dem einen Flugzeug wissen wir halt, wie gut es ist und wir messen nur relativ zu diesem Referenzflugzeug. Lass mir nochmal einen Schritt zurück machen. Wenn wir es nicht über Vergleichsmessung machen, sondern für ein neues Flugzeug, das sozusagen absolut ermessen wollen, dann kriegen wir die Luftmassenbewegung nicht dadurch raus, dass wir, ich sage jetzt mal, das Ding vom Boden über den Radar anpeilen, sondern wir machen das statistisch. Genau. Also es gibt eigentlich keine Möglichkeit. Wir müssten eigentlich in dem Moment bei dem Flugzeug messen, wie stark die Luft gerade sinkt. Also wir können auch nicht über GPS gehen, weil halt... da kriegen wir es nicht mit. Einen barometrischen Fehler haben wir auch mit drin. Es ist, man kriegt es immer über Statistik aus. Ja, stimmt schon, klar. Ich meine, es bringt ja nichts, wenn ich... klar, Denkfehler bei mir. Das Problem sind diese unterschiedlichen Koordinatensysteme, die da vorherrschen. Und es ist auch noch örtlich sehr, sehr unterschiedlich. Ja. Also man kriegt es nicht hoch, nicht so genau hin, wie wir es haben wollen, weil das sind wirklich dann Zentimeter, die man da ermitteln will. Und die Ungenauigkeit bleibt immer drin. Ja. Kriegt man halt nur durch sehr, sehr viele Messpunkte und statistisches Mittel, kriegt man dann das raus. Und das wurde für die DG-300 gemacht? Genau. Also es wurde eigentlich für den Cirrus gemacht. Ja. Dann hat man die DG-300 gegen den Cirrus vermessen und hat mit ihr auch noch zusätzlich viele Höhenstufen geflogen, um nochmal ein bisschen Validierung zu haben. Und danach ist halt auch jeder Flug, wo ein anderes Flugzeug vermessen wird, eine Höhenstufe für das Flugzeug, was gerade ausfliegt. Also wir haben ja zwar vermessen wir das andere Flugzeug, aber das andere Flugzeug fliegt ja auch eine gewisse Zeit lang geradeaus bei unterschiedlichsten Wetterlagen. Und jeden Messflug, den wir damit machen, nehmen wir zusätzlich als Höhenstufe für das Referenzflugzeug. Und damit wird die Polare immer angeglichen. Also kann ja auch sein, dass sich über die Zeit was ändert. Ja. Das kriegt man dann jedes Mal mit jedem Flug wieder einen neuen Referenzpunkt oder viele Referenzpunkte dazu. Und du sagtest gerade, es kann sein, dass sich über die Zeit was ändert. Genau das will man ja aber eigentlich vermeiden. Und deshalb werden sie... behandelt wie Heilige. Ja, also wir versuchen das zu vermeiden, dass sich was ändert, was man wirklich beeinflussen kann. Wir haben natürlich vielleicht irgendwelche Stellen, die am Lack dann schlecht werden. Also sie wurde zwischendurch einmal neu lackiert, weil einfach der Lack nicht mehr gut war, Risse aufgewiesen hat, wo man nichts mehr tun konnte. Aber wir wollen halt vermeiden, dass hier irgendwelche Sachen auf die Tragflächen drauffallen, dass man irgendwelche Dellen kriegt. Wir haben zum Beispiel außen die Schleifsporne, die sich bei jeder Berührung am Boden abschaben und zusätzlich kann der Flügel auch noch, weil die auf 17 Meter verlängert ist, so aufsetzen, dass das Querruder leicht angeschliffen wird. Mhm. Das will man alles vermeiden, deswegen landen wir eigentlich auch mit den Flugzeugen nur auf Asphalt und es gibt immer eine Person, die muss die Tragfläche fangen. Also es gibt eine Person, die steht dann natürlich vorsichtig an der Seite. Mhm. Der Pilot versucht so hinzurollen, dass die Tragfläche nicht den Boden berührt. Wow, okay. Sollte sie den Boden berühren, zahlt irgendeiner von beiden jedenfalls eine halbe Kiste Bier. Ah, das da so, geht's. Das hat überhaupt nichts mit Flugzeugen zu tun, es geht nur um... Ja, nein, okay. Also es geht eigentlich schon um die Flugzeuge, ja, ja, weil sie halt so gut behandelt werden. Ich meine, sie stehen hier auch in komplett ihren Bezügen. Ja, in der Halle mit Dioxidas. Ne? Genau. Ja. Und es wird... vermieden, dass da irgendwas passiert. Wir haben ja auch überall an jedem Flugzeug so Nasenmast dran, um halt sehr, sehr gut die Geschwindigkeit zu messen. Also da geht es einfach darum, dass man in möglichst ungestörte Luftströmung genau. Die Sensorik. Möglichst weit, also ja. Am liebsten würde man natürlich 10 Meter vor dem Flugzeug sowas messen. Das wird unhandlich. Ja. Deswegen gucken die halt mal so einen Meter nach vorne. Das, ja. Das funktioniert schon sehr, sehr gut bei den Segelflugzeugen in unserem Geschwindigkeitsbereich. Mhm. Und, also die Bugwelle halt, ist sozusagen gering, wenn man so will. Die, genau. Die Strömungsbeeinflussung vor dem Flugzeug. Ja. Also das kann man schon ziemlich vernachlässigen. Ja. Und das ist natürlich aber auch ein Thema, also diese Nasenmaste sind natürlich, die müssen von Anfang an dran sein, wenn wir das Flugzeug einmessen. Also jede, alles, was wir nachträglich ranbauen, geht nicht, muss man wieder neu vermessen. Deswegen haben wir jetzt auch hier beim Diskus alles in den Zustand gebracht, wie er jetzt vermessen werden soll. Und wir vermessen ihn im Moment halt gegen die alte Heilige, damit er dann irgendwann den Job übernimmt. Und warum ist die DG nicht mehr gut genug? Warum will man da jetzt ein anderes Flugzeug? Also die Flugzeuge sind tatsächlich in den letzten 20 Jahren besser geworden. Die DG 300 ist halt schon ein bisschen in die Jahre gekommen und sinkt bei hohen Geschwindigkeiten halt sehr, sehr schnell. Einerseits haben wir eine Holmverklebungsproblematik gehabt bei allen DG-300. Ja. Das heißt, sie darf maximal nur noch 200 fliegen. Ah, scheiße, Und mittlerweile sind die Flugzeuge ja so, man möchte schon ein bisschen wissen, wie es auch über 200 aussieht. Ja. Also sind so sehr, sehr gut geworden. Ja. Zum anderen funktioniert das nur, wenn wir sagen, wir fliegen in der gleichen Luftmasse, wenn die Flugzeuge sehr nah beieinander sind. Ach so, das heißt, die DG würde für moderne Flugzeuge einfach unten wegsinken und damit ist die Vergleichbarkeit nicht mehr gegeben. Sagen wir zum Beispiel, wir fliegen mit dem Quintus mit 210 neben der Heiligen her, dann sieht der Quintus-Pilot eigentlich nur noch ein fallendes Flugzeug. Ja. Und damit haben wir so kurze Messabschnitte, dass wir eigentlich nicht mehr diese 30 Sekunden oder eine Minute nebeneinander herfliegen können. Ja. Und damit kann man dann eigentlich auch nicht mehr ausgehen, dass wir in der gleichen Luftmasse fliegen. Ja. Jetzt habt ihr euch da in Diskus 2C18, wenn ich das sehe. Genau. Da fragt sich wahrscheinlich einige, es gibt auch viele, viel bessere Flugzeuge, jawohl, die man dafür nehmen kann. Es gab so ein paar Grundvoraussetzungen, die man haben möchte. Einerseits natürlich, wir wollten einen großen Ausschnitt hinten im Rumpf haben, damit wir mehr Messtechnik reinkriegen oder einfacher die Messtechnik reinkriegen als in der alten DG-300. Das ist aber nicht die Standard-Motorklappe, ne? Genau, die Turboklappe ist kürzer. Ja, genau. Also es gab so einen Anforderungskatalog. Einerseits halt einen großen Ausschnitt. Ja. Andererseits wollte man aber auch keine Wölbklappen haben, weil alle Stangen und so weiter, wir gehen ja immer auf die 3000 Meter hoch, es kann sich verziehen, also die Stangen werden kürzer, man fällt immer irgendwo, man kann halt nicht garantieren, dass das Flugzeug so ist, wie man es auch vermessen hat. Ja. Und dann hat man mit viel Ausprobiererei, es gibt ja auch noch andere Hersteller, die gute Flugzeuge bauen, ist man aber irgendwann auf diesen Diskus gekommen. Das Problem ist, den Diskus gibt's halt nur mit dem Turbo. Ja. Und deswegen wurde dann hier ein Ventus-Motorkasten eingebaut, was das Flugzeug allerdings zu einem komplett eigenen Muster gemacht hat. Also wir haben jetzt ein Diskus 2C DLR Werk Nummer 1. Das Flugzeug hat tatsächlich noch, also ist gar nicht so billig gewesen, es wurde überall im Tragflügel wurden Demessstreifen eingebaut. Man hatte gesagt, Sachen, die wir nicht nachher einbauen können, was man bei der DG halt schon mal ganz gern gehabt hätte, da haben wir jetzt die Chance, das jetzt einzubauen. Ja. Da haben halt auch die Mitarbeiter vom Institut für Flugführung von der TU Braunschweig haben halt sich da sehr viel Mühe gemacht und haben eigentlich überall in diesem Flugzeug Sensoren, Faserbracketer, also Lichtwellenleiter dotierte, womit man Dehnungen und so weiter messen kann, eingebaut. Und ich glaube, wir haben hier im Holm und in der Struktur irgendwas um die 50, 60 D-Messstreifen verbaut. Und entsprechende Verkabelung dann auch. Entsprechende Verkabelung auch gelegt. Und das ist schon, also was haben wir noch? Wir haben noch Magnetfeldsensoren außen verbaut. Also für jede Messung, die man eigentlich machen möchte, hat man hier ausreichend Spielraum. Ja. Und das hat man halt alles während der Fertigung schon gemacht. Mhm. Auch einen schönen Nasenmast gekriegt. Bei der alten Heiligen war das Problem, wenn man mal doch nicht auf Asphalt gelandet ist und mal auf die Nase gegangen ist, war halt der Nasenmast sehr, sehr gefährlich. Ja. Beim jetzigen Diskus ist so, wir können obwohl der Nasenmast dran ist, an der F-Schleppkupplung vorne in der Nase schleppen, was das sehr viel entspannter macht, den ganzen Schleppen. Sonst musstet ihr die Schwerpunktkupplung nehmen. Wir mussten immer Schwerpunktkupplung fliegen. Und das macht das Flugzeug sehr, sehr agil. Wenn man morgens dreimal auf 3000 Meter hochschleppt. Agil ist jetzt aber eine positive Formulierung. Ja, es ist nervig. Ja, genau. Also man muss die ganze Zeit hart arbeiten, damit das Flugzeug auch dahinter bleibt. Ja. Und gerade wenn man jeden Morgen hier um 5 Uhr aufsteht und dreimal auf 3000 Meter einen F-Schlepp macht, das heißt jedes Mal fast eine Stunde F-Schlepp, dann ist man danach eigentlich schon fertig, wenn es ans Messfliegen geht. Und da soll man ja auch ganz hoch konzentriert geradeaus fliegen. Und das macht der Diskus auch besser. Ja. Also der Diskus fliegt besser im F-Schlepp hinterher. Also der Punkt ist, dass dieser Nasenmast, dass der quasi jetzt nicht direkt an der Nase ist, sondern leicht nach oben versetzt und damit die Schleppkupplung frei. Ja. Und wahrscheinlich, wenn er auf die Nase geht, trifft das Rumpfboot den Boden. Genau, also der ist so hoch gekommen, dass wenn wir auf die Nase gehen, noch ausreichend Platz für den Nasenmast ist. Ja. Und wir haben auch kein Problem, wir können sogar relativ tief schleppen, ohne dass das Schleppseil da irgendwie das gefährdet. Ja. Eine Sache ist ja auch, dass wir also auf diesem Sommertreffen versuchen, dass die Studenten das auch fliegen. Ja. Also wir halten uns da eigentlich, was die Messflüge geht, vom DLR halt zurück. Wenn keiner da ist, machen wir das natürlich, aber... Wenn es sein muss, fliegen wir auch mal. Wenn es sein muss, fliegen wir auch mal. Aber Hauptziel ist eigentlich hier auch die Ausbildung und das Anlernen von den Studenten. Ja. Und deswegen kommen halt auch relativ viele Neue, die zwar viel Flugerfahrung haben, aber sonst noch keine Messflieger geflogen haben, daran. Und da war eigentlich ein Hauptziel, dass das Flugzeug so einfach zu fliegen ist, wie es geht. Ja. Der Rest ist schon schwierig genug, wo man Aufmerksamkeit reinstecken muss. Wir reden dann nachher noch konkret über die Messflüge. Aber Genau. Und in dem Kasten, da ist jetzt erstmal nichts standardmäßig drin, sondern der ist einfach da, um Messelektronik einbauen zu können. Genau, also der ist relativ groß, schätzen wir mal jetzt so 1,80 Meter, 1,60 Meter, 1,70 Meter ist der lang. Wir haben da im Gegensatz zu dem Kasten in der Heiligen, der war eigentlich nur so 25, 30 Zentimeter lang, da musste man, wenn man das Flugzeug abrüsten wollte, eigentlich komplett die Messtechnik ausbauen. Mhm. Hier haben wir es eigentlich so, dass wir so viel einbauen können. Also wir haben es noch nicht mal alles genutzt im Moment. Wir haben jetzt auch das erste Mal dieses Sommertreffen jetzt eine Messanlage in diesem Diskus eingebaut, die halt für diese Vergleichsflüge da ist. Und das Ganze ist eigentlich so gestaffelt, dass wir, wenn wir es jetzt wollten, innerhalb von 2 Minuten, 3 Minuten diese gesamte Messanlage rausnehmen können und irgendwo auf den Tisch stellen können. Mhm, Also man kann sich verschiedene von diesen Containern, die da reinpassen, bauen. Mhm. Und das war halt ein Ansatz, dass wir im DLR halt auch, wenn wir andere Messungen machen, halt nicht alles auseinanderbauen müssen und danach wieder zusammenbauen, sondern wir stellen die Kiste in die Ecke, nehmen die andere Kiste für den Versuch und wenn wir wieder Flugleistungsvermessungen machen, nehmen wir wieder unsere Kiste und stecken die rein. Das heißt, es gibt sozusagen wahrscheinlich auch einen großen Datenbus oder Kabelbaum, der die ganzen Sensoren da irgendwie da hinten anliefert. Genau, also die fassen wir halt nicht an. Also für die Flugleistungsvermessung brauchen wir diese ganzen D-Messstreifen und so weiter nicht. Klar. Die sind da, man kann da eine Messanlage einbauen, um sie anzuschließen. Wir hatten sie auch schon vor dieser Messanlage da drin, aber die Anlage war eigentlich nur dafür da, um diese strukturellen Änderungen zu messen. Wir haben jetzt halt eine spezielle Anlage drin, die diese Flugleistungsvermessung macht, weil die halt andere Anforderungen hat. Und wenn wir jetzt wieder strukturelle Messungen machen, hat man jetzt im DLR halt, kommt da eine Messanlage von einem Zulieferer quasi her. Es gibt eine Firma, die das sehr, sehr gut kann. Und die haben halt ihre eigene Messanlage und haben halt auch ihre Platine und können dann ihren Container da reinsetzen. Im Cockpit gibt es irgendwelche Unterschiede? Sind da irgendwelche Displays für die Messanlage dann einbaubar oder ist das Cockpit Standard? Also das Cockpit ist, sage ich mal, zu 98% Standard. Es ist eigentlich, das Flugzeug fliegt sich auch wie ein ganz normales Flugzeug. Also es ist, jeder, der schon mal Diskus 2C geflogen hat, weiß eigentlich, wie der fliegt. Ja. Das Einzige, was man hat, ist, man sieht vor sich halt noch ein bisschen diesen Nasenmast. Man kann sehr, sehr gut rüberpeilen. Es stört aber nicht, da der eine sehr schmale Silhouette hat. Ja. Wir haben einen Schalter drin, um, falls was passieren sollte, hinten komplett den Strom auszuschalten. Es sind ja alles experimentelle Einbauten teilweise. Klar. Und damit da nichts passiert, gibt es einen Hauptschalter, um das auszuschalten. Apropos experimentell, fliegt der dann auf VVZ? Oder? Wir fliegen im Moment noch VVZ. Okay, weil das Ding als Einzelstück... Einzelstückzulassung ist jetzt hoffentlich Ende des Jahres durch. Ah, okay. Wenn wir natürlich, also wir haben dann, die Zulassung sieht dann so vor, dass wir diesen Container haben und der Container ist zugelassen. Was in dem Container ist, ist massenmäßig beschränkt, schwerpunktmäßig beschränkt und muss halt ein paar Anforderungen erfüllen. Ja. Dann können wir aber ohne VVZ fliegen. Wenn wir jetzt allerdings natürlich irgendwas anderes umbauen wollen, dann holen wir uns ein Permit to Fly, wie es mittlerweile heißt, da vom Luftfahrtbundesamt um die Ecke, weil wir ja nationales Einzelstück für die Forschung sind. Ja. Brauchen wir uns nicht um die EASA oder mit der EASA rumschlagen. Und die Wege sind in Braunschweig sehr, sehr kurz. Das sind 350 Meter, glaube ich. Kann man zum Mittagessen zum Luftfahrtbundesamt rüber gehen. Okay. Und die Prüfer sind da und die Betreuer sind da. Das geht alles relativ gut. Alles alte Herren. Teilweise, doch, eigentlich sind die für uns zuständig sind, auch die alten Herren. Ja. Okay, dann kann ich das nachvollziehen. Ja. VVZ hat ansonsten ja aber auch keine großen, also ich meine, ich brauche da keine spezielle Lizenz oder irgendwas. Der Nimbus 4D XM ist lange auf VVZ geflogen. Genau. Ja. Also eigentlich ist das auch gar nicht so dramatisch. Nee, dramatisch ist es nicht. Es ist teilweise ein bisschen nervig, sage ich mal, weil man sich ja jedes Jahr eine neue holen muss. Ach man so, muss, alles muss ich nicht. Man muss mal einen Zettel schreiben. Also es ist nicht so, dass man einfach sagt, der Prüfer kommt vorbei, Jahresnachprüfung, wir gehen weiter. Sondern wir müssen dann wirklich einen Prüfer holen, der macht wieder eine Unbedenklichkeitsbescheinigung. Ja, wir schreiben einen Zettel, was wir in der letzten Flugabprobung gemacht haben und warum und wieso. Ich meine, hier ist es relativ einfach, weil für diese Forschungsaufgaben wird das sehr, sehr dokumentiert. Sehr, sehr locker gesehen, aber auch wir machen keine Flugabprobung für das Flugzeug, wir machen damit halt Messflüge, deswegen müssen wir nichts nachweisen. Jeder andere muss eigentlich schon mal reinschreiben, warum er denn jetzt immer noch auf VVZ fliegen muss. Je nachdem, was er für, wie der Betreuer das, das halt sieht. Ja. Also wir haben eigentlich da keine großen Probleme mit, nur ja, schön ist halt, wenn man ein Flugzeug da stehen hat, was ganz normal wie jedes andere Segelflugzeug geprüft wird, und nur wenn man spezielle Sachen hat, holt man sich halt, oder muss man sich den Aufwand machen. Ja. Okay, und der Flieger hat auch den blau-orangenen DLR-Streifen. Ja, der ist jetzt seit diesem Winter neu gekommen, da gibt es auch verschiedenste Meinungen zu. Ja, ich wollte auch sowas in die Richtung sagen. Es gibt Leute, die meinen, dass Segelflugzeuge nicht bunt sein sollten. Aber wir, also beim DLR, es sollte halt offensichtlich sein, dass es ein DLR-Flugzeug ist. Es ist eigentlich auch nach Corporate Identity vorgeschrieben, was für Farben verwendet werden und wie es auszusehen hat. Ja. Das heißt, wir haben jetzt hier den blauen Streifen drauf, relativ weit nach hinten gezogen, damit wir nicht vorne an der Nase im laminaren Bereich am Rumpf. Den habt ihr quasi nur hinterm Flügel dann. Ja, der geht beim Flügel los. Okay, dann geht's ja vielleicht noch. Und hinten haben wir noch ein DLR-Zeichen drauf. Ja. Das musste aber auch, wenn wir es machen wollen, jetzt kommen, weil wir den jetzt hier einmessen. Ja. Deswegen haben wir es schnell im Winter jetzt schnell gemacht. Ja. Und ein Hauptproblem ist halt, wenn man so ein bisschen öffentlichkeitswirksam arbeiten will. Wir haben es jetzt hier gemerkt in Aalen, wir stellen den Flieger hin und jeder kommt vorbei und sagt, ah, das ist also euer DLR-Flieger. Mhm. Wenn man Fotos macht und die veröffentlicht, wir haben halt bei uns im DLR immer so schöne Wandfotos von den ganzen Flugzeugen. Ja. Und man guckt mal hin und sagt, das ist die Do 228 vom DLR, das ist der Hubschrauber vom DLR, das ist die Bo 105er vom DLR. Und dann sagt man, oh, und hier sind zwei Segelflugzeuge. Stimmt, ja, die sind halt. Meistens ist ja noch ein anderes Segelflugzeug mit drauf, wenn wir diese Vergleichsflug machen. Und man erkennt einfach dann nicht, welches Flugzeug das ist. Und deswegen haben wir uns gesagt, gut, wir halten uns jetzt an die Corporate Identity. Wir haben eigentlich keine großen Nachteile davon. Wir haben auch noch die Winglets außen und die Ruder lackiert. Das ist eigentlich auch gar nicht schlecht, wenn man sich mal verlieren sollte. Man hat Warnmarkierungen am Flugzeug. Ja, man sieht das relativ gut. Ja. Die sind auch schön einlackiert. Ja. Und ja, wir haben gesagt, das machen wir jetzt. Dann sieht es so aus. Und wenn, dann vor der Vermessung. Letzte Frage noch. Die Flugzeuge, die ihr dann vermesst, sind ja üblicherweise Serienmuster von irgendwelchen Herstellern. Ja. Meistens, also oder die eigenen halt, aber also typischerweise werden die Serienmuster der Hersteller beim IDAFLIG Sommertreffen vermessen, wenn sie überhaupt vermessen werden. Genau. Wer bezahlt das dann? Zahlt der Hersteller oder ist das Studentenspaß oder wie läuft das? Ja, das zahlt tatsächlich das DLR. Also es ist, die Messergebnisse sind ja dann eigentlich auch frei danach. Ja. Abgesehen davon, dass man vielleicht ein nagelneues Flugzeug, gibt es eigentlich mal so Absprachen, wenn die noch nicht musterzugelassen sind, dann wird das 2 Jahre nach Musterzulassung freigegeben, damit der Hersteller keine Nachteile aus dieser Vermessung hat. Vielleicht, also dass er behaupten kann, er sei besser, als er tatsächlich ist. Oder? Nee, es ist ein Hauptproblem ist eigentlich, dass der versierte Ackerflieger, der guckt sich die gesamte Polare an, die wir gemessen haben. Der Normalkunde guckt dann schon hin, was ist denn das beste Gleiten? Also das beste Gleiten ist halt der Punkt des Segelflugzeuges, der eigentlich nie geflogen. Ja, aber die wird eigentlich nie geflogen. Stimmt. Also entweder man fliegt langsamer und kurbelt oder man fliegt mit 180 vor. Ja, klar. Gerade auf Wettbewerben. Und deswegen baut der Hersteller auch gar nicht mehr auf die beste Gleitzahl. Also man optimiert das da nicht hin, sondern man guckt, wie gut ist er im Schnellflug, weil alle Wettbewerbe werden eigentlich nicht im besten Gleiten entschieden. Ja. Und um dem Hersteller zu ersparen, dass da jemand sagt, ja, die hat ja gar nicht 58, sondern nur 56. Ja. Aber dafür ist sie halt im Schnellflug gut. Das ist halt sehr schwierig zu erklären. Also ihr messt aber schon die gesamte Polare. Also ihr habt dann schon diese Aussage, der Flieger ist im Schnellflug gut. Nur was du sagst, ist, was das Volk interessiert, ist nur die Zahl. Und damit ist es schwer zu kommunizieren. Ja. Das ist halt das Problem, das zu vermitteln. Ja. Und klar gibt es auch sehr, sehr viel versierte Segelflugpiloten, die genau das wissen. Ja, ja. Aber der Hersteller ist da teilweise dann doch ein bisschen vorsichtig. Ich meine, da steckt sehr viel Geld drin in so einem Flugzeug. Ist auch unterschiedlich. Wenn das plötzlich schlecht geredet wird, ist das ganz schwierig. Es gibt ja Hersteller, ich nenne jetzt einfach mal keine Namen, aber es gibt ja Hersteller, die geben eigentlich gar keine Gleitzahlen an. Andere tun das. Ja. Und die es nicht angeben, die geben ihr Flugzeug guten Wettbewerbspiloten, lassen das ein paar Mal gewinnen, sage ich mal, und dann hat das Flugzeug einen Ruf, aber nicht offiziell eine Gleitzahl. Ja, das ist genau. Ganz interessant. Ja. Obwohl die meisten Segelflugzeuge, die wirklich gut sind, gehen ja auf die Wettbewerbe und gewinnen. Also es ist eigentlich, und das ist auch der Sinn dahinter, nach den 2 Jahren nach Musterzulassung sind die so oft auf Wettbewerben gewesen. Genau. Entweder man kann nichts kaputt machen, weil es sowieso schon kaputt ist. Ja, ja. Oder jeder weiß, das Flugzeug ist auf dem Wettbewerb, die ersten 3 Flugzeuge sind immer von der Marke. Also ist die Gleitzahl, was die IDAFLIG veröffentlicht, relativ egal. Letzte Frage zum Thema. Der Index, der verwendet wird, um Segelflugzeuge in ihrer Leistungsfähigkeit zu charakterisieren, um sie dann vergleichbar zu machen in dezentralen Wettbewerben wie im OLC. Kommt der auch als Ergebnis eurer Messung raus oder wer setzt den fest? Prinzipiell ja. Das Hauptproblem ist, dass von diesen neuen Flugzeugen teilweise halt keine Polaren vorhanden sind. Mhm. Und Index wird halt dann auf diesem nach Wettermodellen gerechnet. Mhm. Und wenn man Glück hat, nimmt man eine fertige Polare. Wenn man ein ganz neues Flugzeug hat, wofür man keine Messwerte hat, guckt man sich den Rest der Flugzeuge an und sagt, okay, wir ordnen sie mal einen Indexpunkt höher ein. Weil es gibt halt so Handformeln, man guckt sich an und sie sagt, das Profil ist annähernd gleich wie das andere. Ja. Da kann nicht so viel passiert sein. Ja. Die Streckung ist gleich, der Rumpf ist aber viel, viel schmaler, also muss es eigentlich ein bisschen besser sein. Ja. Und so werden also, dann die neuen Flugzeuge eingeordnet. Man hat schon den Eindruck, wenn man die Indextabelle anguckt, dass die nicht unbedingt immer den Eindruck vermittelt, auf harten wissenschaftlichen Fakten zu bestehen. Also es gibt Flugzeuge, da weiß jeder, ja, die sind eigentlich zu schlecht eingestuft. Also der Duo und der Arcus sind zum Beispiel, haben einen extrem, also vorteilhaften Index für die Piloten. Ja. Es ist aber auch schwierig, was man, also ich mache den Index halt, deswegen ist es ganz relativ schwierig. Okay. Also wir haben halt das Problem, das ist schon ein Rechenmodell, also es ist also schon wissenschaftlich, ja, aber da kommen wir auch wieder zu einem Problem. Auf einem Wettbewerb von den Doppelsitzern wird halt von dem Wettermodell ausgegangen, was wir zugrunde legen. Ja. Das heißt, es kann auch relativ schlecht sein, ja, wo es fliegt. Und ja, dann ist der Arcus nicht viel besser als ein Duo. Allerdings geht es dann halt im Schnellflug deutlich stärker ein. Also wenn du auf dem Wettbewerb unterwegs bist, dann fliegt da plötzlich ein Arcus 180, 190 vor. Ja. Da braucht man mit dem Duo sich nicht dran halten. Naja, aber zum Beispiel hat der Arcus einen 114er Index. Mhm. Das ist gleich wie eine ASW27. Ich weiß es deshalb, weil ich hatte mal eine. Ja. Und ich würde einfach mal behaupten, in Mitteleuropa gibt es kein Wetter, wo die 27 leistungsmäßig gleich gut ist wie ein Arcus. Halte ich für ausgeschlossen. Aber ist natürlich auch nur mein Bauchgefühl. Ja, aber eine ASW27 komplett voll mit Wasser bei Vorfluggeschwindigkeiten mit geringem Kurbelanteil. Ja, deshalb sagte ich ja eben, ja, auch in Mitteleuropa, ja, für einen normalen Piloten. Na klar, bei, ja, Hammerwetter, genau, sieht die, ja, Sache völlig anders aus. Also es ist und bleibt im Moment halt einfach ein Versuch, die, ja, Flugzeuge gegeneinander, ja, eintreten zu lassen. Ja. Naja, es funktioniert in der Praxis ja auch ganz okay. Relativ gut, ja. Und für die zentralen Meisterschaften spielt es eh keine Rolle. Ja. Da wird der Index nicht verwendet, ne? Genau, da geht es dann eigentlich mehr auf die IGC-Handicap-Liste. Genau. Ja. Die hat aber die gleichen Probleme. Okay. Okay. Gut, alles, ja, klar. Dann beenden wir hier mal und melden uns dann wieder zum nächsten Thema. Ja. Okay. Ja, mein Name ist Anton Dilcher. Ich bin Mitglied der Ackerflieg Braunschweig und auch dadurch Mitglied in der IDA-Flieg, die Interessengemeinschaft der Ackerfliegs. Zwangsmitglied, genau. Ja, und habe dann 2 Jahre im Vorstand der IDA-Flieg gearbeitet. Und jetzt bin ich wieder frei. Okay, wunderbar. Und du bist hier dieses Jahr in Elchingen als Flugleistungsvermesspilot eingeteilt? Genau. Wir machen oft die Leistungsvermessung von Segelflugzeugen hier auf dem Sommertreffen jedes Jahr. Und dafür bin ich eins der Piloten, die das fliegt. Wir haben zwei verschiedene, der vorher fliegt, eins von den heiligen Flugzeugen, die Maßflugzeuge und der hinterher fliegt mit dem zu vermessenen Flugzeug. Du fliegst das zu vermessene? Ich fliege inzwischen die zu vermessene Flugzeuge. Und dann lass uns erstmal drüber reden, wie das abläuft und dann wäre die Frage, was man da an Spezialkompetenz haben muss, weil du ja sagst, dass du das fliegst, das heißt, andere fliegen es nicht. Ja. Das heißt, die Frage, warum? Genau, also es gibt ein paar, wir werden dafür ausgebildet. Genau, okay. Also, ja, also grundsätzlich geht es ja darum, dass wir, haben wir gerade schon drüber geredet, dass zwei Flugzeuge mehr oder weniger exakt nebeneinander herfliegen bei gleichen Geschwindigkeiten, um dann im Prinzip abhängig von der Geschwindigkeit den Höhenverlust zu ermessen. Ja. Genau. Genau. Ja, wir fliegen dann in einer sehr ziemlich enger Formation, ungefähr eine Spannweite auseinander. Mhm. Wir ermitteln den ungefähr, wir nennen das dann die gemittelte Spannweite. Ja. Und der Referenzflugzeug, entweder die Heilige oder jetzt der neue Discus, fliegt vor und gibt die Geschwindigkeit vor. Mhm. Der hinterherfliegende Flugzeug, das zu vermessende, folgt die Heilige einfach, ja, und fliegt dann möglichst diese Position, diese laterale Position vor und hinten, ja, erfolgt die möglichst genau. Ja. Und durch die Leistungsunterschiede stellt sich über den Zeitraum ein Höhenunterschied ein. Ja. Wenn der zu vermessende bessere Leistung hat, dann ist er dann am Ende vom Messabschnitt dann höher als die Heilige. Genau. Wie messt ihr diesen Höhenunterschied? Das wird zurzeit mit einem GPS-Verfahren, also ein differenziales GPS zwischen den zwei Segelflugzeugen. Wie funktioniert gemessen. Sowas? Da musst du den Kai fragen. Okay, also, alles klar. Mach ich dann nachher. Der hat die Messanlage jetzt da im letzten Jahr neu aufgebaut. Okay, ja, super, dann rede ich da mit ihm nachher noch drüber. Und wie lang muss man bei einer sagen wir mal, in einer Konfiguration, Geschwindigkeit, Webklappe, fliegen, um eine sinnvolle Aussage zu bekommen? Also mit anderen Worten, dass der Unterschied groß genug wird, dass man ihn sinnvoll messen kann? Genau. Das Verfahren fing so an, dass wir vorher Bilder gemacht haben. Dass ein Begleitflugzeug daneben geflogen ist und am Anfang vom Messabschnitt ein Bild gemacht hat und am Ende auch ein Bild und dadurch ein bisschen Geometrie die Höhenunterschiede gemessen konnten. Da waren die Messabschnitte teilweise weit über 2 Minuten, um auch die Fehler, die Fahrtfehler, wenn ein Flugzeug nicht genau die richtige Geschwindigkeit fliegt, auszurechnen. Auszumitteln, ja. Genau. Jetzt, wir haben in der Regel oft 1,5 bis 2 Minuten Messabschnitte geflogen. Und jetzt mit der neuen Messanlage, die ersten Versuche, die wir jetzt bis die letzten Tage gemacht haben, waren wir meistens im Bereich 30 Sekunden bis 1 Minute. Also präziseres Messverfahren, kürzere Messdauer. Das ist unsere Hoffnung. Wir müssen das noch komplett auswerten, aber... Ja. Scheint schon gut zu funktionieren. Okay, alles klar. Erzähl mal, wie so ein Messtag oder Messflug abläuft. Was wir schon erfahren haben, ist, dass es morgens passiert, wo die Luft ruhig ist. Genau. Also wir stehen meistens ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang auf, weil es jetzt ungefähr so um 5 Uhr ist. Ja. Und wir treffen uns mit ein paar von den Leuten. Meistens ein Schlepppilot, einer, der die Auswertung macht und eins von den Segelflugzeugpiloten. Mhm. Und dann gucken Wetter, um zu schauen, wird es heute gut genug sein? Sind die Wolken hoch genug? Weil wir schleppen dann auf 10.000 Fuß, Flugfläche 100. Sind da irgendwelche Scherschichten drin, die vielleicht die Messungen verfälschen können? Die Luft ist morgens nicht immer ganz so ruhig, wie wir es gerne hätten. Ja, und wenn wir entscheiden, dass das Wetter gut genug ist, dann wird die Mannschaft geweckt. Also pro Segelflugzeug, die 2 Segelflugzeuge haben jeweils eine Mannschaft von 3 Personen. Dann die 2 Schlepppiloten. Dann haben wir noch jemand hier in Aalen, der auf dem Turm sitzt und ein bisschen koordiniert. Und dann sind wir schon eine größere Mannschaft. Und die werden dann nur geweckt, wenn es nötig ist. Ja, okay. Ja, dann werden die meistens so ungefähr eine halbe Stunde vor Sunrise dann die Segelflugzeuge ausgeheilt aus den Hallen. Wir lassen die fast immer komplett bezogen mit Flächenbezüge, Haubenbezug und schieben die dann auf der Piste. Und dann wird das Flugzeug gecheckt. Meistens schon am Vorabend, das meiste passiert. Und dann kurz vor dem Start werden die Flächenbezüge abgenommen. Mhm. Dass möglichst keine Störungen, Verunreinigungen. In diesem Fall überwiegend Feuchtigkeit. Es ist oft so, dass die letzten Tage sind nicht so, weil es sehr trocken ist, aber oft Nebel ein Problem ist. Ja. Und auch wenn man mit Feuchtigkeit ins Cockpit steigt, dann hat man oft ein Problem vom Beschlagen der Hauben beim Start, was unangenehm ist. Ja. Deshalb tauschen wir oft die Schuhe kurz vorm Einsteigen und da den Haubenbezug bis zum Start dran lassen, dass keine Feuchtigkeit ankommt. Okay. Ja, und dann versuchen wir mit Sunrise den ersten Start zu machen. Und dann dauert es ungefähr eine halbe Stunde, 40 Minuten, halbe Stunde, bis wir dann auf Flugfläche 100 angekommen sind. Warum nicht vor Sunrise? Legal wäre das ja gerade noch so möglich, halbe Stunde vorher. Genau, das haben wir jetzt angefangen. Ich glaube, das war neu mit Sierra, da fangen wir jetzt an, einfach zu gucken, wie früh. Eine halbe Stunde ist es noch schon ziemlich dunkel. Dann ist die Überlegung, wenn was passiert, wenn wir noch halbwegs den Acker sehen können, wo man auslanden muss. Die letzten Tage haben wir gesehen, eine Viertelstunde vor Sunrise sollte kein Problem sein, das ist schon hell genug. Jo, und dann schleppt ihr hoch. Ihr habt 2 Schleppmaschinen dann wahrscheinlich, logischerweise. Genau, der erste startet raus, dann ein paar 30 Sekunden später startet der zweite und dann fliegen wir mit lockerer Formation bis auf Flugfläche 100. Einmal die Landschaft angucken, Grundtremmingen am Ende August. Irgendwann mal kommen wir dann in Flugfläche 100 an und dann werden wir sehr nah aneinander ausgeklinkt. Die Schleppmaschinen kommen ziemlich nah aneinander, die klinken aus, bisschen abweichen vom Standardverfahren. Die eine Schleppmaschine geht links, die andere rechts und die Segelflugzeuge gehen ausnahmsweise nach geradeaus. Das sind beide Schleppmaschinen vom DLR dann auch? Nee, eine ist vom DLR und die zweite, zur Zeit von der Akademie Braunschweig, in den letzten Jahren war es sehr oft unsere Schleppmaschine aus Braunschweig. Aber das sind schon die beiden, die ich hier sehe. Also das ist die DR-400 vom DLR und die andere, ist der 300, glaube ich? Die 300, genau. Okay, die hat auch nicht die DLR-Lackierung, das erklärt's. Genau. Ab und zu mal, vor ein paar Jahren, waren unsere Schleppmaschine in der Überholung. Und dann haben wir hier vom Aalener Verein oder die Ackerfliege in Aachen, die FOA hat auch eine Schleppmaschine. Okay, alles klar. Gut, ihr klingt aus und dann... Genau, dann geht es nach einem bestimmten Muster vor. Wir haben ein paar Sprechgruppen etabliert. Dann werden die Messabschnitte... Sprechgruppen sind Funkkommandos. Genau. Nur den Begriff kurz erklärt habe. Dann gibt er das Begleitflugzeug. Die Maschine vom DLR begleitet uns bis dann zur Landung wieder. Die andere Schleppmaschine geht dann gleich zur Landung. Die Schleppmaschine begleitet euch. Genau. Wir gibt uns einfach Richtungsanweisungen, welche Messabschnitte geflogen werden sollen, und leitet uns dann um den Flugplatz rum. Also mit anderen Worten, dass ihr, die die Messung durchführt, nicht rausgucken müsst, sag genau. Jetzt mal. Ja, das ist oft so, dass man sehr konzentriert ist, ja. In Richtung halten und Fahrt halten, ja. Dass man, es ist manchmal am Anfang jedenfalls schwierig, den Überblick zu behalten, wo bin ich gerade. Ja, genau. Genau. Der hinterher fliegt, ist ein bisschen einfacher, der guckt mehr zur Seite ja. Und hat ein bisschen mehr Überblick. Ja, ja. Aber das ist schon sehr gut, wenn einer weiß, wo wir sind. Ja, okay. Ja, dann werden verschiedene Geschwindigkeiten angesagt. Der Pilot von der Heilige fliegt die vor und mit den Geschwindigkeiten werden dann Konfigurationen angesagt, wenn die hinterherfliegende Maschine Wippklappen hat zum Beispiel. Ja. Oft wird auch mit Lüftungen offen oder zu. Oh, echt? Probiert. Genau, das gab eine Diskussion vor ein paar Jahren auch in der Fachzeitschrift, Fachliteratur über was für einen Einfluss hat Lüftung auf die Flugleistung. Da gab es ja auch diese, wie hießen diese Teile, diese speziellen Auslässe, ja, ich glaube, die Mandelabsaugung kann war das? Sein, ja, genau, ja. Ja. Ja, ich weiß nicht ganz genau, was für einen Einfluss das hat, aber manchmal tun die Lüftung. Ich auch nichts dazu sagen. Ja. Ja, dann werden wir fliegen wir die Messabschnitte, sagen wir mal 100 km/h, ja. 30 Sekunden lang, eine Minute lang und dann wird der nächste angesagt. Mhm. Und als Piloten in den Segelflugzeugen, dann geben wir am Ende vom Messabschnitt auch Rückmeldung. Vielleicht ist es gerade nicht gelungen, besonders genau die Fahrt zu halten. Die Qualität. Das ja. Merkt man dann als in den Messschrieben auch, aber dann kann man gleich sagen. Ja. Oder wenn die Luft gerade turbulenter ist als ganz ruhig. Ja. Da sagt man ja. Also quasi so eine Echtzeiteinschätzung, war nichts, war gut. Genau, dass ja. Man, dass der im Begleitflugzeug sagen kann, gut, dann wiederholen wir diesen Messabschnitt ja. Einfach gleich, ja. Statt am nächsten Tag ihn wiederholen zu müssen. Ja. Okay. Mhm. Und gemessen wird die Sinkdifferenz, aber im Prinzip das Sinken des zu vermessenden Flugzeugs abhängig von der Geschwindigkeit. Ja. Dieser Wert wird dann in die Polare eingetragen und das ist dann im Prinzip die Leistungscharakterisierung des Segelflugzeugs. Ja. Okay. Mhm. Da sind noch, noch ein paar Korrekturen, wenn wir so nah aneinander fliegen, gibt es auch einen Einfluss von den einen Segelflugzeug auf das andere, mhm. durch den Wirbelfeld. Ja. Das kann aber auch rausgerechnet werden nach theoretischen Modellen. Okay. Das heißt, was muss überhaupt noch gemacht werden? Ich muss den relativen Unterschied umrechnen in ein absolutes Sinken. Mhm, genau. Das ist aber wahrscheinlich relativ naheliegend. Genau. Wir gehen davon aus, dass wir die Leistung von der Heilige, vom Referenzflugzeug genau wissen. Ja. Und dann addiert man es drauf. Ja. Und dann wird diese gegenseitige Beeinflussung rausgerechnet. Ja. Was muss man sonst noch korrigieren? Ich weiß nicht mehr. Also weiß ich nicht ganz genau. Okay. Da wird der Kai wahrscheinlich mehr zu sagen können. Okay, frage ich den auch dazu. Ja. Okay, alles klar. Was gibt es sonst noch dazu zu sagen? Was muss man da lernen, weil du sagtest, du machst das dieses Jahr? Genau. Man muss besonders präzise nach Horizontbild fliegen. Also nach Fahrtmesser fliegen funktioniert in dem Fall nicht. Man setzt den Horizontbild okay. Und checkt, dass die Fahrt dann auch richtig angestellt ist. Okay. Mit dem Korrekturblick auf dem Fahrtmesser. Ja. Aber du kannst dann nur sehr, sehr präzise durch ein Horizontbild die Fahrt auch halten, bevor der Fahrtmesser die Änderungen merkt. Weil die Rückkopplung einfach zu lang dauern genau, würde. Genau. Ist ja generell so beim Segelfliegen, dass man versucht nach Horizont zu fliegen und nicht nach Fahrtmesser. Hm. Ja, wir schauen, dass die Piloten, die das machen, schon ein bisschen Erfahrung haben. Man braucht nicht unendlich viel Erfahrung, man braucht keine tausende Stunden davon. Ja. Man muss einfach nur sehr genau fliegen wollen auch. Mhm. Ja. Ja, und Wert darauf legen, dass man es möglichst genau macht. Ja. Ja, und Fliegen als Ingenieurstätigkeit. Genau, genau. Hört man da öfter mal den Begriff. Ja, und das lernen wir hier auch auf dem Sommertreffen mit die anderen Sachen, wie die Flugeigenschaftsuntersuchung, was wir Zachern nennen. Mhm. Da sind die ersten Einblicke in dieses Ingenieursfliegen. Mhm. Mhm. Ja, und den Anspruch auf sich selbst haben, möglichst genau zu fliegen. Ja. Und wir haben gestern zum Beispiel mit einem Ackerflieger aus Aachen auch eine Einweisung gemacht auf das Vorherfliegen, wo man sehr genau die Fahrt hält. Und ein Doppelsitzer dann ganz normal. Doppelsitzer, genau. Wir haben in diesem Fall eine ASH-25 genommen, weil es gerade der zur Verfügung stand gerade rum. Ja, leider mussten wir ASH fliegen. Ja, kann ich nach. Sorry, tut mir leid. Ja, jetzt. Danke. Ja. Ja, und eigentlich muss man ein paar Mal gemacht haben und dann läuft es meistens. Okay. Die Heilige ist ein bisschen, die alte Referenzflugzeug ein bisschen fickrig, die fliegt nicht gerne geradeaus. Die schiebt lieber 5 Grad links oder 5 Grad rechts. Mhm. Okay. Und dann muss man sie ein bisschen anstrengen, um die Fahrt dann gerade zu fliegen und die Fahrt konstant zu halten. Okay. Aber mit Übung geht das. Ja, klar. Und fürs Hinterherfliegen, da, wenn man ein paar Mal das Vorherfliegen gemacht hat, dann machen wir meistens auch eine Einweisung ins Hinterherfliegen. Und was ist da dann besonders? Da guckt man meistens nicht mehr geradeaus, sondern man versucht den Abstand zum Referenzflugzeug einzuhalten. Ja. möglichst gleichmäßig und dabei auch möglichst keine Ruderausschläge. Achso, weil machen. Die auch alle. Die erzeugen auch alle einen Widerstand. Klar. Auch bei dem Vorherfliegen versucht man gerade zu fliegen ohne Ruderausschläge. Ja. Und dann die Position nach vorne oder nach hinten gleich zu halten. Klar, weil wenn man weiter vorkommt, fliegt man ja schneller. Genau. Und damit passt es eigentlich nicht mehr. Ja, und wenn man weiter hinten fliegt, dann verzögert man auch. Ein bisschen Variation ist sehr schwierig rauszuhalten, aber möglichst klein halten. Ja. Und dass man wirklich nur diesen Höhenunterschied über diesen Messabschnitt hat. Ja. Wie viele Flüge oder Messstrecken, Messungsschenkel, Messungsphasen sind nötig, um eine komplette Polare zu ermessen? Hängt stark vom Flugzeug ab. Also wenn das zu vermessen der Wölbklappen hat. Nee, klar. Also aber pro Konfiguration. Also ich würde sagen, wie oft muss ich messen, damit ich belastbar genug im Messergebnis? Reicht ein 2 Minuten oder 30 Sekunden Abschnitt? Oder mache ich das Ganze mit jedem Flugzeug 5-mal? Ja. Wir messen es meistens Flüge. Meistens so 2-3 Flüge für ein einfaches Flugzeug ohne Wölbklappe und solche Sachen. Mhm. Und da werden bestimmte Messabschnitte auch wiederholt. Okay. Sagen wir mal, vielleicht 100 km/h, 2-mal. Vielleicht auch 3-mal gemessen. Okay. Insbesondere wenn die Abschnitte kürzer sind, kann man die viel öfters machen. Klar. Sonst noch was zu dem Thema? Mir fällt gerade nichts ein. Gut, dann herzlichen Dank. Ja, gerne. So, jetzt wieder Kai. Ja, hallo. Hallo. Die Messanlage, differenzielles GPS. Genau. Also wir haben jetzt ja den Umschwung gehabt. Wir hatten vorher eine Messanlage drin, die seit 2000, 2002 so drin war. Nannte sich dann... sensorische Messmethode. Vorher wurden halt noch Fotos gemacht, also nebeneinander hergeflogen. Ach so! Das ging halt bis 2000. Mhm. Und da wurde halt nebenher geflogen, wurden die beiden Flugzeuge am Anfang von der Messung fotografiert, dann wurde geflogen. Von der Jodel aus dann quasi. Von der Jodel aus nebenher. Es ist relativ aufwendig, man muss sehr viel Absprache haben zwischen Pilot und Fotograf, an welcher Stelle fotografiert wird und dass man auch mit dem Motorflugzeug, meistens ist der Messverband so langsam unterwegs, dass die Motormaschine dann nicht mehr fliegt. Das heißt, der Pilot aus dem Begleitflugzeug muss dann fast im Sackflug dran vorbei und im richtigen Moment muss derjenige auslösen. Mhm. Das hat relativ viel Können erfordert. Ja. Aber auch die Ergebnisse waren sehr, sehr gut. Danach wurde dann umgestellt auf sensorische. Die Rechner wurden so klein Ende der 90er, dass man sich eine Anlage gebaut hat, die zwar auch GPS drin hatte, aber hauptsächlich eigentlich das über die Drucksensoren gemacht hat. Also er hat quasi die Höhendifferenz als Sensor, als Luftdruckunterschied gemessen. Es wurden sehr, sehr genaue Drucksensoren eingebaut und dadurch, dass man dann halt wirklich 60 Sekunden, 90 Sekunden aneinander hergeflogen hat, hat man doch so viel Höhe zueinander verloren, dass das auch mit den Sensoren sehr, sehr gut aufzeichnbar war. Ja. Und dann mit ein bisschen Mathematik und ein paar Filtern drin, kommt man da auch auf sehr, sehr gute Ergebnisse. Und jetzt, wo die Anlage eigentlich außer Dienst gestellt wurde, das Institut für Flugführung macht das jetzt nicht mehr, haben wir halt eine neue Messanlage geplant. Und dabei stellte sich dann eigentlich heraus, dass GPS ja normalerweise, der normale Nutzer kennt das ja so mit mindestens maximal 2 Meter Genauigkeit. Wenn, dann muss man relativ lange an einem Punkt stehen, um abzuwarten im Mittel, wo die genaue Position ist. Macht die Vermesser mittlerweile, machen das halt auch mit GPS. Ja. Und die haben halt dann ihre Korrektursignale und machen untereinander, unter den beiden Stationen, ein Differential. Diese Phasenmessung. Ja, oder? Genau, das ist eine Phasenmessung und das Ganze kann man auch sehr viel weiter treiben. Also es ist halt Real-Time Kinematics ist da das Stichwort, kann man mal nachgucken. Hat halt viel mit Mathematik zu tun und mit einzelnen Satelliten. Also im Grunde genommen machen diese beiden Anlagen nichts anderes, als dass sie, also bei uns jetzt im Segelflug, dass sie nicht wissen, wo sie sind. Also nur mit der Genauigkeit von diesen 2,5 bis 5 Metern oder so. Aber zueinander können die halt mit unter einen Zentimeter Genauigkeit erreichen. Dadurch, dass die Anlagen untereinander sich unterhalten quasi. Also die eine Anlage sagt, ich sehe 16 Satelliten und von diesen 16 Satelliten kriege ich folgende Signale und die Laufzeitunterschiede zu diesen Satelliten sind ja bei beiden Anlagen, wenn die sehr nah beieinander sind, sehr, sehr gleich. Ja. Das heißt, alles, was sonst so die Genauigkeit wegtreibt, nämlich dass wir irgendwie Ionosphäre haben, die Wellen halt verlängert, verkürzt oder halt Unterschiede reinbringt, haben die Anlagen auch. Ihnen ist es aber egal, weil beide ja das Gleiche kriegen. Ja. Und damit kommen wir halt unter den Flugzeugen auf Genauigkeiten unter einen Zentimeter, was sehr, sehr gut ist. Ja. Ja. Und nochmal, beruht es dann eben auf dieser, also ich frage deshalb, wir hatten kürzlich mit 2 Kollegen von der TU Braunschweig eine Episode zum Thema Flugnavigation und GPS, die jetzt demnächst veröffentlicht wird. Und da haben wir eben auch über differenzielles GPS geredet und über diese Phasenlösungen, die man quasi, ist das die Technik, die da verwendet wird? Naja, oder? Das ist noch mal ein bisschen was anderes. Also mal zu erklären, soweit ich dir da folgen kann. Oder brauchen wir da die Formeln? Da brauchen wir ein bisschen die Formeln. Also das ist ja aus dem Stegreif wird das jetzt schwierig. Okay. Aber es ist, prinzipiell, ich muss es ja auch nicht selber entwickeln, es gibt das mittlerweile zu kaufen. Okay. Die Geräte kommen halt so vom Hersteller, man stellt das alles ein und dann kommt die Lösung ziemlich genau raus. Und der Trick ist eben, dass die beiden sich unterhalten und deshalb... Ja. Okay. Genau. Also normalerweise schließt man die halt an über zum Beispiel, also die haben eingebautes URF-Modem. Ja. Das kann aber nicht die Frequenzen, die wir haben wollen, also die Messfrequenzen, die sind dann bei einer Sekunde. Und da wir uns relativ schnell bewegen, ist das halt relativ, ja, es ist ziemlich zu langsam. Also die Anlagen verändern zu schnell ihren Standort und damit wird die Messung ungenau. Wir können halt jetzt über WLAN im Flug, die beiden Flugzeuge machen quasi ein WLAN auf und da können wir mit 10 Hertz die Position ermitteln. Mhm. Und wir haben vorher ein paar Testläufe gemacht mit langen Balken, zwei Antennen drauf, sind über die Asphaltbahn in Braunschweig gefahren, um das zu simulieren, was wir halt davor haben. Ja. Und das kam auf einen Zentimeter genau eigentlich hin. Okay, cool. Und jetzt laufen halt die ersten Messflüge hier in Aalen. Mhm. Und wir versuchen damit jetzt die alten Messungen hinzukriegen. Also erstmal die alten Ergebnisse zu replizieren. Genau, ja, wir vermessen jetzt den Diskus gegen die Heilige, dass wir den halt haben. Ja. Danach machen wir wieder die Messung gegen ein Flugzeug, was schon mit der Heiligen vermessen wurde, um dann halt zu gucken, ob die Ergebnisse halt gleich liegen. Ja. Und erstmal müssen wir halt so ein bisschen Validierungsarbeit leisten, dass wir an die doch sehr guten Ergebnisse von vorher rankommen. Ja. Und dann gucken wir mal, was wir dann auch weiter aus diesen Daten rausholen können. Mhm. Die Anlagen sind jetzt halt relativ klein geworden. Also wir haben vorher sehr, sehr lange, also viel aufzeichnen müssen. In beiden Flugzeugen wurde aufgezeichnet. Es hat sehr lange gedauert, um in ein Flugzeug, was vermessen werden sollte, die Anlage einzubauen. Ja. Und mittlerweile geht das... Klar, muss ja dann in beide rein. Ja. Genau. Und wir machen das halt dadurch, dass sie miteinander reden. In einem Flugzeug die Aufzeichnung und das andere hat eigentlich nur noch ein GPS und... Das heißt, da steht dann irgendein kleines Cache im Cockpit und das war's eigentlich. Ja. Ja. Ja, das ist natürlich schon. Also das ist kleines halt relativ, aber es ist sehr deutlich kleiner als vorher und braucht sehr wenig Strom. Und wir haben halt jetzt keine Probleme mehr mit der Akkulaufzeit. Wir können den ganzen Tag lang messen fast. Und die Einrüstung erfolgt auch ein paar Minuten. Okay. Ja. Genau. Und wir müssen halt noch ein bisschen Erfahrung sammeln mit der Anlage. Die Idee dazu kam eigentlich erst im November letzten Jahres. Dass das Institut für Flugführung das halt nicht mehr macht, die das vorher jahrelang betreut haben. Und wir mussten halt in kürzerer Zeit das alles zusammenstellen. Und es ist auch halt so 2 Wochen vor dem Sommertreffen jetzt fertig geworden. Ja. Und da steckt doch relativ viel Arbeit drin jetzt in der Datenaufbereitung und so. Okay. Aber wir nutzen das hier fleißig. Die Messergebnisse sehen gut aus. Was muss man tun im Datenaufbereitung? Man muss die Differenz umrechnen in eine absolute Höhe? Erstmal müssen wir die Daten, die da rauskommen, das sind so CSV-Dateien. Okay. Das sind halt alles sehr gekaufte Systeme. Also die Idee dahinter war, nichts großartig selbst zu bauen, sondern wirklich nur Teile, die vorhanden sind und bestellbar sind, weil die Kürze der Zeit, das ist jetzt kein Jahr, wo die ganze Messanlage aufgebaut wurde, Kaufteile zu nehmen, die am besten auch schon so nach MIL-Standard zertifiziert sind. Wir haben gesagt, Ackerflieger und gerade auf dem Sommertreffen, da geht es manchmal so ein bisschen rau zu. Ja. Da ist schon ganz gut, wenn man da fast wasserdichte Systeme hat, die 8G Schock abkönnen. Ja. Und bis jetzt zeigt sich auch, es funktioniert alles, so wie wir uns das gedacht haben und haben keine Ausfälle, obwohl das eigentlich die ersten Tests hier waren. Und die Anlage jedoch gibt halt nicht so den Datenstrom raus, wie man es jetzt haben will. Ja. Und es gibt ein System, was das danach sehr, sehr gut kann, aber in der Kürze der Zeit ist das noch nicht konfiguriert. Und wir bauen jetzt eigentlich nur Datenströme um, die wir dann in ein anderes Auswerteprogramm bauen. Und dann müssen wir uns erstmal die Daten angucken und schauen, ob das mit unseren Formeln und der Genauigkeit überhaupt hinkommt, wie wir es auswerten wollen. Mhm, okay. Aber die ersten Sichtungen der Daten sehen sehr, sehr gut aus. Okay, alles klar. Nur je genauer man wird, desto mehr kann man auch rausholen aus den Daten. Ja, ja. Und jetzt versuchen wir halt nicht am Anfang so einen Schnellschuss mit einfacher Auswertung zu machen. Also das, was das Fotoverfahren hergibt, das könnten wir ganz einfach machen. Ja. Aber wir wollen halt möglichst gleich die ganzen Daten nutzen. Ja, wenn wir schon genauere Daten haben. Dafür stecken wir jetzt lieber mal 1-2 Wochen Arbeit hier auf dem Sommertreffen hin. Hier sind sehr viele Leute, die auch recht gut programmieren können und sich mit dem Datenströmen da auskennen. Ja. Und dann ist das eigentlich recht schön hier. Man kann hier entweder fliegen oder halt auch im Büro sitzen und arbeiten oder beides. Das ist eigentlich eine schöne Atmosphäre hier. Ja, ja. Sollen wir noch über ein paar Flugzeuge reden, die hier so rumstehen oder gerade starten? Ja, wir hatten, das haben wir hier. Ist jetzt die Frage. Ja, SG-38 sehe ich da gerade. Ja gut, ist jetzt nicht unbedingt groß forschungsrelevant wahrscheinlich. Nee, aber das ist mal das, was man auf jeder Ausstellung zu hören kriegt. Wenn man über ein modernes Flugzeug sprechen will, kommt irgendjemand an und sagt, kennst du eigentlich eine SG-38? Damals, früher. Genau, und damit ist man nicht mehr bei dem Thema, was man eigentlich erzählen wollte. Genau. Was haben wir hier noch stehen? Ja, wir hatten ja vorhin das mit dem Thema Kunstflug angesprochen. Ja, ein Fox. Der Leki Fox steht hier. Auch sehr interessant zu fliegen, also gerade für die Kunstflieger. Ja. Ist halt mal ein bisschen was anderes. Ja. Ja. Ja, SB14 haben wir gerade in der Luft leider. Ja. Die ist unterwegs. Das ist eigentlich auch, ich kann ja mal kurz was dazu erzählen. Vielleicht landet sie gleich wieder. Ist halt, hatte ich schon vorhin angesprochen, war so eine Idee, den Rumpf möglichst schmal zu machen. Ja. Das sieht halt sehr libellenartig aus, würde ich sagen. Hat sehr, sehr schmale Rumpfröhre, sehr, sehr schmalen Flügel. Und, ich habe aber doch einen Serienflügel, oder? Nee, es ist komplett, komplett Eigenbau. Es ist komplett neues Profil. Das sieht so 27-mäßig aus. Nee, ist komplett neues Profil drauf und eigener Grundriss. Also komplett, der Flieger ist eigentlich komplett selber gebaut, bis auf das Leitwerk hinten dran. Das Problem war zum Beispiel, wenn wir sie gleich hoffentlich mal landen sehen, ist, dass das Fahrwerk sehr, sehr weit rausguckt. Ja. Das ist dem geschuldet, dass der Rumpf halt hinten eine sehr, sehr extreme Einschnürung hat. Ja. Und man braucht so ein bisschen den Bodenanstellwinkel dann, damit man da auch vernünftig mit landen kann. Deswegen wurde das Fahrwerk sehr, sehr groß. Allerdings ist die Rumpfröhre sehr, sehr eingeschnürt. Das heißt, das Fahrwerk fährt, ein großes Fahrwerk fährt auf engstem Raum in den Rumpf ein. Also mit anderen Worten, die Fahrwerkskinematik war eine Herausforderung, was mir eigentlich nicht hoffen sollte. Ist auch das Problem daran, dass es tatsächlich Piloten gibt mit wenig Übung, die das im Flug dann auch nicht reinkriegen. Okay. Also man muss einfach mal ein bisschen üben damit, aber das Flugzeug ist ja auch nicht dafür gebaut, dass es im Platzrundenbetrieb eingesetzt wird. Ja. Das Gute ist, raus geht's immer. Also da muss man nichts befürchten. Ansonsten ist es sehr, sehr, sehr gutmütig geworden. Das war auch ein Ansatz von der ganzen Auslegung. Und es ist so ein bisschen Forschungsflugzeug geworden. Es hat halt auch eingebaute D-Mesh-Streifen, Faserbrettgitter, war so ein bisschen der Vorläufer von dem Diskus. Mhm. Und wir haben halt in dem Flugzeug auch Ausblasung, was wir vorhin schon besprochen hatten. Das Profil ist halt extra so ausgelegt. Im Moment hat sie, glaube ich, 4 verschiedene Außenflügel-Ansteckohren. Mhm. Das war auch so ein bisschen zu Forschungszwecken. Die hatte am Anfang halt Winglets. Dann wurden nochmal 2 Paar Winglets ausgelegt in der Arbeit. Einmal für nach diesen Wettermodellen von vom Index, wo wir vorhin auch drüber gesprochen hatten. Und mal eins für schlechtes Wetter, eins für Wettbewerbswetter. Und dann auch in der Flugleistungsvermessung vermessen. Mhm. Und geguckt, wie gut die Rechnung zu der Wirklichkeit ist. Hat auch sehr gut funktioniert. Und weil das sehr stark abgewichen hat, also die Winglets waren besser in der Messung als in der Rechnung, also zu den anderen Winglets, die vorher dran waren, stellte sich eigentlich die Frage, dass normalerweise ist das nicht normal. Mhm. Normalerweise ist man immer schlechter als die Rechnung. Es kann also eigentlich nur daran liegen, dass das alte Winglet noch schlechter funktioniert, als wir es gerechnet haben. Mhm. Also das Delta dazwischen. Deswegen wurden dann halt nochmal so ein paar planare Außenflügel gemacht, also ganz normale Randbögen. Und im Moment kann man halt auswählen, mit was man fliegen möchte. Ne? Du stehst jedes Mal vor der Entscheidung, ohne Winglets, mit Winglets und wenn ja, welches von den dreien? Und damit kann man halt relativ viel Sachen rausfinden. Dadurch, dass das halt ein Prototyp ist, hat auch keiner was dagegen, irgendwelche Daten zu veröffentlichen. Mhm. Und hier auf dem Sommertreffen wird dann halt auch geguckt, was für einen Einfluss haben die Winglets auf die Rollwendigkeit, auf die Stabilität, Langsamflug, Einfluss von den Winglets. Also da gibt's noch einige Sachen zu erforschen, die so zwar als empirische Werte so ein bisschen vorhanden sind, aber noch nie so mit der Masse gezachert wurden. Gerade weil es sehr wenig Flugzeuge gibt, wo verschiedene Winglets, deren Auslegung man kennt, vorhanden sind. Ne? Wo alle anderen Charakteristiken quasi konstant bleiben, nur das Winglet sich ändert. Ja, und ist halt ganz interessant, wenn man drin sitzt und mal eben kurz landet, andere Außenflügel dran hat, wieder fliegen geht und sich dann mal anguckt, wie es sich unterscheidet. Und mit diesem ganzen Zacher-Programm, wo wir noch drüber reden können, kriegt man das halt relativ gut raus. Ja. Aber der eigentliche Zweck von dem Flieger war ja der Minimalrumpf. Genau. Kann man da was dazu sagen zu den erzielten Leistungsvorteilen? Ja, also es, von den Werten, die das Flugzeug jetzt erbracht hat, ist das aufgegangen, was man gerechnet hatte. Also es gibt da keine großen Ablösungen hinter dem Rumpf. Das Einzige, was man sich halt natürlich wieder damit eingehandelt hat, ist, in das Flugzeug passen nicht alle Leute rein. Also ist sehr, sehr eng geworden. Und Ich jetzt aus persönlicher Sicht würde ich jetzt sagen, es lohnt sich nicht, das Cockpit so eng zu machen. Mhm. Lieber ein bisschen mehr Platz, man ist dann deutlich entspannter auf den ganzen Flügen, kriegt mehr mit. Ja. Zum Beispiel bei der Außenlandung kriegt man kaum eine Jacke mit, wenn man da drin noch den Rest dabei hat, was dann auf Dauer sehr, sehr kalt werden kann. Ja. Also wahrscheinlich macht man es doch ein bisschen größer, aber es ist auch wieder der Fall, der Hersteller würde es nicht ausprobieren, weil man nicht weiß, was da rauskommt. Aber die Diana 2 ist ja so ein bisschen auch diese Richtung. Ne? Die hat auch einen extrem eingeschnürten Rumpf, sieht aus meiner Sicht auch furchtbar aus, aber eine andere Frage, die man Geschmack sagt. Nein, ich meine, also nicht im Sinne von auch, nee, also da hier eure, wie heißt sie? SB14. Die finde ich okay, aber die Diana finde ich... Ja. Ja, zumal der Flieger jetzt wird ja auch auf dem Sommertreffen dann von verschiedensten Piloten geflogen Und bis jetzt habe ich eigentlich immer nur gehört, dass alle begeistert waren. Mhm. Also der Flieger ist wirklich sehr, sehr gutmütig und fliegt wunderschön, was bei einigen Artikeln bei Diana 2 ja nicht so rauskam. Das ist ein reiner Rennflieger. Ja, genau. Und wenn man ihn in die Luft gekriegt hat, sollte man froh sein, so wie man Herrn Carver glauben darf. Ja. Der jetzt im Übrigen 29 fliegt, also so viel zu dem Thema. Genau, also das ist immer noch so eigentlich der Flieger, den es zu schlagen gilt. Das Problem ist, dass mittlerweile die Leistungsdichte auf den Wettbewerben so eng ist, dass eigentlich kein AGA-Flieger in seiner Zeit es schafft, hochklassig in 18 Meter Rennen mitzufliegen. Ja. Ne? Und deswegen versuchen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren mal Leute reinzusetzen, die Wettbewerb fliegen und hochklassig mitfliegen können mit dem Flugzeug, aber es scheitert immer so ein bisschen an gruppendynamischen Prozessen. Also die Ackerflieger sind mit ihren Flugzeugen doch sehr eigen. Ja, aber es hat sich ansonsten gezeigt, man kann eigentlich jeden da reinsetzen. Okay. Mit einer leichten Einweisung von den Besonderheiten zum Beispiel sind die Wölbklappen sehr, sehr wirkungsvoll. Und wenn man auf die Landestellung hinter der Schleppmaschine zu weit durchzieht, was man halt so macht, dann negativ wölben und dann beim Anrollen so ein bisschen positiv ziehen, und man so ein bisschen aufgeregt ist und das komplett durchzieht, dann steigt das Flugzeug einfach hinter der Schleppmaschine weg. Mhm. Das ist ganz einfach zu beenden, indem man einfach wieder entwölbt. Ja. Aber man ist manchmal am Anfang so ein bisschen überrascht. Ja. Und das Flugzeug fliegt ja auch noch mit einer Permit to Fly. Mhm. Und wenn es da mal ein richtiges Handbuch zu gibt, ist das auch kein Problem. Ansonsten ist das Flugzeug total gutmütig, kann kaum überzogen werden. Mhm. Ist aber von der Leistung her, also wir hatten es ja schon vermessen, da kam irgendwie 49,7 raus. Vom 15 Meter Flieger? 18 Meter hatte, ja. Okay. 50 war angepeilt und das hat so gut gebracht. Mhm. Und wir sind da eigentlich sehr zufrieden mit. Also hätte dieser Flieger einen normalen Rumpf? Wo würde die, also kann man irgendwie quantifizieren, welchen Einfluss der Rumpf hat? Ich schätze mal, rechnungsmäßig so 1 bis 1,5 Gleitzeitpunkte würden das schon bringen. Okay. Aber ist halt schon sehr extrem. Ja. Also das, was man da an Arbeit hat, möchte man eigentlich mit einem normalen Flieger gar nicht haben. Ja. Okay. Weil allein dieses Fahrwerk ein- und auszufahren, ist, glaube ich, für einige Leute nicht angenehm. Also gibt auch einen Hebel, wie immer, oder? Ja, gibt einen Hebel, wie immer, aber man muss halt, wenn man weiß, wie es geht, kriegt man es rein. Nachdrücken und zur Not auch noch ein bisschen nachdrücken, aber teilweise bei den ersten Einweisungsflügen ist eigentlich mal so, dass das mindestens 3 Versuche braucht, bis man dieses Fahrwerk drin ist. Es geht einfach schwer, oder wie? Man fährt auf einem sehr, sehr kurzen Weg, weil man hat nicht viel Platz im Cockpit, fährt man halt ein sehr, sehr großes Fahrwerk über einen sehr, sehr großen Weg ein. Mhm. Und da muss man einfach den ganzen Schwung mitnehmen, den man am Anfang hat. Und wenn man da ein bisschen zu sachte zieht am Anfang, bleibt das Fahrwerk einfach draußen. Ja. Okay. Aber das sind das, was so Prototypen, finde ich, ausmacht. Ja, klar. Solange es nicht gefährlich ist, ist das alles interessant mal bei der Fliegerei. Man sieht jetzt gerade mal hier die D40 stehen. Genau, die D40 mache ich mal hinlatschen. Jetzt ist gerade die Fowler-Klappe auch rausgefahren. Der Trick bei Fowler-Klappen ist, dass sie eben nicht nur die Profilwölbung vergrößern, sondern auch die Fläche. Genau. Das ist ein großer Trick dabei. Also man kennt das ja aus den Verkehrsflugzeugen. Die haben allerdings halt noch Spaltfowler mit dabei. Ja. Das ist bei den Flugzeugen hier halt... Stabilisiert die Nickverhalten. Bringt halt nochmal mehr Auftrieb, macht aber unglaublich viel Widerstand auch. Was bei einem Verkehrsflugzeug nicht das Problem ist, wenn man im Landeanflug einfach ein bisschen die Triebwerke mehr reinschiebt. Ja. Das wollte man hier eigentlich nicht haben, weil man will die ja nicht nur zum Landeanflug nehmen, sondern auch zum Steigen der Thermik. Ja. Und wir haben halt immer das Problem beim Segelflug, eigentlich, wenn wir 160 fliegen, brauchen wir den großen Flügel nicht. Mhm. Den großen Flügel brauchen wir eigentlich immer nur, wenn wir langsam fliegen wollen und die Anforderungen für den Langsamflug von der Zulassungsvorschrift erfüllen wollen. Ja. Und da hat man sich damals halt gedacht, das ist eine super Sache mit dem Fowler. Ja. Dann machen wir schön für den Langsamflug den Fowler raus. Ja. Und das fliegt sich auch wunderschön. Also man kann mit dem Flugzeug normal fliegen, wie mit einem normalen Kunststoffflugzeug aus der damaligen Zeit, ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen alt. Ja, ja. Aber wenn man den Fowler rausfährt, fliegt man oben mit 65 in der Thermik. Ah, cool. Es fliegt sich fast, also es ist immer so der Umschalter zwischen Holz und Kunststoff. Ne? Das ist bei SBA von Braunschweig auch genau der gleiche Fall. Es ist unglaublich interessant. Ja, ja. Man gewinnt damit wahrscheinlich keinen Wettbewerb mehr. Ja, klar. Weil SBA ist ja dann auch noch Rennklasse, richtig, mit Fowler, mit nicht nur Fowlerklappe, sondern auch noch Wölbklappe dazu. Mhm. Und das ist vom Index her nicht mehr ausfliegbar. Aber wenn man das, gerade wenn man so ein bisschen aus der Szene, also aus der Wissenschaftsecke kommt und so diese ganzen Formeln aus den Vorlesungen kennt mit Flügelfläche und warum sind die Querruder immer in Prozent angegeben, dann macht das unheimlich Spaß, den Flieger zu fliegen. Also dann kann man auch am Platz viel Spaß haben, aber über Land fliegen geht natürlich nach wie vor. Es ist immer noch ein Rennklasse-Flugzeug. Es ist halt nur nicht mehr konkurrenzfähig gegen AC 27 oder so. Ja, ja, klar. Und die werden bedient mit einem Art Wölbklappenhebel, also wahrscheinlich wird... Genau, also wir haben jetzt hier bei der D40, die hat halt einfach nur den Fowler. Ja. Wo man ihn halt mit der Hand einfach ausfahren kann. Ja. Sieht man halt links unten. Schwarzer Hebel da, ja. Genau. Relativ einfach, gängig in der Luft, ja. Also keine großen Kräfte drauf. Ja. Und ansonsten ändert sich bei dem Flugzeug eigentlich nichts. Ja. Bei der SB-11 hat man zusätzlich noch die Wölbklappe, ja. Und dann kann man auch noch, wenn man positiv gezogen hat, die Wölbklappe zusätzlich nochmal 2 Quadratmeter Flügel ausfahren. Und das ist schon gewaltig, wenn man dann plötzlich in so einem Flugzeug sitzt, was mit 65 in der Thermik rumschrubbt und man fährt ihn ein und denkt, jetzt hast du wieder 180 Liter Wasser getankt. Ja. Das stimmt. Macht schon Spaß. Ja. Aber auch da hat sich dann halt gezeigt, dass die Kinematik ist so aufwendig, also jedenfalls bei SB11, bei D40 geht es eigentlich fast noch, dass das eigentlich der normale Hersteller gar nicht machen will. Ja, aber da finde ich es relativ erstaunlich eigentlich. Mhm. Also da hätte es mich... Ja. Wir haben jetzt auch der Flieger war jetzt eigentlich auch lange Zeit nicht flugklar, ja. Und wurde dann tatsächlich von ein paar alten Herren einer anderen AKA-Flieg genommen und jetzt nach 200, 300 Arbeitsstunden wieder in den flugfähigen Zustand versetzt. Einfach nur, weil sie ihn toll fanden und ja, die aktiven Studenten halt auch nicht so viel Zeit haben, sich jetzt um alle alten Prototypen noch zu kümmern. Klar. Und das versuchen wir halt eigentlich auch noch. Bei unserer SB10 ist auch so, dass die alten Herren da sehr, sehr viel Zeit reingesteckt haben in die Grundüberholung, ja. Weil die aktive Gruppe einfach nicht mehr so viel Zeit hat. Also sie soll ja auch an neuen Sachen bauen. Klar, ja, ja. Okay, ich drücke hier mal Stopp. Mein Name ist Janis Neumann und ich bin in den 90er Jahren viel auf dem Idaflieg-Sommertreffen gewesen. Und jetzt aber wieder? Ja. Und du bist demnach ein alter Herr? Genau, ich bin alter Herr der AKA-Flieg Karlsruhe. Mhm. Wie gesagt, die 90er Jahre war meine aktive Zeit hier. Ich glaube von 92 bis 98 und dann war ich nochmal 2000 hier. Mitte der 90er war ich auch wieder Fliegpräsident. Ah, okay. Und danach habe ich nach meiner Uni-Zeit zum Deutschen Aero-Club gewechselt und 2009 zur EASA. Okay, und machst da jetzt was? Da bin ich in dem Bereich der Musterzulassung. Okay. Von kleinen oder leichten Flugzeugen. Was sicherlich auch mal noch ein spannendes Thema wäre für diesen Podcast hier, aber um den soll es heute jetzt nicht gehen. Genau. Du beschäftigst dich hier unter anderem mit dem Zacherm. Ja gut, es hat jetzt berufliche Hintergründe, dass ich das jetzt hier nochmal wieder ein bisschen auffrische. Mhm. Aber prinzipiell geht es beim Zachern um die Ermittlung von Flugeigenschaften. Das beginnt mit langsamen Flugeigenschaften, die Geschwindigkeiten, das Verhalten im langsamen Flug. Die Ruderwirksamkeit. Also Rollraten auch. Genau. Ja, also zum Beispiel ist eine, dass man Manöver aus dem 30-Grad-Kreis nur mit dem Seitenruder aufzurichten, den Gierwinkel zu bestimmen, die Rollzeit zu bestimmen, Kurvenwechselzeit, 30-Grad-Kreis, 45-Grad-Kreis. Stabilität des Flugzeugs ist ein Thema in ruhiger Luft dann, früh morgens. Also die dynamische Stabilität, dynamische, nicht die mechanische. Ja, und statische. Ja, genau. Ja, gut. Nicht die Strukturstabilität, genau. Sondern die Längsstabilität des Flugzeugs. Ja. Einmal dynamisch und einmal statisch. Statisch, das muss man sich so vorstellen, man stellt eine Geschwindigkeit ein und misst die Knüppelstellung zu der Geschwindigkeit und dann die Knüppelstellung bei der nächsten Geschwindigkeit. Es gibt dann noch eine eindeutige Zuordnung, wenn das Flugzeug richtig stabil ist. Und das gleiche nochmal mit dem Kraftverlauf. Kraftverlauf? Das heißt, man stellt auch wieder eine Geschwindigkeit ein und misst die Handkraft im Höhensteuer. Um die Geschwindigkeit dann irgendwie zu ändern? Oder? Nee, bei einer definierten Geschwindigkeit. Okay, und dazu muss man sagen, das Flugzeug wird vorher ausgetrimmt auf eine sogenannte Gleichgewichtsgeschwindigkeit, okay. Die den Faktor 1,4 der V-Min ist. Ja, verstanden. Und damit ergibt sich dann wieder für den Langsamflug Kräfte in Richtung ziehen und für den Schnellflug Kräfte in Richtung drücken. Und die sind bei den meisten Flugzeugen eben nicht, es gibt ja Flugzeuge, die haben auch federbelastete Knüppel noch, wenn ich das richtig weiß. Also zumindest die Trimmung funktioniert ja so, dass sie über Federn dann die Kräfte wieder wegnimmt und ihr versucht eben die wirklichen aerodynamischen Kräfte zu messen. Ja gut, die Trimmung ist ja so eingestellt, dass es dann bei dieser Gleichgeschwindigkeit ist und die Abweichung davon erzeugen Handkräfte und zum Teil werden die auch über die Trimfedern erzeugt, wenn die aerodynamischen Kräfte relativ klein sind bei dem Flugzeug. Und wenn man das nochmal jetzt, macht man jetzt nicht beim Zachern, aber wenn man das in der Flugerprobung, dann macht man das noch bei verschiedenen Schwerpunktlagen. Mhm. Und dann kann man daraus auch den Neutralpunkt des Flugzeugs bestimmen. Neutralpunkt ist was? Das ist jetzt natürlich ein bisschen aufwendiger. Wenn man jetzt sagen würde, wenn man würde seine Schwerpunktlage, mit der man fliegt, in den Neutralpunkt hineinlegen, dann wäre das Flugzeug indifferent. Das heißt, dann hat man keine eindeutige Zuordnung mehr zwischen Knüppelstellung oder Höhensteuerstellung oder Höhensteuerkraft in Bezug auf eine definierte Geschwindigkeit, sondern dann wäre es theoretisch möglich, aus einer bestimmten Geschwindigkeit heraus die Geschwindigkeit zu verändern und dann würde der Knüppel wieder genau in die Ursprungsstellung zurückkehren, obwohl man dann eine andere Geschwindigkeit eingenommen hat. Und wenn man jetzt den Fluggewichtsschwerpunkt hinter den Neutralpunkt legen würde, dann wird das Flugzeug instabil. Okay. Dann ist es im Prinzip nicht mehr steuerbar. Dann bräuchte man eine Regleranlage. Genau, F-16. Genau. Ja. Und das kann man auch vielleicht bei Motorflugzeugen ist also diesen Abstand des Fluggewichtsschwerpunkts zum Neutralpunkt nennt man auch das Stabilitätsmaß. Aha. Und Motorflugzeuge fliegen mit einem relativ hohen Stabilitätsmaß, weil da geht es im Prinzip, wird dort optimiert auf den Reiseflug. Geradeaus fliegen. Ja. Genau. Und man hat auch beim Motorflugzeug deutlich höhere Steuerkräfte. Mhm. Beim Segelflugzeug will man ja die Geschwindigkeit schnell ändern können mit geringen Kräften. Ja. Also zwischen der Thermik Schnellflug, dann in der Thermik wieder Langsamflug und die Korrekturen in der Thermik. Deswegen fliegen Segelflugzeuge mit einem kleineren Stabilitätsmaß. Mhm. Okay. Und da gibt es wahrscheinlich dann auch wieder, jetzt um auf deinen Beruf zu kommen, Zulassungsrandbedingungen, in welchem Bereich die liegen müssen. Ja gut, da muss halt ein Gradient vorhanden sein. Ja, genau. Aber ich denke, für die Fluglehrer zum Beispiel ist es ein interessantes Thema, dass man natürlich einen Flugschüler möglichst nicht mit einem Flugzeug fliegen lässt, wo man jetzt mit einer hinteren Schwerpunktlage unterwegs ist, weil dann der Schüler sehr kleine Handkräfte hat und sehr kleine Wege, mit denen er noch nicht so gut zurechtkommt. Mhm. Ja. Und noch mal kurz rauszuzoomen. Beim Zachen geht es darum, die Eigenschaften des Flugzeugs zu bestimmen. Hat es Zulassungsrelevanz oder ist es wirklich nur, fliegt sich schön, fliegt sich nicht schön? Nee, die Manöver, die geflogen sind, sind sehr ähnlich zu dem, was nach der Bauvorschrift gefordert wird. Mhm. Und im Prinzip ist es auch so, dass das Zachern hier auf dem Sommertreffen eine gute Vorübung ist. Im Prinzip im Segelflug die einzige Ausbildung, die überhaupt existiert, um dann später auch Flugerprobung mit Segelflugzeugen durchzuführen. Mhm. Und wenn man ja dann ja auch guckt in der Historie, die meisten Segelflugzeugkonstrukteure stammen ja auch aus den Kreisen der Akaflieger und haben das hier gelernt. Und die Behördenpiloten, zu denen ja ich gehöre, die sind ja im Prinzip auch alle Akaflieger und sind hier auch alle durchgelaufen oder kommen dann hierher, um ausgebildet zu werden. Darfst du im Rahmen deiner beruflichen Tätigkeit auch noch fliegen? Hier in diesen zwei Wochen darf ich das ausnahmsweise aber mal. Aber normalerweise nicht, ja. Ja, normalerweise dann eben zum Nachfliegen von, also wenn der Hersteller oder derjenige, der ein Flugzeug entwickelt, modifiziert, seine Flugerprobung abgeschlossen hat, dann wird manchmal dann noch ein behördliches Nachfliegen durchgeführt und das gehört mit zu meinen Aufgaben. Schön, okay. Und für das Zachen gibt es dann wahrscheinlich ein genau definiertes Protokoll, eine genau definierte Menge an Aktionen. Ja, das Programm ist im Prinzip weit entwickelt aus sehr alten Zeiten. Wahrscheinlich hat es Herr Zacher erfunden, sonst heißt es nicht so, oder? Ja, vorm Krieg schon fanden die ersten Treffen im Prien am Chiemsee statt. Ja. Und dort hat man sich überlegt, was sind überhaupt günstige Eigenschaften für ein Segelflugzeug? Wie kann man die dann ermitteln? Und daraus ist ein Programm entstanden und da war eben Hans Zacher, ein alter Herr der Akaflieg Darmstadt und späterer Leiter der Prüfanstalt für Segelflugzeuge, federführend. Und was wurde dann noch zu seinen Lebzeiten nach ihm benannt und deswegen gibt es auch das aktive Wort Zachern, was eben nach Hans Zacher so benannt ist. Okay. Und das kann jeder, muss es wahrscheinlich üben. Ja, da braucht man kein Testpilot sein, es gibt es ja im Segelflug auch gar nicht. Deswegen sagte ich vorhin auch, das Sommertreffen ist die einzige Gelegenheit, überhaupt Flugerprobungen mit Segelflugzeugen zu erlernen. Ja. Und die jungen Akaflieger kommen hierher, wenn sie dann ihre Lizenz haben und werden von erfahrenen Piloten in das Zachern eingewiesen, in Theorie und Praxis und fangen dann mit leichteren Flugzeugen an, das zu üben und fliegen dann später auch schwierigere Flugzeuge und Prototypen. Und ich meine, das Ziel bei der Sache ist natürlich, also es gibt da ja keine objektiven Messsensoriken, sondern das wird ja alles vom Pilot erfüllt, ist wahrscheinlich zu stark ausgedrückt. Ich meine, man kann Zeiten ja auch messen und so, aber da ist viel Feingefühl wahrscheinlich dabei. Also es gibt erstmal schon ein Handwerkszeug, was hier relativ einfach ist, mechanische Methoden. Für die Zeit klar eine Stoppuhr, für die Höhensteuerstellung ein Maßband. Okay. Und für ein Handkraftmesser. Und für die Lagewinkel gibt es ein sogenanntes Fipsi-Tetter, das sind die drei Lagewinkel. Ja. Das ist eine kleine Plexiglasscheibe, auf der die Winkel für alle drei Achsen eingezeichnet sind. Die hängt man sich vorne vors Instrumentenbrett. Okay. Und dann kann man zum Beispiel die Querneigung ablesen oder den Gierwinkel ablesen. Und wenn man jetzt in den Bereich der Flugerprobung hineingeht, ist es heutzutage so, dass die Hersteller doch dann in der Regel Messanlagen einsetzen, weil das dann deutlich objektiver ist und man dann auch nicht so viel mitschreiben muss im Flug und das eben entsprechend nachher auslesen kann. Ja, okay. Wird jedes Flugzeug gezachert oder ist das auch so wie bei den Leistungsvermessungen, dass es im Prinzip im Ermessen der IDA-Flieg liegt, ob sie jetzt eine Leistungsvermessung oder eine Zacherei machen oder nicht? Oder wie muss man sich das vorstellen? Oder beauftragen die Hersteller oder wie? Für das Zachern weniger. Also das ist tatsächlich so, dass bei der Leistungsvermessung die Hersteller sehr daran interessiert sind. Aber die Flugzeuge, die dann hierzu sind, für die Leistungsvermessung, stehen dann in der Regel auch fürs Zachern zur Verfügung. Mhm. Und dann werden einfach die Flüge werden gesammelt und statistisch dann ausgewertet. Okay. Und das heißt, da werden auch mehrere Zacherflüge gemacht, den subjektiven Aspekt rauszukriegen. Ja gut, es sind natürlich, klar, wenn ein sehr guter Pilot, der das schon sehr, sehr oft gemacht hat, dann sind das auch dann sehr objektive Messwerte. Wenn jemand dann noch am Üben ist, dann gibt es natürlich statistische Streuung. Ja klar. Aber das alles wird zusammengefasst, dann über die Jahre hinweg gibt es dann immer mehr Werte. Und in den IDA-Flieg-Berichtsheften vom Wintertreffen sind oft auch dann Ergebnisse veröffentlicht. Okay, alles klar. Dann danke fürs Mitmachen. Ja, gerne. So, wir stehen jetzt hier neben dem Anhänger der AK-8. Karlsruhe. Ein Karlsruher Prototyp. Ja. Ist noch nicht flugerprobt. Schon ein paar Jahre älter. Hat aber das Problem, dass er mal einen kleinen Unfall hatte. Und der Tragflügel dabei kaputt gegangen ist. Die wurde dann halt wieder aufgebaut. Ah, deshalb ist der eine schwarz und der andere grün. Genau. Ich habe mich schon gewundert. Ja. Und der ist halt leider ein bisschen kaputt gegangen. Dann wurde sie nach ein paar Jahren wieder aufgebaut. Und ist auch wieder relativ schön geworden. Und das mit der Flugerprobung zieht sich dann halt so ein bisschen. Ist aber trotzdem relativ viel am Fliegen. Also sie ist so weit, dass man sie normal fliegen kann auf Wettbewerben und so. Aber so ein paar Sachen stehen da halt noch aus. Ganz generell Standardklasse? Ist ganz normal Standardklasse, okay. Genau. 15 Meter ohne Wölbklappe. Ja. Okay. Ganz normaler Flieger. Sieht relativ schnittig aus. Hier die Außenohren sieht man oben, ne, mit so ein paar besonderen Winglets dran. Die sind jetzt auch relativ neu gekommen. Man sieht auch, dass die alten noch hier bis zu dieser Trennstelle, da wo das Tape, glaube ich, ist, ging. Und dann neu geworden sind. Ja. Der Flieger ist jetzt halt hier und die wollen die haben letztes Jahr die Bremsklappenerprobung gemacht mit dem Flieger. Das heißt, Bremsklappe bei Höchstgeschwindigkeit rausnehmen, muss halt irgendwie funktionieren, ohne dass was passiert. Ja. Flattern war halt auch noch so ein Thema. Man musste halt nachweisen, dass das Flugzeug nicht irgendwie einen Flatterfall hat. Was heißt Flattern? Flattern ist eine Anregung der Struktur. Also wir haben ja so ein paar Flügelformen, wenn man sich mal hinstellt und zum Beispiel den Flügel so ein bisschen anschwingt, dann halt gibt es zum Beispiel die erste Flügelbiegung. Das ist da, wo der Flügel von sich aus gerne schwingt. Ja. Wenn wir jetzt, also Resonanzfrequenz eigentlich so genau. Ein bisschen. Wenn wir jetzt zum Beispiel den Fall haben, also der Flügel kann sich auch in sich drehen, gibt es auch eine Form. Die kriegt man selber so nicht angeregt, man braucht recht viel Kraft. Aber dann kann es sein, dass zum Beispiel das Querruder hinten so arbeitet, dass es diese Drehung anregt. Und selbstverstärkend. Und das ist dann das Problem. Das passiert bei niedrigen Geschwindigkeiten gibt es andere Formen, wo was passieren kann. Bei höheren Geschwindigkeiten gibt es dann so diese Flügeltorsionsform, wo das Querruder den Flügel anregen kann. Und das geht so weit, das geht jedes Mal mehr Energie rein mit jedem Schlag. Und dann kann es so weit kommen, dass der ganze Tragflügel wegbricht. Okay. Und das sind relativ schwerwiegende Fälle. Gerade wenn man relativ schnell unterwegs ist, steckt auch relativ viel Energie in dieser Strömung drin. Und da können, schlimme Sachen passieren. Deswegen läuft es eigentlich heutzutage so, dass so ein Flugzeug, bevor es irgendwie fliegen geht, man darf vorher fliegen gehen, aber halt nur in einem sehr beschränkten Rahmen, gibt es ein Gutachten. Ja. Ansonsten gibt es halt einen richtigen Standschwingversuch, da wird das Flugzeug aufgestellt, es wird jede eigene Schwingung gemessen, es wird geguckt, bei welchen Geschwindigkeiten, zum Beispiel Ruderschwingungen, die sind meistens sehr fahrtabhängig. Ja. Und dann guckt man, ab welchem Punkt treffen sich die Frequenzen, ist das dann ausreichend gedämpft, dass es nicht schwingt oder kann es sein, dass es da anfängt zu schwingen. Und dann wird eigentlich so gerechnet, also was heißt, man guckt in die Rechnung rein und sagt, okay, wir müssen vielleicht noch ein bisschen Blei ins Ruder reintun oder sowas, damit die andere Frequenzen hat und so weiter. Wenn das alles geschehen ist, sagt man, okay, rechnerisch ist das Flugzeug jetzt flatterfrei, aber man muss es auch noch praktisch nachweisen. Mhm. Und dann gibt es eigentlich nur ein Gutachten, wo drin steht, hier, vielleicht ist die Form, die ist nicht sehr doll gedämpft, guckt man sich die mal an und dann wird halt eine Flattererprobung gemacht und dann fliegt man halt und versucht, diese Frequenzen anzuregen. Mit dem Knüppel einfach hinkriegen. Mit dem Knüppel wackeln, also alles, was irgendwie, womit man das irgendwie hinkriegen kann. Ja. Und ja, zum Schluss, also man hat nicht viele Möglichkeiten, um das zu tun. Man guckt sich einfach den gesamten Geschwindigkeitsbereich an, fliegt dabei auch deutlich schneller als VNE. Okay. Und sagt danach, okay, bis dahin ist es gut und falls sich was verändern sollte, hast du ja immer noch die, also VNE ist halt runtergesetzt. Was halt nicht heißen soll, dass man mit einem Flugzeug schneller als VNE fliegen sollte. Aber es gleicht zum Beispiel dann bei Serienflugzeugen die Schwankungen in der Masse aus. Ne? Also wenn du jetzt den Flieger schneller erprobt hast, kannst du recht sicher sein, auch bei kleinen Bauungenauigkeiten bei den anderen Flugzeugen fängt das wahrscheinlich nicht vor VNE an. Mhm. VNE ist die Maximalgeschwindigkeit. Genau, Geschwindigkeit never exceed. Ja. Genau. Ja. Das haben wir letztes Jahr gemacht, wurde halt hier kräftig Rudereingaben gegeben, sehr, sehr schnell geflogen. Ist die Bremsklappen gefährlich? Rausgenommen. Also ich würde sagen, muss man da seinen Fall schon mal aus ernsthaften Gründen mitnehmen? Oder? Also wir hatten einen Fall auch hier von Aalen-Elching aus, das war die Niemeter, ist vielleicht auch durch die Presse gegangen. Ja, ja. Da hat es halt geflattert und das ging so schnell, dass der Pilot noch nicht mal mitgekriegt hat, dass der halbe Außenflügel fehlt. Bei der Erprobung? Bei der Erprobung, ja. Mhm. Also eigentlich so, wie es sein soll. Es ist eine Erprobung gewesen. Der Pilot ist auch rausgekommen, ist abgesprungen. Ja. Das kann passieren. Das war genau so ein Fall, wo man gesagt hat, wir wissen es eigentlich. Wir probieren, also eigentlich kann es nicht passieren, aber wir regen es an. Ja. Und dann hat es halt geflattert. Aber das sind dann solche hohen Kräfte und hohen Frequenzen, dass das Ding bei, was ich... 20 Hertz nur ein paar Mal schwingen. 20 Hertz? Das sind so hohe Frequenzen? Genau. Man kriegt es auch kaum angeregt. Also deswegen schlägt man dann auch teilweise gegen, um irgendwie einen Puls reinzugeben. Mhm. Und wenn das in der Frequenz dann schwingt, dann passiert, also dann merkt man es selber gar nicht und in der Zeit ist schon der Flügel weg. Und das war halt der Fall, wo man doch relativ viel Höhe haben sollte, um dann abzuspringen. Das kann halt passieren. Also wenn Flattern einsetzt, ist das meistens dann vorbei. Es gibt wenige Flugzeuge, die so einen Flatterfall haben, der beschränkend ist. Ne? Der fängt an und bleibt dann aber in dieser Amplitude. Also die Amplitude wird nicht größer. Es gibt ein schönes Video auch hier von unserer DG300. Wollte ich gerade sagen. Im Netz, das war eure. Ja, das ist die DG300, okay. Genau. Ja. Ja, how to break a glider swing, glaube ich, auf YouTube. Ja. Das verlinken wir auf jeden Fall. Genau, das waren unsere Vorgänger damals hier, die die Heilige geflogen haben, der Stichling. Und die haben, das Flugzeug hat halt bei einer bestimmten Wasserbeladung einen Flatterfall, den man anregen kann, aber der ist begrenzt. Also der fängt nicht weiter an zu schwingen. Man sieht es im Video schön. Das fängt an und wird ist dann nicht mehr verstärkend. Also es dämpft sich bei einer bestimmten Amplitude so stark, dass es nicht stärker wird. Damit kann man das dann halt mal zeigen, was dann passiert. Normalerweise ist ein Flatterfall allerdings, sobald das anfängt, bricht irgendwas ab. Das heißt aber, Flattererprobung heißt dann eigentlich nicht, dass man es flattern erprobt, sondern dass man sicherstellt, dass es nicht flattert. Genau, also in der Zulassungsvorrichtlinie steht halt, eine Schwingung, die eingebracht wird, muss rasch abklingen. Ja, okay. Und das guckt man sich eigentlich nur an. Man gibt Impulse rein und sagt, okay, es geht weg. Man kriegt so relativ viel bei den modernen Segelfliegern hin, dass es eine sehr schwach gedämpfte Form vom Seitenruder gibt. Wenn man da reintritt, merkt man plötzlich an einer bestimmten Frequenz, 5, 6 Hertz oder so, dass das ganze Flugzeug anfängt, man fliegt im Cockpit von rechts nach links. Und sobald man dann los die Pedale rausnimmt, merkt man, zwei Schwingungen später ist das Flugzeug wieder völlig in Ordnung. Und das ist zwar eine sehr gering gedämpfte Form, aber sie ist gedämpft. Ja. Und damit ist der Nachweis dann eigentlich erbracht. Da gibt es nur noch ein Pilotenstatement, wo man sagt, ja, wir haben versucht, alles anzuregen, es ist nichts aufgetreten. Ja. Und dann ist auch die Wahrscheinlichkeit recht gering, dass das irgendwie auftritt. Okay. So, aber jetzt stehen wir hier ja an der, hab's schon wieder vergessen, AK-8. Genau. Und die hat irgendwie irgendwas an Schwanz hingebaut, da geht's worum? Genau, also wir haben natürlich erst die Flatterprobe gemacht, damit wir wissen, wir können so schnell fliegen, wie wir wollen. Das ist relativ wichtig, weil wenn man danach jetzt zum Beispiel wie hier die Flugerprobung von vom Trudeln macht, kann es ja sein, dass man nach dem Trudeln so rauskommt, dass man sehr viel Fahrt aufholt. Da wäre es natürlich doof, dass man aus dem Trudeln rausgekommen ist, gleich ins Flattern reinfällt. Ja. Das wird halt so dann nacheinander abgehakt, genau wie dieser Bremsklappennachweis. Man möchte mal auch vielleicht Bremsklappen rausnehmen beim Trudeln oder sowas, falls was passiert. Das muss auch vorher abgestellt sein. Ja. Und jetzt sind die halt so weit, dass sie jetzt eigentlich nur noch dieses Trudeln erproben wollen. Mhm. Und die Trudelerprobung ist halt nicht so, wie man sich das sonst vorstellt. Man setzt sich halt rein und trudelt einmal kurz, man geht da über mehrere Umdrehungen und versucht dann, das Flugzeug bei verschiedenen Schwerpunktlagen auch wieder rauszukriegen. Also das ist überhaupt der Punkt. Ne? Trudeln ist ja, ja an sich nicht dramatisch, genau, wenn man weiß, dass man es beenden kann. Ja, und Trudeln, das ist eben die Frage, die man beantworten will. Genau, oder? Das Trudeln ist ein sehr, sehr stabiler Zustand, ja, wenn man erstmal richtig drin ist. Ja. Das setzt meistens so nach anderthalb, zwei Umdrehungen überhaupt erst ein, richtig, ja, wo das, ja, Flugzeug dann stabil trudelt. Ja. Manchmal geht die Nase noch ein bisschen hoch und runter. Ja. Aber meistens muss man dafür im Seitenruder drinstehen oder zumindest noch ein Ruder halten. Und sobald man raus will, gibt es dann halt diese Standardprozedur, ne, mit Knüppel langsam nachlassen, ja, Seitenruder entgegen, ja, der Drehrichtung. Und dann muss das Flugzeug rauskommen. Ja. Um das zuzulassen, muss es das auch tun. Ja. Vielleicht selbstständig, vielleicht auch mit Gegenmaßnahmen. Das steht ja dann im Handbuch drin. Ne, ja. Zum Ende des Trudelns ist Folgendes durchzuführen. Aber es muss auf jeden Fall rauskommen. Und da man das bei so einem modernen Flugzeug halt nicht weiß, fängt man mit der vorderen Schwerpunktlage an. Also vordere Schwerpunktlage heißt immer, das Trudeln ist eigentlich sehr unkritisch. Genau, also Trudeln wird gefährlich bei Schwanzlastigen. Genau, deswegen auch ASK 21 hinten die Trudelgewichte, ja, im Heck. Ne? Genau. Man versucht möglichst weit nach hinten zu gehen. Ja. Und genauso fängt man hier auch an. Man geht relativ weit nach vorne, guckt sich überhaupt erstmal an, was passiert denn. Mal so ein, zwei Umdrehungen und sagt, okay, ausleiten und es funktioniert problemlos. Ja. Dann macht man mal ein bisschen stationäres Trudeln, sagt, okay, mit der Schwerpunktlage geht's. Stationär heißt mehrere Umdrehungen. Stationär heißt, dass das Flugzeug, genau, mehrere Umdrehungen, also kontinuierlich, ohne dass irgendwas passiert. Hat sich eingeschwungen. Ja. Und dann willst du aber ja immer weiter nach hinten gehen, also bis zu dem erlaubten oder was du haben möchtest als Schwerpunktlage. Und dann näherst du dich langsam dem nach hinten an und es kann natürlich sein, dass irgendwann mal der Fall eintritt, dass du nicht mehr aus dem Trudeln rauskommst. Du weißt, ja, es ja nicht. Ne? Ja. Das ist das Schlimmste, was passiert. Also es wird schon irgendwas errechnet auch und, ja, die Wahrscheinlichkeit, ja, ja, also und so, lalala. Es gibt ja auch viele Flugzeuge, die dann ähnlich gebaut sind, genau, und da weiß man ja auch schon die Trudeleigenschaften, ja, aber, ja, gerade bei so einem Prototypen modern weiß man halt nicht, was passiert. Ja. Also man kann sich auf jeden Fall nicht zu 100%ig sicher sein. Wir sind schon zu hohen, also wir würden es nicht machen, wenn wir nicht sicher wären, dass es geht. Ja. Aber um eine Chance zu haben, rauszukommen, gerade bei diesen, und das Flugzeug zu retten vor allem, ja, macht man es halt, dass man dann sich langsam dem hinteren Punkt annähert. Und sollte der Zustand eintreten, dass man nicht mehr aus dem Trudeln rauskommt, sollte man erstens hoch genug sein, um noch weitere Maßnahmen, ja, zu machen. Das heißt, wir gehen damit auch wirklich bis auf die 3000 Meter hoch, ja, haben eine bestimmte Höhe, ab der man sagt, ab dem Punkt wird abgesprungen, falls, ja, es nicht rausgekommen, mhm, sein sollte. Das wird vorher alles geübt und durchgesprochen, was passiert. Das Abspringen wird aber nicht geübt. Nee, das Abspringen wird in dem Sinne geübt, dass man sagt, okay, wir spülen es am Boden durch. Das Rauskommen, also, und so. Es stehen zwei Leute daneben, die Haube wird abgeworfen, von, okay, den Leuten weggenommen, man, okay, guckt, wie man rauskommt, okay, ja, ja, okay, und übt das ein paar Mal, dass man so ein bisschen die Bewegung, ja, ja, drin hat. Ja. Und ganz wichtig ist halt auch, meistens macht man es halt dann auch mit nicht automatischen Schirmen, ja, dass man halt vom Flugzeug weg dann zieht und auch, ja, da sollte man gucken, wo dieser Auslöser ist. Ja. Damit das halt am möglichst nicht passiert und man auch das Flugzeug nicht verliert, baut man sich halt Gegenmaßnahmen ein. Mhm. Und eine Maßnahme ist halt zum Beispiel, sehen wir hier an dem Flugzeug angebaut, hier ist relativ viel Alutape draufgeklebt mit Baudenzügen, ja, und alles, ja, Mögliche nach hinten gemacht. Das ist, hat den Sinn, dass man, sollte der Zustand eintreten, dass man trudelt und man kommt nicht mehr raus, hat man bei dieser Manschette, die jetzt hier rumgebaut ist, mehrere Möglichkeiten dagegen zu wirken. Zum einen haben wir ja gesagt, der Schwerpunkt davor ist relativ unkritisch. Das heißt, wir haben hier eine Kiste mit Bleischrot. Ach so, das Gewicht, das den hinteren Schwerpunkt erzeugt, kann abgeworfen werden. Genau, ja. Also das ist natürlich unschön, wenn man Blei runterschmeißt, aber man macht diese, ja, Erprobung ja sowieso über unbewohntem Gebiet. Ja, ja. Und bevor ein Mensch stirbt, kriegt vielleicht einer mal eine Bleikugel auf den Kopf. Genau. Letzte Woche hat er einen Putzflügel auf den Kopf gekriegt. Ja, genau. So was. Mir hat einer gefehlt. Ja. Da jedenfalls hast du als erste Möglichkeit, du kannst das Blei abwerfen. Ja. Der Schwerpunkt geht nach vorne, eigentlich hast du den Zustand schon erprobt und da sollte sie rausgehen. Ja. Sollte das immer noch nicht sein, weil es kann ja auch sein, dass du einen Zustand erreicht hast, wo der anders ist als der vorherige mit dem vorderen Schwerpunktlage, kannst du immer noch weiterziehen an dem Hebel, deswegen auch mehrere Baudenzüge hier, ja, und kannst einen Schirm auslösen. Okay. Dann ist hier hinten ein kleiner Fallschirm angebaut, der ist jetzt gerade nicht dran. Ach, da aber ist ein Flugzeug, eine F-Schlepper, genau, oder Windschleppkupplung, an dem der Schirm dran. Ja, gibt auch ein, ja, schönes YouTube-Video hier von der Arcaflieg. Das, ja, haben sie mal im Flug ausprobiert, also das haben sie schon mal dran gehabt, ja, was denn da überhaupt passiert. Und man löst diesen Schirm aus, der Schirm macht hinten Widerstand, das Flugzeug hört auf zu drehen, mhm, oder verlangsamt so weit, dass man halt wieder ausleiten kann. Das Problem ist, man hat hinten einen fetten Bremsschirm dran. Ja. Und deswegen auch die Toastkupplung. Sollte dieser Schirm halt dann das Flugzeug stabilisiert haben, kommt man damit, ja, wie mit viermal rausgefahrenen Bremsklappen zur Landung, das funktioniert nicht, löst man die Kupplung aus, der Schirm klappt nach hinten, hat eine Stichleine und hängt verkehrt herum hinten noch ein Flugzeug dran. Ah, der bleibt da so dran. Ja, ja, der ist teurer als Bleischrot. Und Nee, also das funktioniert wunderbar. Also wer Lust hat auf YouTube, Ackerflieg Karlsruhe, ja, und Sommertreffen, wir auch verlinken. Da findet man schön diese Videos dazu, hoffe ich noch. Und dann fliegt der Schirm einfach hinterher, man kann nochmal zur Landung kommen und ist froh, dass man überlebt hat. Aber es ist, es ist noch nicht eingetreten. Es ist einfach eine Vorsichtsmaßnahme, ja, die man macht, weil es kann passieren. Also mir ist es noch nicht bekannt, dass es irgendwie so, also jedenfalls hier nicht auf dem Sommertreffen mit den normalen, ja, Prototypen passiert ist. Aber das ist halt eine Sache, wo wir arg auf Sicherheit achten. Aber was natürlich gemacht wird, passiert. Genau, also obwohl bei der Trudelerprobung bisher der Schirm noch nie notwendig war, wurde der Schirm natürlich trotzdem schon mal möglicherweise bei Trudeln ausgelöst, um zu probieren, dass der Schirm geht. Ja, beim Trudeln jetzt nicht so arg, weil das Verhalten danach ist noch nicht so, das will, okay, man eigentlich nicht haben. Okay. Das kann ein bisschen unschöner werden. Okay. Wir haben ja auch noch andere Möglichkeiten, diesen Schirm abzukriegen, okay, auch falls irgendwas sich verhaken sollte oder sowas. Okay. Aber was gemacht wurde ist, gerade wenn man den angebaut hat, man weiß nicht, wie ist die Umströmung von vorne, geht der überhaupt auf? Ja. Wir haben die Maschine unten hingestellt, aufgebockt in einer Trudellage, die Schleppmaschine davor gestellt, richtig Gas gegeben, findet man auch unter diesen YouTube-Videos. Ja. Wind gemacht und dann halt den Schirm ausgelöst und geguckt, ob der auch gut aufgeht. Ja. Also der ist natürlich gepackt und so weiter, ja, wie man das sich damals gedacht hat, aber man weiß ja nie. Und dann wurde es halt auch einmal im Flug probiert, ob der Schirm überhaupt da richtig aufgeht, und da war halt auch zu sehen, man kann mit diesem Schirm nicht vernünftig fliegen, weil der Schirm wandert hinter dem Flugzeug hin und her und die Höhensteuerausschläge sind von plus bis minus komplett digital. Okay, deshalb die Abwerfbarkeit. Deswegen die Abwerfbarkeit. Die hatte er ja auch dran dann, und dann sieht man auch schön auch in dem YouTube-Video, wie der Schirm nach hinten klappt und das Flugzeug wieder ganz normal steuerbar ist und man anfliegen kann. Okay. Genau. Und jetzt hängt da aber hinten dieser Plastikkasten dran, die Torschkupplung hängt dran, es laufen da irgendwelche Leitungen. Ja. Beeinflusst das Ding hier das Trudelverhalten? Das Trudelverhalten eigentlich nicht. Okay. Das ist vom Schwerpunkt her sind wir natürlich, müssen wir dadurch, dass wir die Manschette dran haben, nach vorne trimmen, um auf den gleichen Schwerpunkt zu kommen, als wenn man sie nicht dran hätte. Ja. Aber das ist doch das Einzige. Also natürlich wird es irgendeinen Einfluss haben, aber es ist vernachlässigbar. Also die Flugleistungen sind sicherlich beeinflusst, aber es geht ja um die Trudelprobung und da ist dann eben wurscht. Ja. Okay. Mhm. Da hat das eher einen geringen Einfluss. Und das ist auch Zulassungsvoraussetzung, also muss man mit allen Flugzeugen machen? Genau, ja. Alle Flugzeuge müssen nachweisen, dass sie sowohl mit Wasser als auch ohne Wasser aus dem Trudeln rauszukriegen sind. Mhm. Und das möglichst nach, ich glaube, 3 Umdrehungen, ist, glaube ich, gefordert. Also das Nachdrehen nach dem Anfang des Ausleitens. Und, ach so, okay. Das kann halt also schon sein, dass wenn man da drin sitzt, wirklich sagt, so, ich möchte jetzt ausleiten und dann fange ich jetzt an und es macht die erste Umdrehung, es macht die zweite Umdrehung, es macht die dritte Umdrehung und dann kommt da irgendwann raus. Das reicht noch aus. Deswegen ja auch immer bei den Trudeleinweisungen nur so 1,5 Umdrehungen, da ist er noch nicht stationär drin, da kriegt man ihn eigentlich sofort raus. Ja, genau. Ich weiß nur, während meiner praktischen Prüfung, als der Prüfer gemeint hat, ich soll jetzt die 21 Mal trudeln, dann sind wir irgendwie abgekippt und da habe ich nichts gemacht und sind wir gerade ausgeflogen und dann haben mich gelobt. Ja. Also das geht halt nicht. Genau. Also es gibt Flugzeuge, die trudeln gar nicht. Ja. Und einige, die machen das sehr, sehr schön. Ja. Ja. Genau. Also muss halt nachgewiesen werden. Und das ist jetzt so der geplante Versuch. Es kommt, es wird alles vorbereitet, dass es funktioniert. Mhm. Und weil dann mal ein paar schwierigere Punkte getestet werden sollen und haben wir halt auch noch einen Testpiloten, der das halt beruflich macht. Ah, okay. Der wird dann für die ganz schlimmen Punkte wird der mal geholt. Und guckt sich das alles durch, betreut das so ein bisschen und fliegt das dann auch, wenn es schlimm wird, selber. Ist Dale Ormensch dann, oder? Nee, ist einer von Grob arbeitete, glaube ich. Mhm. Und der hat da schon sehr, sehr viele Flugzeuge durch. Also da habt ihr keinen freiwilligen Studenten gefunden dafür oder wolltet ihr das nicht? Die Frage ist, ob man das unbedingt will. Also es wird natürlich mal, die ungefährlichen Punkte kann man sehr gut selber machen. Aber wenn man gleich mit den gefährlichen irgendwie mal anfängt, dann ist das halt schön, wenn man weiß, dass das vielleicht wer anders macht. Also klar, wenn man jetzt jemanden hat, der von den Studenten sagt, ich möchte das unbedingt selber machen, dann wird er halt gebrieft und dann macht er das. Aber wenn man die Möglichkeit hat, sollte man das halt nutzen. Also es ist auch eigentlich nichts, was man unbedingt gemacht haben muss. Mhm. Also es ist schon sehr extrem. Wenn man das dann mal in den ungefährlicheren Bereichen anfängt, ist das gar kein Problem. Das ist genau wie Flattererprobung, irgendwie 1,2 mal VNE fliegen, klingt total spannend. Man denkt sich aber schon einige Sachen dabei. Ja, ja, klar. Also, gibt einen Grund, warum der rote Strich genau, da ist. Genau, ja. Also machen muss man das nicht unbedingt. Nee. Und wenn man Spaß hat, fliegt man das bis VNE und dann holt man sich irgendjemanden, der das sowieso schon öfter mal gemacht hat. Und wenn der das geflogen ist, kann man es ja mal nachfliegen. Ja. Also das ist, man muss sich da langsam rantasten. Ja. Aber so ist eigentlich auch das Konzept hier. Also wir versuchen da immer so ein bisschen ein Auge drauf zu haben, dass das hier alles mit größtmöglichem Sicherheitsstandard läuft. Ja. Deswegen ja auch unsere Leute hier vom Luftfahrtbundesamt, die da mit dabei sind, oder andere alte Herren, die da beruflich sehr viel Erfahrung haben. Ja. Und sobald man da nicht mehr weiter weiß, kann man da sehr schön anrufen. Jemand fragen, dass sich Hilfe holen. Genau. Ja. Ja. Okay, cool. Damit sind wir eigentlich durch, ne? Ja, gern. Dann bedanke ich mich einfach nochmal bei dir fürs Mitmachen und für das, naja, eingefädelt hast du es ja nicht, hat ja, ja dein Kollege, der dann spontan verschwunden ist. Ja, genau, ja. Schönen Gruß nochmal an Johannes von hier aus. Genau, hat trotzdem geklappt. Genau. Ja, wunderbar. Dankeschön. Ein schönes Gespräch. Absolut, wunderbar. Ja, also ich bin der Ulrich von der AKFLEG aus Karlsruhe. Ich bin jetzt hier Mitglied seit, naja, ich glaube 7 bis 8 Jahre mittlerweile. Ich bin eigentlich von Anfang an mit dabei gewesen bei dem AKX-Projekt. Ja, ich studiere allerdings in Stuttgart Luft- und Raumfahrttechnik, eben weil ich Luftfahrttechnik studieren möchte und es halt in Karlsruhe nicht geht, weil man da nur Maschinenbau machen kann. Mhm. Bin aber trotzdem hier in Karlsruhe und AKFLEG, weil ich eben aus Karlsruhe komme und ja, hier auch noch wohne. Okay, alles klar. Ja, dann beschreib doch mal kurz ganz grob die AKX. Dass sich so um nur Flügler handelt, haben die Hörer zu dem Zeitpunkt schon mitbekommen. Erzähl doch mal ein bisschen was über die Ziele des Projekts. Naja, es gab ja, wie du auch vorhin schon erwähnt hast, schon die SB-13 von der AKFLEG Braunschweig. Die wurde so in den 80er Jahren gebaut, ist auch ein Nurflügel-Segelflugzeug. Und unser Projekt knüpft jetzt eigentlich direkt an die Erfahrung mit der SB-13 an. Es geht halt eben darum, dass man versucht, die Fehler, die man dort gemacht hat, jetzt eben ja zu vermeiden. Zum einen war die SB-13 ja, hat die so eine Neigung gehabt zur Nickschwingung in turbulenter Atmosphäre. Ja. Da haben wir jetzt zum Beispiel einen stärker gepfeilten Flügel, um da mehr Stabilität um die Querachse zu bekommen. Dann haben wir uns auch gezielt Gedanken gemacht um das Überziehverhalten, indem wir da mit so Modellflugzeugen, die ferngesteuert waren, eben Flugversuche gemacht haben. Und ein auch sehr großes Problematik bei der SB-13 war ja die Aeroelastik, also das Flatterverhalten des Flugzeuges. Und da haben wir jetzt auch im Rahmen von der Bachelorarbeit da Berechnungen dafür gemacht und die Struktur halt eben speziell so ausgelegt, dass es bei uns eben kein Problem wird und wir bis 300 km/h fliegen können, wie in einem normalen Segelflugzeug halt eben auch. Ja. Wieso, also wie kommt es, dass ihr, andersrum, hättet ihr das Flugzeug ohne die SB-13 ausgelegt, hättet ihr dann möglicherweise die gleichen Fehler gemacht? Lernt ihr konkret von der SB-13? Habt ihr Kontakt zu den Leuten oder ist einfach die Erfahrung generell oder vielleicht auch die Materialien haben sich weiterentwickelt, sodass man einfach starrere Holme bauen kann und es weniger flattert? Also wieso glaubt ihr, dass ihr diese Probleme sozusagen in den Griff kriegt? Naja, zum einen haben wir halt, als wir angefangen haben mit dem Projekt, da erstmal angefangen, die ganzen Sachen von der SB-13 aufzuarbeiten. Das wurde ja alles sehr gut dokumentiert in Form von Studienarbeiten und eben Berichten von der Flugerprobung etc. Wir haben eben versucht, die ganzen Sachen erstmal aufzuarbeiten, um zu gucken, was da wirklich konkret die Problematiken waren. Und dann ist es natürlich schon so, dass man jetzt halt vor allem im Bereich der Werkstoffe natürlich Kohlefaser hat, die heutzutage die gleiche Steifigkeit bringen wie bei der SB-13 bei einer besseren Festigkeit. Das heißt, man kann da den Holm in der Tat jetzt ein bisschen besser auslegen damit oder erreicht einfach bessere Materialeigenschaften. Und natürlich auch die ganze Thematik der Aeroelastik, die numerische Berechnung davon, die war damals zu Zeiten der SB-13 erst ganz am Anfang. Da sind die extra mit dem Projekt damals nach München gefahren zu so einem Luftfahrtzulieferer und haben da auf dem Großrechner Rechnungen gemacht, die sonst niemand in Deutschland machen konnte. Und heutzutage gibt es da ein standardisiertes Verfahren am DLR in Göttingen, wo man dann ganz gut damit sehr viele Konfigurationen rechnen kann und dann eben die Struktur gezielt damit optimieren kann. Okay, aber es ist dann schon eine explizite Weiterentwicklung, wo ihr eben auch auf deren Erfahrungen und Ergebnisse eingeht. Das genau. Ist cool. Ja. Okay, ist ein schönes Beispiel auch für Zusammenarbeit oder für Projekte, die dann im Prinzip über eine AKFLEG und auch über eine Generation von AKFLEGern hinweg gemacht werden, ne? Genau, ja. Schön, ja. Und der ist das, also ich habe so den Eindruck, auch Segelflieger, dass das Thema Nurflügler eigentlich durch ist. Also ich glaube nicht, ich meine, ich kann das nicht belegen, ich glaube das halt, dass die Flugleistungen und auch die Eigenschaften, die man als Pilot haben will, durch einen Nurflügler nicht nennenswert verbessert werden, relativ zu dem, was man heute jetzt eben als moderne Segelflugzeuge hat. Insofern ist die AKX ein wissenschaftlich spannendes Thema, um das endlich mal hinzukriegen? Oder gibt es wirklich den Anspruch, damit die nächste Generation an Leistungssegelflugzeugen zu definieren? Naja, es ist jetzt tatsächlich eher ein wissenschaftliches Projekt. Allgemein, die Ackerfreaks sind ja mehr in wissenschaftlicher Hinsicht ausgerichtet und jetzt nicht darauf, haben jetzt nicht die Absicht, irgendein Segelflugzeug zu bauen, was danach vom Hersteller so übernommen wird und in Serie gebaut. Man muss sich halt einfach, wenn man heutzutage die Segelflugzeuge anguckt, dann haben die normalen Leitwerksflugzeuge ein sehr hohes Niveau erreicht und vor allem sehen die alle ziemlich ähnlich aus, egal ob man als Schimpiert oder Schleicher oder Yonkers, Sailplanes oder was auch immer nimmt. Und man hatte einfach als Ackerflieg, wenn man in diese Schiene fährt, nicht mehr so die Möglichkeiten wie noch vor 20, 30 Jahren, da was Neues zu machen, wo auch ein Gewinn quasi da ist. Deswegen muss man sich da jetzt halt eben mehr auf die Themen quasi zuwenden, die halt bisher noch nicht so beachtet wurden oder noch nicht so die Entwicklungszeit reingeflossen ist. Und da ist natürlich der Nurflügel halt, sagen wir mal, eine reizvolle Themenstellung, wo halt noch bisher in der Luftfahrtgeschichte ziemlich wenig Entwicklungszeit reingesteckt wurde, wo man also noch viel machen kann mit unseren Möglichkeiten. Okay, also wirklich tatsächlich mehr so die wissenschaftliche oder Herausforderung und weniger jetzt der direkte Praxisbezug. Ich meine, das war bei AKFLIG-Projekten auch schon anders. Ne? Es gibt auch AKFLIG-Projekte, die einen sehr starken, konkreten, umsetzbaren Fokus haben. Es gibt oft auch das Interesse von der Gruppe, ein Flugzeug zu bauen, was man halt eben braucht. Schulterbesitzer, zum Beispiel bei der D-43, die jetzt ja erst geflogen ist zum ersten Mal. Oder zum Beispiel bei den Stuttgartern, die einen Motorsegler bauen, wo man halt eben auch ein schleppfähiges Flugzeug entwickeln möchte. Aber das sind dann mehr so die Randthematiken. Wenn man jetzt wirklich zum wissenschaftlichen Bereich am Segelflugzeug noch was verbessern möchte, als Ackerflieg heutzutage, dann hat man eigentlich fast nur noch die Chance, wenn man eben in diesen Spezialbereich reingeht. Ja, okay. Ich habe mit dem Kai ganz kurz angesprochen, die, also gibt ja Nurflügler auch im ernsthaften Einsatz, also insbesondere halt die B2. Ne? Ja, und genau. Die funktioniert ja deshalb, weil Rechner das Ding in der Luft halten und steuern und die fehlenden Ruder kompensieren. Genau. Ist sowas angedacht für die AKX oder würde das die Auslegung ändern oder vereinfachen, wenn man elektronisch regeln dürfte? Ist ja eine Zulassungsfrage. Das ist eine schwierig zu beantwortende Frage. Also zunächst mal ist es so, dass wir halt anstreben, ein Segelflugzeug zu bauen, was von den Eigenschaften her vergleichbar ist mit dem, was es auch im Leitwerksbereich gibt, also mechanische Steuerung mit einem sinnvollen Handkraftverlauf, so dass man auch mit einem vernünftigen Fluggefühl fliegen kann damit. Das ist natürlich elektronisch jetzt nicht ganz so einfach zu realisieren. Ich meine, man muss sich halt überlegen, wenn man so eine elektronische Steuerung zum ersten Mal in ein Segelflugzeug einbaut, dann ist das wahrscheinlich ein Projekt, was weitaus mehr Zeitaufwand erfordert, wie so ein Nurflügel zu entwickeln, was dann schon auch an die Grenze geht von dem, was ein AK-Flieger überhaupt machen kann mit ihren Möglichkeiten. Deswegen liegt bei uns halt schon der Schwerpunkt darauf, das mit einer mechanischen Steuerung so hinzubekommen, dass man damit auch ganz gut fliegen kann. Okay. Bisschen was zum Projekt. Wann habt ihr angefangen? Was ist der aktuelle Stand? Wir haben, ich schätze mal, 4 bis 5 Jahre ist es jetzt her. Das ist natürlich nicht so ein klar datiertes Datum. Man hat halt angefangen, so mehr erstmal im privaten Bereich da irgendwie so kleinere Modelle zu bauen aus Balsaholz. Irgendwann wurde es dann so von der Gruppe als Projekt akzeptiert. Wir haben eben mit diesen 4-Meter-Modellen, die auch in CFK ausgefressene Formen gefertigt wurden, da ziemlich viel Erprobung gemacht. Haben da verschiedene Versionen gebaut. Das ist mittlerweile abgeschlossen. Wir haben da ein Konzept gefunden, was ganz gut funktioniert. Und jetzt haben wir eben nochmal so ein 1-2-Modell gefertigt letztes Jahr, was dann auch, mit dem dann auch diese Flutter-Untersuchung verifiziert wurde. Mhm. In Form von, dass man diese FE-Modellierung, die da aufgebaut wurde, halt eben mit dem 1-2-Modell durch eine Schwingungsmessung halt eben angeglichen hat. Und damit machen wir jetzt aktuell noch Flugerprobungen, um halt nochmal zu checken, ob alles in Ordnung geht, was wir uns überlegt haben bisher. Und dann möchten wir eigentlich jetzt im kommenden Winter mit dem Bau von Prototypen beginnen, was natürlich zunächst mal mit dem Bruchflügel dann eben beginnt. Ah, ja klar. Mhm. Das ist immer schade, ne? Erstmal einen Flügel bauen, den man dann kaputt macht. Ja, von außen gesehen ist es immer schade, aber es ist natürlich schon für uns Ackerflieger ziemlich interessant eigentlich auch, weil man ja, wir haben ein ziemlich unkonventionelles Projekt und da ist der Flügel und die Auslegung natürlich, die zu überprüfen, das ist schon interessant, wenn man da selber Rechnungen mitgemacht hat. Mhm. Okay. Und von der Auslegung her wird es im Prinzip wie die SB-13, gepfeilter Flügel, ein kurzer Rumpf, in dem der Pilot drin liegt und Winglets relativ große für die Längsstabilität. Genau, vom Grundkonzept her ist es eigentlich mit der ASP.13 sehr stark zu vergleichen. Eben die Punkte, die genannt wurden. Ja. Der einzige Unterschied ist die größere Pfeilung vom Flügel und halt eben der Profilverlauf und die Schränkung des Flügels ist halt jetzt speziell für das Überziehverhalten optimiert worden, was man bei der ASP.13 nicht so gemacht hat in dem Umfang. Ja. Deshalb wir uns halt eben hoffen, dass das Langsamflugverhalten, also was passiert, wenn man das Flugzeug zu langsam fliegt, dann reißt die Strömung irgendwann ab. Ein normales Flugzeug geht dann über die Nase oder im schlimmsten Fall mal über eine Fläche ins normale Trudeln. Bei Notflügel kann halt alles mögliche andere passieren, was nicht so erwünscht ist. Und da haben wir jetzt halt eben unseren Entwurf aus aerodynamischer Sichtweise hin optimiert, dass das nicht vorkommt bei uns. Okay. Erläuter nochmal kurz die beiden Begriffe Schränkung und Pfeilung. Warum sind die für Nurflügler wichtig oder eher eine Herausforderung als für normale Leitwerksflugzeuge, wie du sagst? Naja, also man hat beim Nurflügel, wie das Wort schon sagt, halt eben kein Leitwerk hinten, was die Stabilität erzeugt. Deswegen muss man den Flügel pfeilen. Pfeilung bedeutet, dass der Flügel halt so ein bisschen wie ein Pfeil aussieht. Das heißt, quasi der Außenflügel ist nach hinten gezogen, wie bei einem Airliner zum Beispiel, die haben ja auch gepfeilte Flügel. Das erzeugt quasi, dass der Außenflügel halt hinter dem Schwerpunkt sitzt und deswegen wie ein Leitwerk funktionieren kann, also wie ein Höhenleitwerk. Dann muss der aber auch wie ein Höhenleitwerk eigentlich Abtrieb erzeugen, oder? Genau, und jetzt kommt da die Schränkung ins Spiel, dass man Außenflügel halt eben, Schränkung bedeutet, man stellt den negativ an im Vergleich zum Innenflügel und das ist eigentlich das Gleiche, was man mit der Einstellwinkeldifferenz normalerweise am Höhenleitwerk macht. Das Höhenleitwerk ist ja auch 1 bis 2,5 Grad negativ angestellt im Vergleich zum Flügel beim normalen Segelflugzeug. Damit die Momente eben ausgeglichen werden. Es geht ja auch um den Momentenhaushalt, genau. Das heißt also, dieser in Anführungszeichen Abtrieb, den das Höhenruder erzeugt, ist ja eigentlich sozusagen negativ in die Gesamtauftriebsbilanz. Das will man ja eigentlich nicht haben. Ja. Das spart man sich ja zum Beispiel beim Entenflügler, weil der sitzt vorne, dadurch darf dieser Vorflügel auch Auftrieb haben. Ja. Aber beim Nurflügler hat man diesen Nachteil trotzdem. Was man sich aber spart, ist der Strömungswiderstand von der Rumpfröhre. Ist das so ganz grob das Argument? Ganz grob ja. Man darf das mit dem Auftrieb und Abtrieb darf man nicht so absolut sehen. Also auch beim normalen Segelflugzeug kann das Höhenruder durchaus Auftrieb erzeugen in manchen Flugsituationen. Und wir haben ja einen speziellen Tragflügelgrundriss, der halt dafür sorgt, dass der Flügel trotz dieser Schränkung quasi die gleiche Auftriebsverteilung hat wie ein normales Segelflugzeug und deswegen eigentlich auch im Widerstand da keinen Nachteil erzeugt. Was erwartet ihr für Flugleistungen? Was für eine Spannweite kriegt das Ding? Mit was müsste es vergleichbar sein? Also wir haben eine Spannweite von 15 Meter, sollte dann mit einer ASG 29 in 15 Meter oder eben dem Ventus in 15 Meter vergleichbar sein. Von der Flugleistung sind wir eigentlich zufrieden, wenn es, sagen wir mal, mithalten kann mit dem aktuell am Markt verfüglichen konventionellen Segelflugzeug. Okay. Wenn du 29 und Ventus sagst, heißt das, euer Flieger kriegt Wölbklappen? Genau, Wölbklappen bekommt er auch. Okay. Wölbklappen haben wir einfach gewählt, weil man mit den Wölbklappen die Möglichkeit hat, sehr viel am Flugzeug, quasi wenn es schon dasteht, zu verändern. Also man kann das Profilmoment verändern und dadurch kann man halt eben das vermeiden, was bei der SP13 passiert ist, dass die Auslegung vom Momentenhaushalt nicht ganz gepasst hat und deswegen das Höhenruder auch im Schnellflug die ganze Zeit noch gezogen werden musste, was natürlich wiederum einen Nachteil beim Widerstand bedeutet. Ja. Das kann man einfach nicht so genau ausrechnen, selbst nicht mit einem modernen CFD-Verfahren, weil da so viele Komponenten eine Rolle spielen, die man nicht alle berücksichtigen kann. Und deswegen braucht man da noch einen Einstellspielraum, dass man am fertigen Prototypen das halt noch so hinmachen kann, dass es nachher passt. Okay. Deswegen die Wölbklappen. Also weniger, weil man ein Wölbklappenflugzeug bauen möchte, sondern mehr, um hinterher noch ein bisschen Spiel zu haben, den Flügel zu optimieren. Genau, ja. Okay, interessant. Wie viele Leute arbeiten da dran? Fällt mir gerade noch eine als Frage. Also wir sind so ein Team von, sagen wir, die hart dran arbeiten, so 3 bis 5 Leute. Wenn wir jetzt natürlich größere Aktionen haben wie Flügelbau, dann stehen da auch schon mal 10 Leute in der Werkstatt. Das ist dann aber mehr so auf einzelne Tage beschränkt. Ist aber trotzdem eine relativ kleine, überschaubare Gruppe, ne? Ja, natürlich. Ich meine, wir sind halt hier in der Ackerflieg ungefähr 20 aktive Mitglieder. Mhm. Davon ist so natürlich der Vorstand, 3 bis 4 Leute, dann die Leute, die sich um den normalen Flugzeugpark kümmern, sind nochmal die Größenordnung, dann von den 20 Aktiven, die auf dem Papier stehen, sind auch nicht wirklich alle aktiv. Wie immer, ja. Dann bleiben halt nur noch so 3 bis 5 Leute übrig, die halt dann sich nur mit dem Projekt beschäftigen können. Ja. Eine Frage, die ich dir jetzt noch kurz stellen kann, die ich damals beim Gespräch mit Kai und Rasmus vergessen habe zu stellen. Ja. Also, dass man dabei viel lernt, wenn man so ein Flugzeug konstruiert und baut, ist unbestritten. Ja. Gibt's aber auch aus Studiumssicht da irgendwelche Credits? Also wird das angerechnet als Vorlesung, Praktikum oder sonst irgendwas? Also direkt angerechnet wird's nicht, aber man hat zum Beispiel die Möglichkeit, Bachelor- oder Masterarbeiten oder auch Teile vom Fachpraktikum halt eben so in dem AK-Flieg-Bereich dann abzuleisten. Ah ja, okay. Also ich habe zum Beispiel meine Bachelorarbeit auch für die AKX gemacht. Das kann man dann halt ganz gut kombinieren, so AK-Fliegarbeit, die man eh machen würde, mit Studienpunkten, die man halt braucht. Okay, so rum, ja. Was ist deine konkrete Rolle in dem Projekt? Ich bin der Projektleiter jetzt seit 2 oder 3 Jahren. Okay. Ja gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Mitmachen. Okay, kein Problem. Frohes Schaffen für uns. Danke, tschüss. Ciao. Ja, das war's. Ich bedanke mich bei all meinen Gästen in und um Elchingen und in Karlsruhe fürs Mitmachen. Insbesondere natürlich bei Kai Rode Brandenburger, der mir da ja den Großteil der Zeit zur Verfügung gestanden hat und mit mir in Elchingen rumgelaufen ist. Nochmal kurz der Hinweis auf die Jahresendepisode, wo ihr uns gern eure Fragen idealerweise als Audiodatei schicken könnt. Und was war das andere? Ach ja, die Umfrage. Ja, da sollt ihr auch mitmachen, damit wir euch besser kennenlernen. Ansonsten natürlich wie immer Feedback at omegataupodcast.net, Facebook, Google Plus, Twitter. Google Plus ist, glaube ich, so langsam am Sterben, aber noch wird's unterstützt. Kommentare auf der Webseite auch immer gern gesehen. Und natürlich bedanken wir uns ganz herzlich bei euch fürs Zuhören. Und ja, ich freue mich auf die nächste Episode. Ihr hoffentlich auch. Bis dann. Ciao. Hier ist Omega Tau. Vielen Dank fürs Anhören dieser Episode. Im Netz findet sich Omega Tau unter omegataupodcast.net. Wir sind außerdem auf Facebook, Google Plus und Twitter, jeweils unter dem Namen Omega Tau Podcast. Wir freuen uns auf euer Feedback. Ihr erreicht uns entweder durch Kommentare zu den Episoden auf der Webseite, durch die sozialen Netzwerke oder per Mail unter feedback@omegataupodcast.net. Omega Tau ist ein unabhängiger und nicht kommerzieller Podcast, produziert von Nora Ludewig und Markus Völter. Omega Tau ist lizenziert mit der Creative Commons Lizenz Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 3.0. Das bedeutet, dass ihr die Episoden beliebig weiterleiten könnt, aber ihr dürft sie nicht kommerziell verwenden und ihr dürft veränderte Versionen nicht verbreiten. Zitate sind natürlich völlig in Ordnung. Außerdem müsst ihr immer omegataupodcast.net als Quelle angeben. Details zur Lizenz finden sich unter creativecommons.org.